Totentanz. 1923 und seine Folgen. Von Jutta Hoffritz. Gelesen von Stefan Schad. Ein Hörbuch von Harper Collins. Januar 1923. Das Ruhrgebiet wird besetzt. Warum Ruhrbaron Hugo Stinnes an die Alster umzieht? Weshalb das Berliner Glamour-Girl Anita Berber in Wien nicht mehr willkommen ist? Wie die Künstlerin Käthe Kollwitz eine Schaffenskrise überwindet und wie die NSDAP in München ihren ersten Parteitag abhält. Das Jahr 1923 hätte gut anfangen können für Anita Berber. Sie ist Berlins begehrteste Tänzerin. Auch in Hamburg hat sie Furore gemacht. Sie hat den Nackttanz auf die Reeperbahn gebracht. Huren sah man dort, seit es den Hafen gab. Auch nackte Damen gab es zu bestaunen, aber eine, die barbusig tanzt wie Anita Berber, das war selbst in St. Pauli eine Sensation. Jetzt Wien. Bei der Premiere im Konzerthaus tanzt sie Ende 1922 vor ausverkauftem Haus. Tänze des Lasters, hüllenlos. Den ganzen Dezember über stehen die Wiener Schlange, um die zarte Gestalt mit den kleinen festen Brüsten zu bewundern. Ist es die Nacktheit selbst, die die Blicke auf sich zieht, oder ist es der Gegensatz zwischen dem mädchenhaften Körper und der Morbidität der Darbietung? Die Tänze des Lasters basieren auf Gedichten ihres Partners Sebastian Droste, expressionistische Gedichte. Sie tragen Titel wie Morphium und Kokain und beschreiben den Kampf mit der Sucht. Tanzender Schatten, kleiner Schatten, großer Schatten, der Schatten. Oh, der Sprung über den Schatten. Er quält, dieser Schatten. Er martert, dieser Schatten. Er frisst mich, dieser Schatten. Was will dieser Schatten? Kokain. So heißt es in dem Gedicht Kokain von Droste. Als sich der Vorhang öffnet, sieht das Publikum den halb entblößten Körper Berbers am Boden liegen. Totenstille. Gerade scheint das Gift ihre bleichen Gliedmaßen zu durchdringen. Dann Zuckungen, Konvulsionen, langsam kehrt Leben in den mageren Leib zurück. Zum Danse Macabre von Camille Saint-Saëns erhebt sich Anita Berber, die Arme noch hinterm Kopf verschränkt, ihre Brüste beben, mit angstgeweiteten Augen blickt sie in die Ferne. Der Rhythmus erfasst sie, trägt die schlanken Glieder mit sich fort. Sie bewegen sich immer schneller, zucken wie bei einer Marionette. Eine Marionette der Sucht. Der gesunde Körper kämpft gegen den vergifteten Körper, notiert der tschechische Tänzer Josef Jemczyk. Er ist Choreograf am Prager Nationaltheater. Nun sitzt er im Publikum und wird jeden einzelnen Schritt und jeden Sprung mitstenografieren. So etwas hat er noch nicht gesehen. Die Drehungen des Körpers um die eigene Achse unerhört langsam wie in Zeitlupe. Die stoßartigen Sprünge wie Peitschenhiebe enden immer in einem plastischen, von Bildhauern erträumten Port de Bras. Er kommt kaum hinterher mit dem Schreiben. Auf der Bühne ist einfach zu viel los. Und als schließlich der Körper der Tänzerin in einer riesigen Kaskade zu Boden stürzt, sich dort zuckend bewegt, bis er schließlich in einen süßen Schlaf zu fallen scheint, ist der schreibende Choreograf vermutlich fast so erschöpft wie die Tänzerin selbst. Für Anita Berber aber geht es am nächsten Morgen direkt weiter. Im Fotoatelier von Dora Kalmus, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Madame Dora. Die berühmte Fotografin hat schon alle Blaublüter der Donaumonarchie für die Ewigkeit festgehalten und die gesamte Wiener Kunstszene. Auch von Anita Berber hat sie schon Aufnahmen gemacht. Jetzt plant sie ein Buch mit ihr. Die Fotografin weiß natürlich, dass die großen Kinderaugen der Tänzerin geschminkt sind, genau wie ihre herzförmigen Lippen. Sie weiß, dass Berber sich die Achseln rasiert und die Schamhaare mit hautfarbenem Tuch abklebt, um ihr jungmädchenhaftes Aussehen zu unterstreichen. Und sie weiß, dass Anita Berbers Make-up, wenn die Beleuchtung nicht hundertprozentig stimmt, wie eine Maske wirkt. Dann sieht die verführte Unschuld aus wie ein billiges Flittchen. Doch Madame Dora beleuchtet gut. Und sie ist diskret. Sie ist ein Profi. Die Gesellschaftsfotografin ihrer Zeit. Die Wiener Zeitungen berichten fleißig über die ausverkauften Vorstellungen, aber auch darüber, wie sich die 23-jährige Anita Berber im Kaffeehaus eine Kokainspritze in den Oberschenkel jagt. Und über die Verhaftung ihres Partners Sebastian Droste. Man verdächtigt ihn, zwei deutschen Gräfinnen Schmuck und Geld gestohlen zu haben. Das sorgt aber nur kurz für Ärger, denn ganz Wien verzehrt sich nach dem Duo. Dass die beiden daraufhin Engagements mit drei Theatern gleichzeitig eingehen, bleibt dann aber doch nicht folgenlos. Man will die Tänzer ausweisen. Sie werden vor das Schiedsgericht der Internationalen Artistenorganisation zitiert. Anita Berber und Sebastian Droste geloben Besserung. Sie treten aber doch in allen drei Etablissements auf und obendrein noch in einem vierten. Dann werden sie erneut des Diebstahls verdächtigt. Diesmal geht es um eine verschwundene Handtasche und so wird ihre Aufenthaltserlaubnis tatsächlich nicht verlängert. Am 5. Januar 1923 wird Sebastian Droste aus Österreich ausgewiesen und 8 Tage später auch Anita Berber. Als die Polizei kommt, tritt sie den Beamten nackt entgegen. Doch das nützt nichts. Sie wird abgeschoben. Es ist keine gute Zukunft, die in Deutschland wartet. Die Mark verliert ständig an Wert. Die wachsende Anzahl der Nullen auf den Preisschildern wird die Deutschen zu der Einsicht zwingen, dass der Krieg, den sie mit einem Sieg beschließen und von den Verlierern finanzieren lassen wollten, sie nun selbst teuer zu stehen kommt. Lange hat die Republik taktiert, hat darüber gestritten, ob und wie der Vertrag von Versailles zu erfüllen sei. Nun verlieren die Sieger die Geduld. Im Jahr 5 nach Kriegsende wird Deutschland sich beugen müssen. In Berlin werden sich in diesem Jahr 3 Kabinette verschleißen. Die junge Republik radikalisiert sich. Ende Januar 1923 hält die NSDAP in München ihren ersten Parteitag ab. Im November wird Adolf Hitler dort erstmals nach der Macht greifen. Noch ohne Erfolg. Und doch wird dies das Jahr der Wende werden. Ab 1923 ist Deutschland eine Demokratie auf Abruf. Das Jahr 1923 beginnt schlecht, auch für Hugo Stinnes. Aber der Mann weiß sich zu helfen. Der Ruhrindustrielle ist 52 Jahre alt und auf dem Zenit seiner Macht. Er beschäftigt insgesamt 600.000 Menschen in einem Mischkonzern, der weit über Deutschlands Grenzen hinausreicht. Stinnes ist zu dieser Zeit der größte Arbeitgeber der Welt und definitiv der mächtigste Unternehmer Deutschlands. Ansehen lässt er sich das nicht. Der kleine Mann mit dem stechenden Blick und dem dichten dunklen Bart kleidet sich stets korrekt. Doch seine Anzüge sind so gewählt, dass sie ihm weder eine Inspektion seiner Bergwerke, Hochöfen und Schiffswerften übel nehmen, noch seine vielen Reisen nach Berlin. In Berlin-Mitte allerdings fallen Hosen ohne Bügelfalten auf. Einmal, als Stinnes das Hotel Esplanade am Potsdamer Platz betritt, will man ihn am Empfang abweisen. Solche Personen wie er seien hier nicht willkommen, bescheidet man ihm. Worauf Stinnes ungerührt entgegnet, darüber entscheide ich. Das Hotel gehört mir. Die typische Hemdsärmlichkeit eines Mannes, der sich alles selbst aufgebaut hat. Zwar hat sein Großvater mit Kohle gehandelt und der Vater schon in großem Stil Kohle gefördert. Es war eine familieneigene Grube, in der der junge Hugo das Kohlehauen lernte. Das anschließende Bergbaustudium in Berlin aber fiel kurz aus. Hugo Stinnes ist erst 17 Jahre alt, als sein Vater stirbt. Er ist früh auf sich gestellt und wenig angetan von der Vorstellung, die Firma mit seinem Vetter fortzuführen. Daher kauft er der Familie eine Zeche ab und zieht sein eigenes Geschäft auf. Schon bald kommen neue Kohlefelder dazu. Er expandiert, investiert in Stahl und in andere kohlenahe Branchen, hilft den Stromkonzern RWE aufzubauen und lässt dessen Kraftwerk direkt über einer seiner Zechen errichten. Nützlich bei all dem ist das rheinisch-westfälische Kohlesyndikat, dem außer Stinnes auch all die anderen Ruhrbarone angehören. Ein Rohstoffkartell, das, ähnlich wie später die OPEC, dazu dient, die Konkurrenz einzudämmen, Macht und Profite zu mehren. Stinnes hat auch gute Drähte in die Politik. Die nutzt er ab 1914. Wie die meisten Großindustriellen ist er erst gegen den Krieg. Man hat schließlich Geschäft im Ausland zu verlieren. Aber das ändert sich. Wenn schon Krieg, dann muss er sich auch lohnen, findet die Wirtschaft und diktiert der Politik einen Wunschzettel mit Regionen, von deren Eroberung sie sich geschäftliche Vorteile verspricht. Den Annexionisten, allen voran Hugo Stinnes, geht es um Rohstoffe. Dass die erzreiche französisch-belgische Montanregion mit auf der Wunschliste steht, ist daher kein Zufall, denn Stinnes betreibt ja Stahlwerke auf der anderen Seite des Rheins. Stinnes fordert auch Zwangsarbeiter. Schließlich sind viele seiner Bergleute an der Front. Er bekommt seine Wünsche erfüllt. Natürlich nur so lange, bis die deutschen Soldaten die Waffen strecken. Nach dem verlorenen Krieg redet Stinnes trotzdem wieder mit. Überall. Im November 1918, als die Zeichen auf Revolution stehen, wird einer gebraucht, der die Sprache der Arbeiter spricht. Als Sozialdemokraten und Kommunisten im Reichstag darum wetteifern, wer das Ende der Monarchie zuerst verkündet, als sich republikweit Arbeiter- und Soldatenräte bilden, da geht bei den Arbeitgebern die Angst um. Die Angst vor der Vergesellschaftung des Kapitals. Die Angst ums Eigentum. Die Arbeitgeber schicken Stinnes vor. Hugo Stinnes, der Großindustrielle mit seinem grubentauglichen Anzug, setzt sich mit Karl Legien an einen Tisch. Legien ist Deutschlands oberster Gewerkschafter. Hugo Stinnes, der Großindustrielle mit seinem grubentauglichen Anzug, setzt sich mit Karl Legien an einen Tisch. Legien ist Deutschlands oberster Gewerkschafter. Stinnes, der Arbeitgeber, versucht herauszufinden, womit die Arbeiter zu besänftigen seien. Er bietet eine Arbeitszeitverkürzung, einen 8-Stunden-Tag, wie ihn die Gewerkschaften seit langem fordern, und er verspricht, die Gewerkschaften bei Tarifverhandlungen als Gesprächspartner anzuerkennen. Die Arbeiter lassen daraufhin ab von ihrer Forderung nach der Vergesellschaftung des Kapitals. Die Revolution ist abgesagt. Der Deal der beiden so unterschiedlichen Männer wird als Stinnes-Legien-Abkommen in die Geschichte eingehen. Und auch als Deutschland wenig später mit den Alliierten verhandelt, sitzt Stinnes wieder mit am Tisch. Selbst in Berliner Regierungskreisen finden das einige komisch. Doch es geht um Reparationen. Da wird Wirtschaftskompetenz gebraucht, besonders als das Gold in Deutschland knapp wird und die Reparationen ab 1922 in Kohle und anderen Naturalien beglichen werden müssen. Allerdings bleibt Deutschland dann gleich hinter seinen Verpflichtungen zurück. 1922 werden statt 13,8 Millionen Tonnen Kohle nur 11,7 Millionen geliefert und nur 65.000 statt 200.000 Telegrafenmasten. Ob das an der Entkräftung der Arbeiter liegt, wie Hugo Stinnes argumentiert, als er größere Butter- und Kartoffelrationen für seine Bergleute fordert, oder daran, so die Alliierten, dass die Deutschen ihre Rohstoffe lieber selbst weiterverarbeiten? In diesem Fall kommt es zu keiner Einigung. Am 11. Januar 1923 machen die Alliierten ihre Drohung wahr. 60.000 französische und belgische Soldaten marschieren ins Ruhrgebiet ein, um sich die Kohle zu holen. Aber Stinnes hat rechtzeitig Wind davon bekommen. Als die fremden Soldaten anrücken, ist das Kohlesyndikat verschwunden und mit ihm alle Akten der Schlüsselindustrie. Stinnes hat sie in Waggons verpacken und abtransportieren lassen. Schließlich verfügt er auch über beste Kontakte zur Reichsbahn. Das Kontor der Kohleindustrie, das seit der Jahrhundertwende im Herzen des deutschen Bergbaus beheimatet war, in Essen, schräg gegenüber dem Hauptbahnhof, residiert nun in der Hansestadt Hamburg. Weit weg von den Bergwerkschächten, direkt an der Außenalster, im vornehmen Hotel Atlantik. Auch dieses Hotel gehört Hugo Stinnes. Es ist ein milder Januar. Die Alster ist nicht zugefroren. Der blaue Himmel spiegelt sich auf der Wasserfläche. Möwen kreisen vor den weißen Fassaden der Stadt. Die Alsterdampfer lassen kleine Wölkchen aufsteigen, bevor sie am Jungfernstieg anlegen. Kein Vergleich zum Ruhrgebiet mit seinen rauchenden Schloten, dieser Tag und Nacht wummernden und schmauchenden Industrieregion, in der selbst die Pfützen schwarz sind und jeder Atemzug nach Ruß und Kohle schmeckt. Doch natürlich geschieht der Umzug des Kontors nicht der guten Luft wegen. Es geht um Politik, wie sich einem Brief entnehmen lässt, den Stinnes eine Woche später an seinen Vertrauten Emil Kierdorf schreibt. Ohne Sie und mich wäre das Kohlesyndikat nicht verlegt und ohne die Verlegung wäre die Abwehr nicht so gegen den äußeren Feind in Gang gekommen, als es nun geschehen ist. Eine entscheidende Weichenstellung im Reparationskonflikt wird später der amerikanische Historiker und Stinnes-Biograf Gerald D. Feldman finden. Denn auf diese Weise sind den Franzosen das Personal und die Informationen entzogen, die sie benötigten, um an die Kohle heranzukommen, deren wegen sie in das Ruhrgebiet einmarschiert sind. Die Aussicht, die Franzosen auszumanövrieren, versetzt Stinnes in Euphorie. Die Euphorie geht sogar so weit, dass er die Situation nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg mit den Befreiungskriegen vergleicht, als die Deutschen über Napoleon siegten. Es ist das ein Glück für unser Land, denn wie vor 100 Jahren beginnt sich nunmehr das Volk zusammenzuschließen, im gemeinsamen Leid und im gemeinsamen Hass. Glaubt Hugo Stinnes wirklich, durch diesen Kniff die verlorenen Schlachten ungeschehen machen zu können? Wohl nicht. Selbstverständlich, so Stinnes, werde die Großindustrie eines Tages zu Verhandlungen mit Frankreich kommen, weil ja Verständigung so oder so erfolgen müsse. Weil er aber weiß, dass die Franzosen dringend auf deutschen Koks angewiesen sind, um das Eisenerz aus Lothringen zu Stahl zu verarbeiten, will er diesen Umstand nutzen, die Position der Deutschen zu stärken. In Stinnes Augen ist das die ideale Vorbereitung der anstehenden Verhandlungen. Er will die Besatzer boykottieren. Und er ist nicht der Einzige. Es gibt viele, die den Versailler Vertrag von Anfang an ablehnten oder die Geldforderungen der Alliierten als zu hoch empfanden. Und seit neuestem sind da auch noch diejenigen, die glauben, dass die Franzosen die Reparationen nur vorschieben, aber in Wirklichkeit die Grenze über den Rhein hinweg verschieben wollen. Nichts tun ist verpönt in Deutschland, doch im Jahr 1923 werden die Industrie, die Verwaltung und die Infrastruktur zwischen Rhein und Ruhr über Monate lahmliegen. Selbst die sonst so braven Reichsbahner werden mitmachen. Sie werden die Führerhäuser und Fahrkartenschalter verlassen, sie werden Schilder abmontieren, Stellwerke sabotieren und Loks und ganze Züge in unbesetzte Gebiete entführen. Viele Bahnangestellte und andere Beamte werden später dafür ins Gefängnis gesteckt oder aus dem besetzten Gebiet ausgewiesen. Und wer auf frischer Tat ertappt wird, riskiert nicht nur seine Heimat, sondern sein Leben. 150.000 Strafen werden die Besatzer verhängen. 137 Menschen sterben bei Streikscharmützeln und werden wie Helden gefeiert. Die Regierung in Berlin tut derweil alles, um den Boykott zu unterstützen. Sie bezahlt ihre Beamten im Ruhrgebiet fürs Nichtstun. Und auch bei den streikenden Arbeitern subventioniert sie den Lohn. Kistenweise geben die Reichsbankfilialen in Essen und Umgebung frisches Geld heraus. Seit 1914 läuft die Notenpresse in Deutschland schneller als sonst und nun läuft sie auf Hochtouren. 1923, das fünfte Jahr des Friedens, wird sich wie Krieg anfühlen, nur dass der diesmal nicht in fernen Schützengräben stattfindet, sondern in deutschen Fabriken, Kohlegruben, Banken und Bahnwärterhäuschen. Auch für Käthe Kollwitz beginnt das Jahr 1923 düster. Sie blickt hinaus auf den Platz vor ihrer Berliner Wohnung. Später einmal, nach ihrem Tod, wird der Ort ihren Namen tragen. Aber 1923 heißt er noch Wörterplatz. Eigentlich ist es eine schöne Ecke mitten im kleinbürgerlich-proletarischen Prenzlauer Berg mit seinen Pferdewagen und rumpelnden Straßenbahnen, den vielen Brauereien und Ausflugslokalen. Sogar eine grüne Wiese mit Bäumen gibt es unmittelbar gegenüber von ihrem Haus. Doch jetzt, im Januar, ist alles kahl da draußen. Nur selten hört man rund ums Haus noch Kinderstimmen. Manchmal im Treppenhaus oder vor dem Kohlenkeller lachende Kinder, spielende Kinder, zahnende Kinder und zankende Kinder. Meist gefolgt von den Stimmen der Mütter oder denen der Nachbarinnen, die brüllen, dass die Kinder Ruhe halten sollen. Dann wird es wieder still. Zu still. Früher ist immer viel los gewesen. Auch in der Kollwitzschen Wohnung im zweiten Stock. Ganz am Anfang, als ihr Mann Karl Kollwitz von Königsberg nach Berlin kam, um hier als junger Mediziner Kassenarzt zu werden, hat alles in diesen vier Zimmern stattgefunden. In einem Raum warteten die Patienten, in einem zweiten behandelte er sie, im dritten Zimmer schliefen Herr Doktor und seine junge Frau und im vierten hatten sie ihre gute Stube. Hier in der Stube lagen ihre beiden Jungs im Stubenwagen, hier hat sie sie gestillt, mit ihnen am großen Tisch gesessen, gespielt oder Hausaufgaben gemacht, hier hat sie der Familie Suppe aufgetan. Und, wenn es mal ruhig war, wenn alle Pflichten erledigt waren, packte sie auf diesem Tisch auch ihren Skizzenblock, Kohlestifte oder die Radiernadeln aus. Ein ständiger Kampf um Zeit und um den Platz auf dem Tisch. Doch die Leute mögen das, was sie dort zu Papier bringt. Sie zeichnet die abgekämpften Arbeiter aus der Nachbarschaft, die ausgemergelten Mütter, die Schwangeren, die mit bangen Augen im Wartezimmer sitzen, die rosigen Kindergesichter, wenn alles gut ging, und die hohlwangigen kleinen Gestalten, die durch ihren Hausflur getragen werden, wenn die Medizin nichts hat ausrichten können. Als Käthe Kollwitz anfing mit der Kunst, da durften Frauen bestenfalls Blumen und Landschaften malen. Sie aber malte Bilder vom Weberaufstand. Und als Max Liebermann sie 1899 in Berlin ausstellen ließ und sogar für eine Medaille vorschlug, da lachte der Kaiser nur. Ein abenteuerliches Ansinnen, das Wilhelm II. Sogleich abschmetterte. Ich bitte Sie, meine Herren, eine Medaille für eine Frau? Das ginge denn doch zu weit. Aber Wilhelm II. Hat abgedankt. Er geht im Exil in Holland jetzt einem anderen Zeitvertreib nach. Holzhacken. Seit November 1918 ist Deutschland eine Republik und auch kulturell weht ein neuer Wind. Max Liebermann hat sich mit fortschrittlichen Künstlern zusammengeschlossen. Die Berliner Sezession veranstaltet Ausstellungen in der Kantstraße. Käthe Kollwitz ist mit ihren Bildern von Anfang an dabei. Sie darf junge Malerinnen unterrichten und seit 1919 darf sie sich sogar Frau Professor nennen. Sie ist jetzt auch Mitglied der Preußischen Akademie der Künste. Mit ihren 55 Jahren hat Käthe Kollwitz mehr erreicht, als sie je zu träumen wagte. Ihr Vater hatte ja von Anfang an große Pläne für sie. Schon als sie ein Kind war, hatte er ihre Kritzeleien aufmerksam betrachtet. Er hat sie ermutigt und ihr Zeichenstunden geben lassen, schon zu Hause in Königsberg. Später hat er sie nach Berlin gehen lassen, wo es eine Malschule für Frauen gab, sogar mit Anatomiekurs. Als sie sich mit Karl verlobte, war der Vater bitter enttäuscht von ihr, seiner Tochter. War er wirklich davon ausgegangen, dass sie ihr Leben allein der Kunst widmen würde? Dass sie die Liebe ganz außen vor lassen würde? Dass ihr dies vielleicht sogar vorbestimmt sei, weil ihr das Kokette nicht lag, weil die Natur ihr statt Liebreiz wache Augen und kräftige Hände mitgab? Er rechnete damit, dass, da ich kein hübsches Mädchen war, mir Liebessachen nicht sehr hinderlich in den Weg kommen würden, und darum war er wohl auch so enttäuscht und aufgebracht, als ich mich bereits mit 17 Jahren an Kollwitz band, wird Käthe Kollwitz im Jahr 1923 in ihren Erinnerungen schreiben. Sie denkt daran zurück, wie ungläubig der Vater reagierte, als er erfuhr, dass sie malen wollte und den Mann. Er sprach dann von den Mühen der Mutterschaft, die ihr die Kraft für die Kunst rauben würden. Sie solle sich das gründlich überlegen, hat er gesagt, und sie für ein weiteres Jahr weggeschickt. Noch weiter weg. Diesmal an die Malerinnenschule nach München. Kinder und Kunst, beides könne sie nicht haben, hat er gesagt. Dass sie am Ende doch beides bekommen hat, hat er nicht mehr erlebt. Inzwischen haben sie und ihr Mann im Haus in der Weißenburger Straße 25 noch Räume dazu gemietet und sind aus der Arztpraxis im zweiten Stock nach oben ins dritte Obergeschoss gezogen. In einem der frei gewordenen Zimmer wohnt jetzt noch Käthes alte Mutter, die sie zu sich geholt haben, und auch die Krankenschwester, die sich um sie kümmert. Außerdem gibt es noch die treue Lina, die Käthe Kollwitz im Haushalt unterstützt. Die Kunst hätte jetzt also Platz. Und die Künstlerin die nötige Ruhe zum Arbeiten. Die Ruhe, die sie lange vermisst hat. Es ist ja etwas Wahres dran gewesen an den Warnungen des Vaters. Aber jetzt schreit die Stille sie an. Zumindest, wenn draußen gerade keine Pferdebahn vorbeirumpelt. Am liebsten möchte sie morgens gar nicht aufstehen, sich Tag und Nacht die Decke über den Kopf ziehen, nur um diese Stille nicht zu hören, nur um das Grau nicht zu sehen da draußen, wo es früher grün war. Sie leidet unter Depressionen. Sie leidet, seit ihr Sohn in Belgien gefallen ist. 1914 war das, nur wenige Wochen nach Kriegsbeginn. Ihr älterer Sohn Hans, Medizinstudent, meldete sich als Freiwilliger und sein jüngerer Bruder Peter, noch nicht einmal volljährig, wollte es ihm nachtun. Hans, der bei den Sanitätern Dienst tat, kehrte aus dem Krieg zurück. Peter nicht. Noch bevor die Familie die erste Feldpost erreichte, bekamen sie Nachricht vom Tod ihres Jüngsten. Die dunklen Monate des Jahres zwischen Peters Tod Ende Oktober und seinem Geburtstag Anfang Februar sind seither die schwerste Zeit für Käthe Kollwitz. Das Weihnachtsfest, der Jahreswechsel und die Aussicht auf ein neues Jahr ohne ihr Kind rauben ihr den Lebensmut. Sie fühlt sich mitschuldig an seinem Tod, weil sie, anders als ihr Mann Karl, nicht versucht hat, dem Sohn den kindlichen Heldenmut auszureden. Wie oft schon hat sie seither nachgelesen, was sie zu Kriegsanfang in ihr Tagebuch eintrug. An diesem Tag war es wohl auch, an dem Peter abends Karl bittet, ihn vor Aufgebot des Landsturms mitgehen zu lassen. Karl spricht mit allem dagegen, was er kann. Ich habe das Gefühl des Dankes, dass er so um ihn kämpft, aber ich weiß, es ändert nichts mehr. Karl, das Vaterland braucht dich noch nicht, sonst hätte es dich schon gerufen. Peter leiser, aber fest. Das Vaterland braucht meinen Jahrgang noch nicht, aber mich braucht es. Ich stehe auf, Peter folgt mir. Wir stehen an der Türe und umarmen uns und küssen uns und ich bitte den Karl für Peter. Dieses Opfer, zu dem er mich hinriss und zu dem wir Karl hinrissen. Sie und ihr Mann sind Christen, Mitglieder der Freien Gemeinde. Er ist immer schon Pazifist. Sie wird es mit jedem Jahr des Krieges mehr und mit jeder Todesnachricht. Fast alle von Peters Freunden sterben an der Schwelle zur Volljährigkeit. Peter, Erich, Richard, alle stellten ihr Leben unter die Idee der Vaterlandsliebe. Dasselbe taten die englischen, die russischen, die französischen Jünglinge. Die Folge war das Rasen gegeneinander, die Verarmung Europas am allerschönsten. Ist also die Jugend in all diesen Jahren betrogen worden? Hat man ihre Fähigkeit der Hingabe benutzt, um den Krieg zustande zu bringen? Wo sind die Schuldigen? Sind alles Betrogene? Fragt sie 1916 in ihrem Tagebuch. Der Tod des Sohnes hat Wunden hinterlassen. Wunden, an deren Heilung sie nicht mehr glaubt, wie sich einer Notiz vom 12. Oktober 1917 entnehmen lässt. Auch 3 Jahre nach Peters Tod kreisen ihre Gedanken beständig um den Verlust des Kindes. Von da an datiert für mich das Altsein, das dem Grab zugehen. Das war der Bruch. Das Beugen bis zu einem Grade, dass es nie mehr ein ganzes Aufrichten gibt, schreibt sie. Aber sie war immer eine Kämpferin. Jetzt kämpft sie gegen den Krieg. Für die Künstlerin Käthe Kollwitz wird der Krieg zum wichtigsten Thema. Sie plant ein Denkmal für ihren Sohn und ist doch wie gelähmt. Erst Jahre später wird das Denkmal fertig werden, aber das Thema lässt sie nicht los. 1918 beginnt Kollwitz mit einer Serie von Holzschnitten, die sie »Der Krieg« nennt. Ein Blatt des Motivs, die Freiwilligen, kennzeichnet sie mit den Initialen von Peter und seinen Freunden. Man sieht darauf den Tod, wie er die Trommel schlägt und die jungen Männer mit sich reißt. Bis Ende 1922 ist sie damit beschäftigt. In solchen Augenblicken, wenn ich mich mitarbeiten weiß in einer internationalen Gemeinschaft gegen den Krieg, habe ich ein warmes, durchströmtes und befriedigtes Gefühl. Ich will wirken in dieser Zeit, in der die Menschen so ratlos und hilfsbedürftig sind, schreibt sie am 4. Dezember 1922 in ihr Tagebuch. Unmittelbar nach diesen Grafiken beginnt sie, ein Antikriegsplakat für den Internationalen Gewerkschaftsbund zu entwerfen. Jetzt, wenn möglich, lauter solche Arbeiten, die eine Wirkung in sich schließen, notiert sie am 30. Dezember 1922. Arbeit ist das Einzige, was sie aus der Depression reißt. Das ruhelose Agitieren gegen den Krieg wirkt wie eine Therapie. Als die Tage länger werden, als das Licht zurückkehrt und draußen die ersten Schneeglöckchen ihre Köpfe aus der kahlen Erde recken, scheint es ihr besser zu gehen. Ich bin dankbar, mich künstlerisch wieder lebendig zu fühlen. Das Jahr 1923 beginnt feierlich für Rudolf Havenstein. Am 6. Januar begeht er ein Jubiläum. Genau 15 Jahre steht er nun an der Spitze der Deutschen Notenbank. Mit seiner hohen Stirn und den gezwirbelten Schnurrbartspitzen sieht der Reichsbankpräsident ein bisschen aus wie Wilhelm II., der letzte deutsche Kaiser. Was wenig verwunderlich ist, denn die beiden sind fast derselbe Jahrgang. Wilhelm II. Erblickte 1859 das Licht der Welt, der Jubilar im Jahr 1857. 65 Jahre ist Havenstein alt und als preußischer Beamter seinem Kaiser ein Leben lang aufs Engste verbunden. Eigentlich begann die Verbundenheit sogar schon vor seiner Geburt, denn schon sein Vater, ein Jurist wie er selbst und Landgerichtsdirektor in Pommern, war ein kaisertreuer Patriot. Doch nach dem verlorenen Krieg hatte man den Kaiser pensioniert, wohingegen der Reichsbankpräsident sein Amt getreulich weiterversieht. Und genau jetzt ist er im Begriff, eine der schwersten Aufgaben zu schultern, die Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg zu vergeben hat. Havenstein soll Geld schaffen. Geld für die Reparationen, die die Sieger dieses Krieges fordern. Geld für das vom Kämpfen erschöpfte Land, das sich nun gegen Besatzer wehren muss. Es ist keine leichte Aufgabe, in dieser Zeit Zentralbanker zu sein. Man hat Rudolf Havenstein über die Jahre viele Ehrungen zuteilwerden lassen, etwa die Anrede Exzellenz und damit einhergehend den Titel des wirklichen Geheimen Rates, mit dem Preußens Monarchen einst ihre engsten Berater auszeichneten. Die junge Republik nutzte diese Titel weiter, bis alle Briefköpfe und Bartträger aufgebraucht waren. Während des Ersten Weltkriegs kamen noch andere Ehrentitel hinzu und eiserne Kreuze der verschiedensten Klassen. Der Kaiser nannte ihn seinen Generalfeldmarschall, wissend, dass der Waffengang ohne Havenstein nicht möglich gewesen wäre. Im Volk hieß man ihn den Geldmarschall. Getrieben von der Sorge, dass Deutschlands militärische Ambitionen an monetäre Grenzen stoßen könnten, hatte er 1914 die Golddeckung der Mark aufgehoben. Am Tag, bevor Deutschland in den Krieg eintrat, erklärte der Zentralbankchef Deutschlands den Abschied aus dem Goldstandard. Sein Beitrag zur Mobilmachung. Jetzt konnte Deutschland so viel Geld drucken, wie es brauchte. Havenstein sagte die Banken los aus der Verpflichtung, Papiergeld in Gold tauschen zu müssen. Und er schob dem unpatriotischen Kleingeist einen Riegel vor, den er bei den deutschen Sparern hatte beobachten müssen, direkt nach dem Attentat auf den österreichischen Thronfolger in Sarajevo stürmten diese nämlich in Berlin und anderswo die Banken, um sich ihr Geld in Gold auszahlen zu lassen. Wo käme man dahin, wenn jeder nach Belieben Gold hamstern könnte, in Zeiten nationaler Bewährung? Er wartete nicht einmal die Zustimmung des Parlaments ab, denn die war ihm sowieso sicher. Er, Rudolf Havenstein, würde den deutschen Sparer Vaterlandsliebe lehren. Und tatsächlich schaffte er es, selbst denen, die schon Gold besaßen, ihre Schätze abzuluxen. Zu Tausenden tauschten die Frauen zu Beginn des Krieges Ketten, Armbänder und sogar Eheringe gegen Eisenschmuck ein, die Männer ihre Uhren und Ehrenpokale. Gold gab ich für Eisen hin. Diese Parole hatte schon einmal geholfen, den Krieg gegen die Franzosen zu finanzieren, damals zu Napoleons Zeiten. 1914 war der Slogan wieder so populär, dass Emmerich Karlmann sogar eine Operette daraus machte. Eigentlich saß der Komponist ja gerade an der Czardasch-Fürstin. Doch er legte die verwickelte Liebeskomödie beiseite, um schnell ein Stück zur Mobilmachung zu komponieren. »Österreich, Deutschland sind ein Paar, wie noch auf der Welt keins war. Kommen wir und kommen die, fallt Europa auf die Knie. Österreich hier und Deutschland da, allweil heißt's Viktoria«, tönte es da im Dreivierteltakt. Premiere im Theater an der Wien, danach wurde das Stück auch in Deutschland rauf und runter gespielt. Derweil gab Reichsbankpräsident Havenstein 9 Kriegsanleihen aus. In kleiner Stückelung. Ab einem Monatslohn war man als Arbeiter dabei. Und damit auch wirklich alle zeichneten, spannte Havenstein neben den Banken auch die vielen Sparkassen ein. Er bewarb das Investment in den Krieg mit unzähligen Plakaten. Auch als er 1916 eine Müdigkeit bei den Anlegern bemerkte, als sich die Anleihen plötzlich schlechter verkauften, ließ er nicht locker. Havenstein verdoppelte seine Anstrengungen. Er reiste durchs Land und warb persönlich. »Kriegsanleihe zeichnen ist die allgemeine Wehrpflicht der Daheimgebliebenen«, predigte er 1917 in Frankfurt. Wie unsere Söhne und Brüder da draußen an der Front und auf der See dem wildesten Ansturm Halt gebieten und ihn niederringen, muss sich jeder auch in der Heimat bewusst sein, dass auch an ihn die Aufgabe gestellt ist, Treue zu halten dem großen, herrlichen Vaterlande. Im August 1916 war sein Sohn Leuthold gefallen. Doch Havenstein arbeitete unermüdlich weiter. Als ihm der Bürgermeister seines Geburtsortes, Meseritz, kondolierte, dauerte es Monate, bis er antwortete. »Sehr herzlichen Dank für die gütige Teilnahme, die Sie mir beim Tode meines Sohnes bezeugt haben.« Bei der Gelegenheit ging er auch auf die Ehrung ein, die ihm die Stadt Meseritz seine beruflichen Verdienste wegen in Aussicht gestellt hatte. Der vielbeschäftigte Havenstein erledigte im November 1916 beide Angelegenheiten in einem Aufwasch. »Beehre ich mich ergebenst zu erwidern, dass es mir eine besondere Ehre und Freude sein wird, den Ehrenbürgerbrief meiner Vaterstadt entgegenzunehmen. Da ich an den Werktagen über meine Zeit nicht mit Sicherheit zu verfügen vermag, gestatte ich mir hierfür, Sonntagmittag vorzuschlagen.« Das Städtchen Meseritz, das heute zu Polen gehört, zur damaligen Zeit aber Teil des Deutschen Reiches ist, liegt knapp 200 Kilometer von Berlin entfernt. Gerade mal einen Sonntag erübrigte der vielbeschäftigte und vielfach geehrte Mann für den Besuch dort. Der Arbeitseifer des Reichsbankpräsidenten scheint durch nichts zu beeinträchtigen. Im Gegenteil. Mit den 4 Anleihen, die nun folgten, nahm er mehr Geld ein als mit den 5 davor. Männer wie er formen den Ruf des preußischen Berufsbeamtentums, und doch wird später einmal vom Ruhm dieses eifrigen Beamten wenig bleiben. Und das liegt unter anderem am Schwarzbrot. Bei Kriegseintritt im August 1914 kostete ein 2 Pfund schwerer Laib Brot 32 Pfennig. Nach Kriegsende im November 1918 zahlte man schon 53 Pfennig dafür. Seither sind die Preise weiter gestiegen, besonders seit dem Streit mit den Franzosen. Im Januar 1923 kostet ein Laib Brot 250 Mark. Und alles andere ist auch teurer geworden in Deutschland. Keine leichte Aufgabe, in dieser Zeit Zentralbanker zu sein. Februar 1923. Die Inflation nimmt an Fahrt auf. Warum Hugo Stinnes zur Kur fährt und Käthe Kollwitz ins Krankenhaus muss? Wieso Anita Berber nach Budapest reist? Weshalb der Dresdner Semper Oper die Sänger weglaufen und die Regierung eine Verordnung gegen Wucher verabschiedet? Die Anstrengungen zu Anfang des Jahres sind nicht spurlos an Hugo Stinnes vorübergegangen. Vor allem die Zuspitzung an der Ruhr. Stinnes ist nicht der Gesündeste. Er hat Probleme mit dem Magen und der Galle. Die große Verantwortung, die vielen Reisen, auch das ständige Auswärtsessen, all das fordert seinen Tribut. Der Arzt mahnt zur Ruhe, und zwar schon lange. Diesmal fügt sich Stinnes, wenn auch nicht gleich. Erst als er das Kohlekartell mit all seinen Akten an der Alster in Sicherheit weiß und nachdem er in Berlin war, um sich mit dem Kanzler und dem Reichspräsidenten abzustimmen, zieht Stinnes sich zurück. Er fährt nach Oberhof in Thüringen. Oberhof wollte er längst mal wieder einen Besuch abstatten. Im Sommer lockt dort ein Golfplatz, einer der ersten in ganz Deutschland. Und jetzt, im Winter, gibt es feinsten Pulverschnee und die Skischanze, die fast zeitgleich mit dem Golfplatz entstand. Nun ist Hugo Stinnes jemand, dem es selbst nicht nach Golf- oder Alpinsport verlangt. Sehr zum Leidwesen seiner Frau hat er sogar das Tennisspielen aufgegeben. Aber Oberhof ist ein aufstrebender Kurort, deshalb hat er dort ein Hotel gekauft. Und wenn der Arzt schon eine Kur fordert, was läge näher, als dort mal nach dem Rechten zu sehen? Claire, seine Frau, wird sich über die Luftveränderung freuen. Sie ist die Mutter seiner 7 Kinder und seine Gesprächspartnerin in allen Fragen, auch den geschäftlichen. Claire Stinnes, geborene Wagenknecht, stammt selbst aus einer Unternehmerfamilie. Ihr Vater, Edmund Karl Wagenknecht, ein Überseehändler, hat in Uruguay viel Geld verdient, bevor er sich mit seiner Familie in Wiesbaden niederließ. Die Familien Wagenknecht und Stinnes sind weitläufig verwandt. Und als sie sich im Sommer 1894 auf Norderney trafen, sollte Claire eigentlich mit Hugos älterem Bruder Hermann bekannt gemacht werden. Doch dann verliebt sich Hugo in sie. Die beiden durchkreuzen die Pläne der Mütter und verloben sich heimlich. Hugo ist in dieser Zeit dabei, sich aus der Familienfirma zu verabschieden und sein eigenes Unternehmen aufzuziehen. Du glaubst nicht, was es mir für eine Freude sein wird, wenn wir immer mehr selbstständig werden, schreibt er seiner Verlobten kurze Zeit später von unterwegs. Ich möchte dich so gerne recht verwöhnen, damit du es gleich so reichlich hast wie jetzt zu Hause. Nun komme ich dir vielleicht ganz geldgierig vor. Du weißt aber, für meine Bedürfnisse ist's nicht. Nur vorwärts kommen wollen wir und beide zusammen uns des Lebens freuen, so viel es nur geht, schreibt er. Und von da an wird er sie über alle Geschäfte auf dem Laufenden halten. Ein Jahr später heiraten die beiden. Sie werden auch in ihrer Ehe noch viele Briefe schreiben, denn Hugo ist ja ständig unterwegs. Fast 2 Jahrzehnte später, auf dieser Reise nach Thüringen nun, Anfang 1923, begleitet Claire ihren Mann. Gemeinsam unternehmen sie Schlittenfahrten durch den verschneiten Thüringer Wald. Man sieht den Atem der Pferde in der kalten Luft. Die Fahrgäste machen es sich unter den Fellen im Schlitten gemütlich, und wenn die Sonne herauskommt und der Schnee glitzert, ist es zauberhaft in Oberhof. So richtig zur Ruhe kommen die Eheleute jedoch nicht. Zu sehr beschäftigt sie die Besetzung der Ruhr und auch die Gegenwehr, die sich nun formiert. Das wird die Wende von Deutschlands Schicksal werden, wenn Berlin festhält, schreibt Claire in ihr Tagebuch. Es muss eine Strategie zur Verteidigung gegen die Franzosen her. Hugo Stinnes hat die Ruhrindustrie in Stellung gebracht. Nun ist es an Präsident Friedrich Ebert, die Politik einzuschwören. Die Regierung muss er nicht überzeugen. Reichskanzler Wilhelm Kuno gehört keiner Partei an, aber er ist ein Mann aus der Wirtschaft und denkt konservativ. Skeptisch ist Stinnes, was die SPD anbetrifft. In der Arbeiterbewegung ist man von dieser Regierung so wenig angetan wie von der französischen Besatzung. Hugo Stinnes, immer noch in Thüringen, verfolgt das nun aus der Ferne. »Wie lange ich hier bleiben kann, ist unbestimmt. Der Arzt verlangt Wochen. Die Verhältnisse werden wohl nur Tage zulassen. Denn wenn es noch ernster wird, kann man nicht kneifen«, schreibt Stinnes dem Berliner Publizisten Maximilian Harden. Viel Vertrauen hat Stinnes nicht in die Politik. Ihm schwebt eine Verständigung auf industrieller Ebene vor. Hier geht es um Geld. Und es geht um Bodenschätze. Die Deutschen haben Kohle, die Franzosen haben Erz. Beides braucht man, um Stahl zu erzeugen. Herrgott nochmal, da wird doch wohl eine Einigung möglich sein. Natürlich keine Einigung um jeden Preis. Schließlich ist die französische Stahlindustrie zur Gänze von deutscher Kokskohle abhängig, wohingegen die Deutschen längst Alternativen zum Eisenerz aus Lothringen gefunden und Verträge mit schwedischen Minen geschlossen haben. Äußerst günstige Verträge übrigens. Sinnvoller als die kraftlosen Versuche der offiziellen Berliner Diplomaten wäre es, wenn ein Mann aus dem Ruhrgebiet mal Tacheles mit den Franzosen reden würde, findet Stinnes. Er selbst kommt dafür leider erstmal nicht in Frage. Aus genannten gesundheitlichen Gründen, aber auch, weil man fürchten muss, dass die Franzosen ihn bei dieser Gelegenheit in Haft nehmen könnten. Aus Kreisen der Alliierten, Stinnes pflegt gute Kontakte zu den Briten, hat man ihm zugetragen, die Franzosen seien not amused über den Umzug des Kohlesyndikats nach Hamburg, weshalb er und alle anderen Boykotteure gut beraten wären, das französisch besetzte Gebiet zu meiden. Tatsächlich werden in seiner Abwesenheit 6 Ruhrindustrielle festgenommen, darunter sein Nachbar aus Mülheim, der Montanunternehmer Fritz Thyssen. Wenig später werden die Franzosen noch den Krupp-Chef verhaften, weil dessen Leute bei der Beschlagnahme von Lastwagen Widerstand leisten. Bei dem Zusammenstoß in Essen sterben 1 Dutzend Stahlwerker und anschließend muss Gustav Krupp für ein halbes Jahr ins Gefängnis. Hugo Stinnes tut also gut daran, sich weiterhin Luftveränderung zu gönnen. Sein gesundheitlicher Zustand bessert sich übrigens deutlich, als ihn von französischer Seite die Zusicherung erreicht, man werde ihn, Stinnes, in Ruhe lassen. So kehrt er aus den Thüringer Bergen zurück. Und direkt nach seiner Ankunft in Mülheim an der Ruhr führt er das erste Gespräch. Am 4. Februar 1923 steht ein Franzose vor der Tür, der mit ihm über Politik reden will. Es ist ein Journalist, der für einen Fachverlag der französischen Schwerindustrie arbeitet. Die Franzosen seien zur Verständigung bereit, behauptet er. Das ist nicht die Art von Industrievertreter, die Stinnes als Verhandlungspartner vorschwebt, aber er bittet den Mann in sein Haus und in den Wochen darauf wird er noch zahlreiche hochkarätige Gespräche führen. Hugo Stinnes ist wieder wohlauf. Später einmal wird Konrad Adenauer als der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland in die Geschichte eingehen. Man wird ihn den Alten nennen. Doch 1923 ist Adenauer noch Oberbürgermeister der Stadt Köln, der jüngste Bürgermeister aller Großstädte im Deutschen Reich. Außerdem ist er Ehrenmitglied der Roten Funken. Doch diesmal kann der Karneval ihn nur wenig erheitern. Kölns älteste Karnevalsgesellschaft würde 1923 eigentlich ihren 100. Geburtstag feiern, genau wie der berühmte Rosenmontagsumzug. Doch die Zeiten sind nicht danach. Der Zug entfällt. Schon seit 1915 müssen die Narren auf die Lustbarkeit zwischen Dom und Neumarkt verzichten. In Düsseldorf und Mainz das gleiche Elend. Erst war Krieg und jetzt sind da die Alliierten. Die befürchten, dass sich zwischen all den roten Funken mit ihren Uniformröcken und Karnevalsflinten Aufrührer mit echten Waffen verstecken könnten. Am meisten fürchten sich wohl die Franzosen. 4-mal haben sie sich in den vergangenen 100 Jahren mit den Deutschen geschlagen. Besonders das Jahr 1871 ist ihnen unliebsam in Erinnerung, als die Deutschen nach ihrem Sieg nicht nur jede Menge Gold in Form von Reparationen und die Herrschaft über Lothringen forderten, sondern auch noch ihr Kaiserreich in Frankreich ausriefen. Ein preußischer Wilhelm gekrönt im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles. Welche Schmach! Kein Wunder also, dass die Franzosen wenig Spaß verstehen. Der Friedensvertrag, der 1919 im Schloss von Versailles unterzeichnet wird, bürdet den Deutschen nicht nur reichlich Reparationen und die Übertragung von Lothringen an Frankreich auf, er sieht zusätzlich auf der anderen Rheinseite eine demilitarisierte Zone vor. Auf 50 Kilometern entlang des Rheins darf sich kein Deutscher in Militäruniform zeigen. Und sei es auch nur ein Karnevalskostüm. Man weiß ja nie. Die Alliierten überwachen die Umsetzung der Verträge gemeinsam. Belgier, Briten, Amerikaner und Franzosen teilen sich die Aufgaben. Sie errichten Brückenköpfe in Köln, Koblenz, Mainz und Kehl. Doch die Franzosen finden ihre Mitalliierten viel zu milde. Besonders die Briten, die im Streit um die Reparationen immer ein gutes Wort für Deutschland einlegen, und die Amerikaner, die nicht mehr länger Polizei spielen wollen und 1921 einen eigenen Frieden mit den Verlierern schlossen, statt den Versailler Vertrag durchzusetzen. Daher übernehmen die Franzosen den Posten der Amerikaner in Koblenz. Sie stationieren ihre Soldaten an allen Lücken entlang des Rheins. Und sie schicken nun mehr und mehr Militär ins Ruhrgebiet. Köln, die Stadt, die eigentlich den Briten untersteht, ist nun von französischen Kanonen umgeben. Französische Truppen an Rhein und Ruhr. Das heißt Krise. Der Wechselkurs der Mark fällt so schnell wie nie zuvor. Der Wechselkurs ist wichtig, denn das rohstoffarme Deutschland ist abhängig von Importen und deshalb werden Devisen gebraucht oder Gold. Am besten beides. Denn ohne Erz, Erdöl oder Chilisalpeter läuft wenig in der Industrie und Landwirtschaft. Viele Waren sind knapp, die Preise steigen. Oft reicht das offizielle Geld gar nicht aus, um den wachsenden Bedarf an Zahlungsmitteln zu decken. Dann drucken die Städte Notgeld. In Köln etwa sind das Scheine, auf denen ein Mann in der Uniform der Roten Funken zu sehen ist. Der Karnevalist marschiert nicht, er sitzt frustriert auf einer Bank und starrt vor sich hin. Statt der Trommelschlägel hält er ein Strickzeug in der Hand. Er strickt Socken, wie das einst auch die Stadtsoldaten in Waffenpausen taten, um ihren mageren Sold aufzubessern. Von den Stadtsoldaten haben die Roten Funken einst die Uniform übernommen und jetzt auch deren Strickstrumpf. Kann man sich etwas Elenderes vorstellen, als Karnevalisten, die Strümpfe stricken, statt Mädchen zu bützen? Goldmünzen hat man seit Kriegsbeginn nicht mehr gesehen. Ab 1916 werden auch die Silbermünzen aus dem Verkehr gezogen, um Rohstoffe für die Rüstung importieren zu können. Und als auch das nicht mehr reicht, schmilzt man die kleinen Münzen aus Kupfer und Nickel ein und verarbeitet sie direkt zu Geschosshülsen. So füllen sich die Portemonnaies der Deutschen mit immer mehr Scheinen, für die sie immer weniger kaufen können. Das Ende des Krieges brachte nur wenig Besserung. Schon 1922 bereitete Konrad Adenauer seine Stadtverordneten darauf vor, dass sich bei einer Verschärfung der politischen Situation auch die Inflation verstärken könnte. Wir haben kein Anzeichen dafür, dass die Geldentwertung nunmehr Halt machen wird. Im Gegenteil, wir müssen uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass sie noch weiter, vielleicht sogar in noch beschleunigtem Tempo fortschreiten wird. Die Karnevalisten versuchen da noch der Tristesse eine heitere Seite abzugewinnen. In Ermangelung eines echten Rosenmontagszuges lassen die Jecken in ihrer Festschrift eine imaginäre Karnevalsparade zum Thema Inflation aufmarschieren. Angeführt wird der Zug von lachenden Griesgrämlern im ersten Wagen, gefolgt von den neuen Reichen im G-Pelz, Brillanten beladen, sowie dem triumphierenden Wucher, den Devisenschiebern und Falschmünzern. Fast zum Schluss tritt der scheintote Prinz Karneval auf, in starken Fesseln und dann im Wagen 32 die Hoffnung. Die Hoffnung auf den Karneval 1923. Nun also, im Februar 1923 hat sich diese Hoffnung zerschlagen. Es gibt wieder keinen Umzug und aus der Inflation ist eine Hyperinflation geworden, wie Konrad Adenauer es befürchtet hat. Der Oberbürgermeister überlegt händeringend, was er für seine Kölner tun könnte. Schon als er mitten im Krieg sein Amt übernahm, herrschte in der Stadt Hunger. Bäcker Enkel Adenauer dachte sich ein Brotrezept aus. Ein Rezept ohne Weizenmehl, denn Weizen war rationiert. Stattdessen ließ er Mais, Gersten und Reismehl verbacken und Kleie, denn die macht satt. Adenauer ließ sich auch eine Wurst patentieren, aus Soja und anderen pflanzlichen Zutaten. Graupen statt Grieben. Hauptsache satt. Doch nun, im fünften Jahr nach Kriegsende, beginnen die Kölner zu murren. Sie nennen ihren Oberbürgermeister inzwischen Graupenauer. Sie finden, es wäre an der Zeit für etwas Richtiges auf dem Teller, aber das Essen wird jeden Monat teurer. Im Februar 1923 kostet ein Schwarzbrot 389 Mark. Das sind 778 Scheine mit dem traurigen Karnevalisten drauf. Jeder dieser Geldscheine trägt die Unterschrift von Konrad Adenauer. Adenauer ist am Ende seiner Weisheit. Es fällt ihm nichts mehr ein. Außer beten. Wenn es uns einigermaßen gelingt, die Stadt Köln vor dem Zusammenbruch zu retten, dann will ich meinem Schöpfer auf Knien danken, sagt er. Und offenbar ist Adenauer nicht der einzige ratlose Politiker. Am 23. Februar 1923 verabschiedet der Reichstag ein Notgesetz. In wirtschaftlichen Fragen muss die Regierung nun nicht auf die Zustimmung des Parlaments warten, sondern darf selbst Vorschriften erlassen. Die Zeit drängt, denn die Preise steigen jeden Tag weiter. Die Regierung formuliert daher demonstrativ eine Wucherverordnung. Schwarzhändler, Schmuggler und Spekulanten sollen von nun an hart bestraft werden. Aber sind wirklich die Schwarzhändler schuld daran, dass die Preise steigen? Was ist mit denen, die 1914 die jungen Männer in den Krieg schickten, statt sie Kohle fördern, Brot backen und Schweine mästen zu lassen? Und mit denen, die jetzt, da der Krieg verloren ist, den politischen Streik gutheißen, die die Notenpresse anwerfen, um Arbeiter fürs patriotische Nichtarbeiten zu bezahlen? Die Geschichte vom gierigen Händler ist fast so alt wie die Menschheit selbst. Immer wieder haben Herrscher sie erzählt, wenn sie Sündenböcke suchten für eine Teuerung, die sie selbst verursacht haben. In der Krise sind die Menschen empfänglich für Demagogie, auch jetzt. Es wird nach Sündenböcken gesucht. Davon zeugen die Notgeldscheine, die nicht nur Behelfszahlungsmittel sind, sondern auch Botschaften transportieren. Es handelt sich um sprechendes Geld. Auf einem Geldschein der münsterländischen Gemeinde Gronau etwa sieht man drei Männer, die bei Nacht und Nebel einen vollbeladenen Karren am Gefängnis vorbeischieben. Viele Bürger nutzen die Nähe zu Holland, um sich hinter der Grenze mit Überlebensmitteln zu versorgen. Vermutlich fällt der Kommentar deshalb vergleichsweise milder aus. Schieber, lass das Schieben sein, sonst schiebst du in den Kasten rein. Aggressiver ist der Ton in Verden an der Aller. Wie ehedem zu Pferden die Wucherer und Schieber bestraft wurden, liest man da und sieht auf dem Notgeldschein zwei Delinquenten, die eingesperrt in einen eisernen Käfig in den Fluss getunkt werden. Eine Strafe aus dem Mittelalter, die häufig tödlich endete. Auch auf dem Notgeldschein aus Brakel, einer kleinen Stadt im Teutoburger Wald, sieht man einen solchen Schandkorb. Versehen ist er mit dem Kommentar: Solche Wippe, stark von Eisen, taucht man kurzerhand ins Wasser. Auch für heute wäre sie praktisch für die Schieber, Wucherer und Prasser. Brutaler noch ist die Botschaft in Thorstedt am Rande der Lüneburger Heide. Auf deren Notgeldscheinen sieht man einen Baum, an dem zwei beleibte Männer an Stricken aufgeknüpft sind. So müsstet all de Schiebers garn, dann künd um Deutschland Bäterstan. Steht am Rande geschrieben. Der Grafiker hat die beiden Männer, die da am Galgenstrick baumeln, mit Gehrock und Hakennase ausgestattet. Offenbar sollen es Juden sein. Antisemitische Hetze auf Plattdeutsch. Noch bleibt es bei den Hassreimen. Erst später werden den Worten Taten folgen. Doch der Duktus der Demagogen ist schon weit verbreitet. Selbst unter Intellektuellen wie Käthe Kollwitz. Auch unter ihren Arbeiten gibt es Flugblätter gegen den Wucher. Die dreiteilige Bilderserie, die Käthe Kollwitz 1920 im Auftrag des Staatskommissars für Volksernährung anfertigte, wird so zur Anklage. Hat sie den Titel selbst gewählt? Dabei beobachtet die Künstlerin das Geschehen durchaus aufmerksam und voller Sorge. Sie zeichnet drei Mütter mit hohläugigen Kindern auf dem Schoß im Wartezimmer sitzend, eine sterbende Frau auf dem Totenbett, umgeben von ihren kleinen Kindern, sowie einen ausgezehrten kleinen Jungen, der vom Arzt abgehört wird. Ist es TBC? Und wird der Arzt helfen können? 1882 hatte der Berliner Seuchenhygieniker Robert Koch einen Bacillus als Ursache der Tuberkulose ausgemacht. Er vermehrt sich überall, wo Menschen in Enge und Elend leben. Koch hat sich deshalb für bessere Lebensverhältnisse eingesetzt, für Aufklärung und für die Isolierung der Kranken. Im Ersten Weltkrieg jedoch verbreitet sich die Tuberkulose wieder so stark, als hätte es Kochs Initiative nie gegeben. Nach 1918 fällt die Zahl der Schwindsüchtigen zunächst, nur um ab 1920 erneut zu steigen. Und im Jahr 1923 werden die Sterberaten so hoch sein wie mitten im Krieg. Käthe Kollwitz blickt voller Empathie auf die Opfer der Not. Was die Ursachen betrifft, benutzt auch sie offizielle Parolen. Was wird aus ihren Kindern, steht unter dem Bild der moribunden Frau. Der Hunger untergräbt täglich die Kraft zahlloser Menschen und bereitet ihnen ein frühes Grab. Drum weg mit dem Wucher. Die mageren Kinder, die sie auf ihrem Skizzenblock festhält, stammen aus ihrem Kiez. Wer aber ist der Wucherer? Ist es der Krämer um die Ecke oder der Kartoffelhändler? Stößt er sich an der Not der Nachbarn gesund? Oder ist vielleicht der Arzt, der der Kasse macht mit Hunger und Not? Doch der Arzt, in dessen Wartezimmer sie ihre Modelle findet, ist Käthes Ehemann. Ein Sozialdemokrat und Christ, hoch besorgt um seine kleinen Patienten. Die Steigerung der Lebensmittelnot ist gar nicht abzusehen. Karl ist ganz verzweifelt, was das unter den Kindern anrichten soll, schreibt sie am 20. März 1920 in ihr Tagebuch. Als Kassenarzt trifft Karl Kollwitz die Not fast so hart wie seine Patienten. Reichtümer kann er jedenfalls nicht anhäufen. Die Praxis kommt gerade so über die Runden. Sohn Hans, der gerade sein Medizinstudium abgeschlossen hat, wird dort kein Auskommen finden. Hans kommt niedergeschlagen aus der Sprechstunde herauf. Er meint, es lohnt nicht, Karl helfen zu wollen. Es ginge schlecht. Es tut mir leid. So schrieb Käthe Kollwitz im März 1920, dem Monat, in dem der Kapp-Putsch stattfand. Seit das besiegte Deutschland seine Truppen reduzieren musste, hatten sich frustrierte Militärs zu Freikorps, wie etwa der Marinebrigade Erhard, zusammengerottet. Als diese aufgelöst werden sollten, kam es zum Putsch. Am 13. März 1920 marschierten die Soldaten in Berlin ein, um die Regierung zu stürzen und den rechtsradikalen Beamten Wolfgang Kapp zum Kanzler zu machen. Die SPD rief zum Generalstreik auf. Der Streik erzielte seine Wirkung. Es dauerte nicht einmal 10 Tage, bis die Putschisten aufgaben. Und doch sorgten schon diese 10 Tage für große Not. Generalstreik. Das bedeutet für die ganzen Arbeitergegenden kein Licht, kein Wasser, außer den allmählich versagenden Pumpen, keine Kohlen, keine Fahrgelegenheit, keine Gemüsezufuhr. Wie es mit Milch steht, weiß ich nicht. Brot wird einstweilen noch gebacken. Gemüse hat man zwar kein frisches mehr, aber noch Salzgemüse. Als ich heute lang nach Brot anstand, hörte ich die Frauen untereinander sprechen. Eine kam vorüber und rief, »Ihr habt es gut, ihr steht in der Sonne«, worauf eine Frau neben mir antwortete, »Das ist aber auch alles, was wir haben.« Doch kurz darauf wurde die Arbeit wieder aufgenommen. Jetzt im Februar 1923 also wieder Stillstand. Seit Wochen schon ruhen die Maschinen in Deutschlands wichtigstem Industrierevier. Die Auswirkungen sind in der ganzen Republik zu spüren. Wieder wird Käthe Kollwitz ausgezehrte Gesichter sehen und wieder wird sie die Kinder in ihrer Nachbarschaft malen. Der Hunger wird ihr zweites großes Thema werden. Krieg und Hunger. Ursache und Wirkung. Sie wird das Bild zeichnen, mit dem das Jahr 1923 in die deutschen Geschichtsbücher eingeht. Aber jetzt kann sie sich weder in Schlangen einreihen, noch um die Nachbarn sorgen oder gar Skizzen anfertigen. Am 24. Februar, ausgerechnet einem Samstag, spürt sie einen Druck im Oberbauch. Das Unwohlsein verstärkt sich. Abends schläft sie mit Schmerzen ein und wird gleich wieder wach. Sie hat schlimme Koliken, kann nicht mehr liegen, nur noch kauern oder gekrümmt stehen. Ihr Mann untersucht sie und ist äußerst beunruhigt. Er bringt sie noch in der Nacht zu Adolf Brentano ins Krankenhaus am Urban. Brentano arbeitet seit 30 Jahren in dieser Klinik und operiert fast nur Gallen. Er ist der führende Arzt in diesem Fachgebiet. Er entscheidet, die Gallensteine, die die Entzündung verursachen, müssen raus, sofort. Und mit ihnen die Gallenblase. Am frühen Sonntagmorgen rollt man sie in den OP. Am 25. Januar wurde ich an der Gallenblase operiert. Es war gut, denn ein paar Tage danach, und ich wäre tot gewesen, wird sie einige Wochen später in ihr Tagebuch schreiben. Am anderen Ende der Republik, in Dresden an der Semperoper, versucht man in dieser Zeit ein neues Stück einzustudieren. Modest Mussorgskis Zarenoper Boris Godunow. Es geht um ein verarmtes Volk und seine untauglichen Herrscher. Für den 28. Februar 1923 ist die deutsche Erstaufführung geplant. Eigentlich ein Kinderspiel für Generalmusikdirektor Fritz Busch. Später in seinem Leben wird er in New York an der Metropolitan Opera Karriere machen. 1923 ist er noch ein junger Mann. Er hat sich in Stuttgart die ersten Spuren verdient. Gerade ist er nach Sachsen umgezogen. Er freut sich, die schwäbische Landstadt gegen das weit prunkvollere Dresden einzutauschen. Und vom Staatsorchester war er schon beim ersten Hören hingerissen. Wäre da nur nicht die Geldentwertung. Eigentlich wollte er sich darüber keine Sorgen mehr machen. Man hat ihn mit einem Jahresgehalt von beeindruckenden 200.000 Mark nach Dresden geholt. Der Vertrag lautet: auf Lebenszeit. Den Passus hatte Richard Wagner so ausgehandelt, sein Vorgänger an der Semperoper. Auch Busch ist nun Beamter und deshalb bekommt er sogar Inflationsausgleich. Das gilt aber leider nicht für seine Sänger und Sängerinnen, weswegen diese dauernd Urlaub haben wollen. Die Solisten der Semperoper singen lieber gegen harte Währung in Prag. Ein paar Auftritte in der benachbarten Tschechoslowakei bringen ihnen mehr als die Arbeit in Deutschland im ganzen Jahr. Auch Anita Berber hätte vermutlich gerne weiter in Wien getanzt. Sie hat die Stadt ins Herz geschlossen, seit sie zum ersten Mal zu Dreharbeiten da war. Außerdem haben es die Österreicher mit Hilfe eines Kredits vom Völkerbund geschafft, die Inflation in den Griff zu bekommen, was den Aufenthalt dort noch attraktiver macht. Aber nun hat man sie des Landes verwiesen. Was nun? Sie setzt sich in den Zug nach Budapest und reist ihrem Partner hinterher. Die beiden fliehen vor der Inflation und vor der Presse. Die Journalisten, die vor kurzem noch voll des Lobes für ihr Programm waren, werfen ihnen nun Schmutz hinterher. Anita Berber, die ihre Rolle als Nackttänzerin in Wien jetzt ausgespielt hat und in den nächsten 5 Jahren in Österreich nicht mehr auftreten darf, hat bei ihrem Abschied von dort noch als Faustkämpferin debütiert, schreibt etwa der Korrespondent der BZ am Mittag. Bei ihrem letzten Auftreten hat sie versucht, verschiedene Kleider und Wertgegenstände, die als Pfand von ihr hinterlegt worden waren, aus dem Etablissement hinauszuschmuggeln. Sie bediente sich dazu zweier Bekannter, die wurden aber vom Portier angehalten. Die Tänzerin hat als Antwort dem Portier einen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Es kam zu einer Raufszene. In Budapest haben Berber und Droste Ruhe. Doch das stimmt nicht ganz. Eine Zeitungsnotiz aus dieser Zeit gibt es. Das holländische Bühnenfachblatt Cinema und Theater schreibt, die beiden Tänzer hätten sich in Ungarn verheiratet. Für Anita Berber ist das die zweite Ehe in ihrem erst 23-jährigen Leben. Nicht mal volljährig hat sie 1919 Eberhard von Nathusius geheiratet, einen schneidigen Sportwagenfahrer, der im Ersten Weltkrieg 5 Verwundungen überstand und aus einer im Jahrhundert zuvor geadelten Berliner Familie stammt. Eine Familie, in der es seit Generationen der Brauch ist, dass die Männer in den Krieg ziehen, während die Frauen sich der Dichtung hingeben. Die Ehe hält gerade einmal 3 Jahre, bis 1922. Und sie scheitert nicht etwa am mangelnden literarischen Interesse der jugendlichen Ehefrau. Anita Berber schreibt durchaus gelegentlich Gedichte, sondern daran, dass sie sich anderweitig verliebt. Und zwar in eine Frau. Susi Wanowski. Vermutlich haben sich die beiden in der Bar kennengelernt, die Susi Wanowski in Berlin betreibt. Ein angesagtes Nachtlokal, in dem ausschließlich Damen verkehren. Es ist noch brandneu und heißt La Garçonne, wie der Roman des Franzosen Victor Marguerite, in dem eine junge Frau allen bürgerlichen Idealen von Ehe und Familie Adieu sagt und beschließt, sich künftig nach Kräften zu vergnügen, und zwar mit Männern und mit Frauen. Der Roman sorgt 1922 in Frankreich für einen Skandal und wird in Windeseile zum Welterfolg. Er rüttelt am traditionellen Frauenbild. Die Damen lassen sich nun das Haar kurz schneiden, wie die Heldin des Buchs. Auch Anita Berber trägt den neuen Kurzhaarschnitt, der als Bubi-Kopf in die Modegeschichte eingehen wird. Und Jahre bevor Marlene Dietrich sich in Hollywood im Smoking ablichten lässt, tritt Anita Berber in Fritz Langs Film Dr. Mabuse im schmal geschnittenen Herrenanzug auf. Sie macht darin offenbar eine ebenso gute Figur wie in den Kleidern mit den tief sitzenden Taillen, die sie vorher als Model in Frauenzeitschriften vorgeführt hat. Vermutlich halten auch alle das Monokel, das sich die kurzsichtige Anita gelegentlich in ihre Augenhöhle klemmt, für ein modisches Accessoire. In jedem Fall gibt es reichlich Nachahmerinnen. Inzwischen gilt es in Berlin als der letzte Schrei, sich à la Berber zu kleiden und dabei die Grenzen zwischen den Geschlechterrollen zu verwischen. Alle Augen richten sich auf sie. Etwa wenn sie abends in der Garçon-Bar auftaucht. Ihre Liaison mit Susi Wanowski hindert Anita Berber nicht daran, mit anderen Frauen zu flirten. Parallel zu all dem unterhält sie eine Beziehung mit ihrem Bühnenpartner, dem Tänzer Sebastian Droste, der seinerseits schwul ist oder bisexuell. Sie schreibt sogar Gedichte für Droste. »Ich sehne mich nach dir, mein schöner brauner Knabe, nach deinen Augen, die mich töten könnten.« Ihre Sehnsuchtverse sind ebenso atem- wie interpunktionslos. Sie klingen nach leidenschaftlicher Beziehung, aber auch nach einer Beziehung, die Leiden schafft. »Ich will zu dir, ich könnte sterben, für einen Blick aus deiner Augentiefe, für einen Kuss, für einen Biss von dir.« Während Freundin Susi in liebevoller Strenge über die Gefährtin wacht und ihr schon mal die Flasche wegnimmt, wenn sie es mit dem Trinken übertreibt, ermutigt Droste sie noch. Er ist es auch, der Anita mit dem Kokain bekannt gemacht hat. Über all das spricht Anita Berber nicht. Schon gar nicht mit Journalisten, was sie natürlich umso interessanter macht. So erscheint in Cinema und Theater eine Story über das Glamour-Paar der deutschen Tanzbühne, ein Duo, dass seine laszive Nackttanzbeziehung nun durch eine Hochzeit krönt. Bessere Werbung kann man sich nicht wünschen, wenn man die gemeinsamen Auftritte als Buch und Film vermarkten will. März 1923. Überleben. Aber wie? Wie Anita Berber einen neuen Nacktfilm herausbringt? Warum das amerikanische Time Magazine Hugo Stinnes eine Titelgeschichte widmet, weshalb der Reichsbankchef den Ankauf eines neuen Anzugs verschiebt und Kurt Tucholsky Bankbeamter wird. Am 1. März 1923 beschließt der Dichter Kurt Tucholsky mit dem Dichten aufzuhören. Tucholsky? Aufhören? Nicht möglich. Er ist ein noch nicht mal mittelalter Mann und einer, der mit seinen 33 Jahren mehr Erfolge vorweisen kann als manch anderer in seinem ganzen Leben. Bekannt gemacht hatte er sich ein Jahrzehnt zuvor mit »Rheinsberg«, ein Bilderbuch für Verliebte, einem Mini-Roman über den Ausflug eines Berliner Paares in die Mark Brandenburg. Und weil das Liebesgeflüster der beiden gleich so typisch Tucholsky-haft war und das Paar unverheiratet, wurde das Buch erst Salongespräch, dann ein Bestseller. Er schreibt sehr viel. So viel, dass er sich Pseudonyme wie Peter Panther, Kaspar Hauser und Theobald Tiger zulegt, damit nicht auffällt, dass er ein Blatt wie Die Weltbühne fast alleine füllt. Es fällt natürlich doch auf. Denn egal über welches Thema und unter welchem Pseudonym Kurt Tucholsky schreibt, immer hat er diesen besonderen, fein ironischen Ton. Er ist gefragt, auch anderswo, aber trotz der vielen Schreiberei, so findet er, kommt er auf keinen grünen Zweig. Bei der Weltbühne zeigte man für seine Nöte wenig Verständnis. Und so hatte Tucholsky im Herbst 1922 begonnen, sich nach einem anderen Broterwerb umzusehen. Tucholskys Biograf Michael Hepp wird später sagen, dass es nicht allein finanzielle Not war, die ihn zu diesem Schritt trieb, dass er außer Geldmangel noch andere Probleme hatte. In der jungen Weimarer Republik kommt es zum Konflikt zwischen rechts und links, zwischen den Erneuerern und denen, die dem Kaiserreich hinterher trauern. Kritische Geister werden angefeindet. insbesondere wenn sie Juden sind. Denn den vom Kriegsbefürworter zum Kriegsgegner gewordenen Publizisten Maximilian Harden etwa hatten Freikorpssoldaten im Sommer 1922 halb tot geprügelt. Und auch Tucholsky, der in der Weltbühne für Harden Partei ergriff, bekam darauf anonyme Anrufe und Drohbriefe. »Du dreckiger Judenjunge«, hieß es da, »pass mal auf, wenn du mal aus deiner Redaktion kommst.« Tucholsky dichte zunächst tapfer weiter. Es gibt ja viel zu kritisieren, gerade jetzt. Eine ganze Industrie schluckt die dicken Gelder, treibt die Preise hoch, denn sie hat die Kohlefelder. Sie kann schröpfen und sie schröpft euch, die Konsumenten. Von dem Geld, euch abgeknöpft, zahlt sie die Agenten. Presse, Kino, süß gemischt. Merkt ihr nicht? Diese Verse schrieb er 1922, gemünzt auf Ruhrbarone wie Hugo Stinnes, die auf Pump investieren und in der Inflation immer einflussreicher werden, während andere unter der Geldentwertung leiden. Aber während er all die Missstände anprangert, hat er mehr und mehr das Gefühl, dass er die Welt nicht besser machen kann. »Ich habe Erfolg, aber ich habe keinerlei Wirkung«, konstatiert er in einem Brief an den Regisseur Hans Schönlang. »Kunst ist Überschuss. Die Leute haben sich hier eigentlich immer nur aus Übermut mit geistigen Dingen beschäftigt. Das ist vorbei. Sie haben keine Butter. Sie haben keine Zeit. Sie haben keinen Kopf für unser einen.« Dann sind da noch die persönlichen Nöte. 1920 hat er sich mit Else Weil verheiratet, seiner Jugendliebe, dem Vorbild der kecken Medizinstudentin Claire aus Rheinsberg. Aber dann gab es auch noch Marie Gerold, eine blutjunge, blonde Baltin, die er im Krieg kennenlernte, in der Fliegerschule in Lettland, wo er als Schreiber eingesetzt war und sie als Ortskraft an der Kasse Dienst tat. Ein poetisches Techtelmechtel, das hauptsächlich in Briefen stattfindet, in denen sich die beiden Schreibenden, das Du oder Sie vermeidend, nur mit Er ansprechen. Ein Flirt, den er, wie es seine Art ist, zunächst neben ein oder zwei anderen Beziehungen unterhält, auch wenn er Marie Gerold die wunderbarsten Reime reimt. Bis sich Marie in den Wirren der Nachkriegszeit nach Berlin durchschlägt, haben sich die beiden einander entfremdet. Das findet zumindest Tucholsky. Marie ist bitter enttäuscht. Doch schon nach kurzer Zeit bereut er die Ehe mit der anderen. Als er von mir weggegangen war, heiratete ich nach einigen Umwegen. Lass er mich darüber schweigen. Wie es geworden wäre, wenn er bei mir gewesen wäre, weiß ich nicht, schreibt er Marie im Juni 1922, die vertraute Anrede eher wieder aufnehmend. Tucholsky selbst ist zwar nicht halb so elegant wie seine Gedichte, er ist ein untersetzter Mann mit frühem Hang zum Doppelkinn, aber ein unverbesserlicher Schwerenöter. Nun also beginnt er erneut, um Marie zu werben und sie mit Briefen, Blumen und Geschenken zu überhäufen. Als er seinen Herausgeber Siegfried Jakobson im Herbst 1922 wieder einmal um mehr Geld bittet, erhöht dieser Tucholskys Autorenpauschale, aber er erhöht sie nur ein wenig und findet, dieser solle sich damit zufrieden geben. Denn so wie sie die Dinge schildern, gibt es nur eine von zwei Lösungen. Entweder Selbstmörder werden oder Schieber. Sie haben weder hierzu noch dazu Talent. Und somit wird alles weitergehen. Je schwerer es wird, desto mehr wird man eben arbeiten, so Siegfried Jakobson zu seinem Autor. Die Reaktion ist wenig sensibel. Besonders der Hinweis auf Tucholskys fehlendes Talent zum Selbstmörder. Später wird dessen Biograf herausfinden, dass Tucholsky zu dieser Zeit wohl gerade einen Suizidversuch hinter sich hat. Und mitnichten wird alles weitergehen wie bisher, denn das Geld verliert ja immer mehr an Wert. Im März 1923 zahlt man für einen Laib Schwarzbrot 463 Mark und 50 Pfennige. Tucholsky hat schon Teile seiner Bibliothek bei einem Antiquariat in Kommission gegeben. Er braucht Geld. Und so beschließt er, das Angebot eines befreundeten Bankiers anzunehmen. Der heißt Hugo Simon. Er ist Sozialdemokrat wie Tucholsky und war 1918 nach der Revolution für kurze Zeit preußischer Finanzminister. Inzwischen ist Hugo Simon wieder ins Bankgeschäft zurückgekehrt. Und so beginnt Tucholsky am 1. März 1923 als Volontär im Bankhaus Bett, Simon und Co. Ich gebe jene kümmerliche Freiheit auf, die mir nichts mehr trägt. Und ich fange noch einmal ganz von vorne an, in einem Leben, wo nichts gilt, was ich 10 Jahre hindurch exerziert habe, schreibt er an Marie. Und wenn er sich bei Freunden ins Poesiealbum einträgt, dann unterschreibt er mit »Kleiner, aufgehörter Dichter«. Am 9. März 1923 kommt Anita Berbers Film ins Kino. »Tänze des Lasters, des Grauens und der Ekstase« heißt er, wie das Buch, das sie in Wien mit der Fotografin Dora Kalmus gemacht hat. Dummerweise ist auch der Film eine österreichische Produktion. Der Uraufführung in Wien kann die Hauptdarstellerin nicht beiwohnen. Sie hat ja Einreiseverbot. Aber davon lässt sich Anita Berber die Laune nicht verderben. Unter dem Titel »Moderne Tänze« wird der Film schließlich auch in Berlin gezeigt, wo sie mit ihren Fans feiern kann. Sie ist so stolz. Ein Film mit künstlerischem Anspruch und mit ihr in der Hauptrolle. Natürlich hat sie vorher schon vor der Kamera gestanden, ziemlich oft sogar. Meist in Produktionen von Richard Oswald, einem österreichischen Regisseur und Drehbuchautor. Allesamt Aufklärungsstreifen und echte Publikumsmagnete, die ihren Kinostart im Uferpalast am Zoo feierten oder gegenüber im eleganten Marmorhaus am Kurfürstendamm. Die Zensur hat dabei immer ein bisschen Ärger gemacht. Zu viel Haut. Den zweiten Teil des Tagebuchs einer Verlorenen etwa hatte die Behörde 1918 erstmal verboten. Sie nahm Anstoß an der Nähe zu Marquis de Sade. Kurz darauf war der Krieg vorbei, alles wurde ein wenig lockerer und so ist der Film dann schließlich doch noch gelaufen. Genau wie ein Jahr später die Prostitution. Interessanterweise störten sich die Herren von der Zensur hauptsächlich am Titel. Anita Berber hat das gefallene Mädchen dann unter anderer Überschrift gemimt. Das gelbe Haus, hat Oswald den Streifen schließlich genannt. Das klang unverfänglicher. Im vergangenen Jahr lief nun Fritz Langs Film »Dr. Mabuse – Der Spieler« an, in dem sie ebenfalls zu sehen ist, leider nur in einigen Tanzszenen. Eigentlich hatte sie sich mehr erhofft. Wo der Film doch nicht nur die Geschichte des sinistren Seelendoktors und Verführers Mabuse erzählt, sondern auch der Verführung als solcher ein Denkmal setzt. Doch Lang hat die Hauptrolle mit einer anderen besetzt. Mit der blonden Norwegerin Aud Eggedenissen, die sich mit jedem Hüftschwung schwer tut. So musste Lang alle Tanzszenen dubbeln lassen und landete bei keiner anderen als ihr, Anita Berber. Hätte er einfacher haben können. Ihre Fans sind nur der Tänze wegen ins Kino gegangen. Natürlich waren einige von ihnen dann ein wenig enttäuscht, weil man nur einmal ihre Brüste sieht, als ihr nämlich beim Tanzen das schwarze Kleid wegweht. Vom Wirken des Rudolf Havenstein wird der Nachwelt ein knapper Meter Akten erhalten bleiben und eine Anekdote aus der Zeit der Inflation, in der man den Reichsbankpräsidenten mit den Worten zitiert: »Ich wollte mir eigentlich einen neuen Anzug machen lassen, aber jetzt werde ich doch warten, bis die Teuerung vorbei ist.« Die Geschichte, wenn sie denn wahr ist, zeugt von zweierlei. Von der guten Qualität der Havensteinschen Garderobe, die trotz anhaltender Teuerung Ersatz offenbar nicht vermissen lässt, und von der Naivität eines Notenbankpräsidenten, der die Inflation abwarten will, obwohl doch er es in der Hand hat, diese abzustellen. Vielleicht wurden ihm diese Worte aber auch nur in den Mund gelegt. Von Menschen, die meinten, als Jurist fehle ihm der ökonomische Sachverstand, um die Währung stabil zu halten. Es gibt allerdings auch solche, die weniger am Können als am Wollen Havensteins zweifeln. Vielleicht ist es ja ein bisschen von beidem. Fakt ist, dass Havenstein sich unter Hinweis auf die begrenzten Reserven der Reichsbank das ganze Jahr 1922 über geweigert hatte, diese einzusetzen, um den fallenden Kurs der Mark zu stützen und dass er es im Frühjahr 1923 dann doch tut. Er verkauft Gold und Devisen aus den Tresoren der Reichsbank und schafft es, den Wechselkurs in die richtige Richtung zu bewegen. Von 41.500 Mark für einen Dollar am 1. Februar auf 21.000 Mark am 7. März. Der Außenwert der Mark steigt. Dadurch werden die Importe billiger. Auch im Inneren zieht Havenstein die Zügel an. Wünschen bis auf Weiteres äußerste Zurückhaltung bei Kreditgewähr, ließ Havenstein am 10. Februar an alle Reichsbankfilialen telegrafieren. Ablehnt tunlichst Kredite für Devisenbeschaffung. Neue Diskontkunden abweisen. Alten Diskontkredit möglichst nicht erhöhen. Seither gibt die Reichsbank weniger Kredite an die Banken und die geben weniger Kredit an die Kunden. Wenn die Geldmenge in einem Land schneller wächst als die Menge der Güter, dann steigen die Preise. Eine ausufernde Geldmenge durch Kreditbeschränkungen zu begrenzen, gehört daher zu den Klassikern der Inflationsbekämpfung. Ebenso ist es die klassische Aufgabe einer Zentralbank, an den Devisenmärkten zu intervenieren. Der Jurist Rudolf Havenstein kennt die Instrumente aus dem Werkzeugkasten der Ökonomie und er setzt sie ein. Doch das reicht nicht aus. Die Preise steigen weiter. Am 17. März 1923 erscheint das amerikanische Time Magazine mit einem bärtigen Mann auf dem Titel. Der Mann schaut äußerst entschlossen unter den dunklen Brauen hervor, seine Augen scheinen den Betrachter fast zu durchbohren. Der Mann ist Hugo Stinnes. Ein Kaufmann aus Mülheim an der Ruhr auf dem Titel eines New Yorker Nachrichtenmagazins. Das Heft ist erst seit kurzem auf dem Markt, seit 3 Ausgaben, um genau zu sein, und in einer davon hatte es den amerikanischen Präsidenten auf dem Cover. Eigentlich könnte Stinnes sich also geschmeichelt fühlen. Allerdings ist der Artikel ziemlich kritisch. Nicht nur, weil er das finstere Titelbild mit dem Satz kommentiert, Hugo Stinnes, so lange schon Herr über den Koks, dass er selbst dessen Aussehen angenommen hat. Die amerikanischen Journalisten schreiben auch, Stinnes sei ein Kohlekönig, der nun nach der Kaiserkrone strebe, nach noch größerer Macht beim Stahl. Man bezichtigt Stinnes des doppelten Spiels. Unter der Maske des Patriotismus, so schreibt das Magazin, wiegele er die Deutschen gegen Frankreich auf. Und während das Volk im Boykott gegen die Soldaten Hunger litte, so der Vorwurf, verhandle er in eigener Sache mit der französischen Stahlindustrie. Der Patriotismus ist nur ein Vorwand für seine persönlichen Ambitionen. Stinnes strebe durch die Hintertür ein Abkommen mit dem französischen Hüttenverband an, heißt es da. Er bewege sich im Niemandsland der internationalen Politik. Dieser Artikel kommt Hugo Stinnes natürlich denkbar ungelegen. Ja, er hat den ein oder anderen Kontakt nach Frankreich, aber woher um Himmels Willen wissen das die Schreiberlinge auf der anderen Seite des Atlantiks? Eigentlich sollte Stinnes mehr Zutrauen zu journalistischer Arbeit haben. Schließlich ist er selbst Verleger. 1920 hat er die konservative Deutsche Allgemeine Zeitung gekauft. Die DAZ war einst Bismarcks Hauspostille und wurde zu einem der führenden konservativen Blätter der Republik. Staatstragend, aber defizitär. Daher sicherte Stinnes Einstieg in Zeiten der Papier- und sonstigen Knappheit das Überleben der Zeitung. Im Sommer 1922 übernahm Stinnes dann noch die protestantische Tägliche Rundschau. Die beiden konservativen Blätter ergänzten sich gut. Die Rundschau hat ihren Schwerpunkt in der Innenpolitik, die Deutsche Allgemeine Zeitung in der Außenpolitik. So ergeben sich natürlich auch immer mal wieder Kontakte. Am 26. März etwa bekommt der Pariser Korrespondent der DAZ, Werner Sinn, das Angebot, ein Interview mit einem Mitglied des Auswärtigen Ausschusses der französischen Abgeordnetenkammer zu führen, mit einem Mann namens Lazare Weiler. Es stellt sich heraus, dass das Gespräch gar nicht zur Veröffentlichung gedacht ist, sondern als Botschaft an den Ruhrbaron. Der Franzose lässt ausrichten, man wolle die Gegensätze zwischen den beiden Ländern überbrücken, und zwar mit Hilfe von Hugo Stinnes. Man wolle das Ruhrabenteuer liquidieren, sagt der französische Außenpolitiker und nennt auch die Voraussetzungen dafür. Deutschland zahlt 25 Milliarden Goldmark Reparationen an Frankreich und ferner 5 Milliarden an Belgien und Italien, so der Außenpolitiker. Gedacht sei an einen Schatzwechsel des Deutschen Reiches, der, um der Sache Glaubwürdigkeit zu verleihen, die Unterschrift des Herrn Stinnes und eventuell auch noch die einer dritten Seite aufweisen soll. Danach werde man das Ruhrgebiet räumen. Der Paris-Korrespondent fährt nach Berlin, um seinem Verleger all das getreulich zu übermitteln. Kaum ist er in der Redaktion angekommen, klingelt dort schon das Telefon. Am anderen Ende der Leitung ist die französische Botschaft. Ein ungeduldiger Diplomat will wissen, wann man eine Antwort auf das Angebot erwarten dürfe. Doch Stinnes muss ja erst mal eine Chance haben, darüber nachzudenken. Immerhin, die Sache klingt schon mal besser als der Vorschlag, den die französische Industrie jüngst gemacht hat. Die knüpfte den Frieden an eine 60-prozentige Beteiligung an der deutschen Schwerindustrie. Das wäre natürlich völlig inakzeptabel, wenn sich die Deutschen nicht umgekehrt an den französischen Montankonzernen beteiligen dürften. Das hat Stinnes gleich klargestellt. Von diesem neuen Vorschlag der Franzosen dagegen fühlt er sich geschmeichelt, wenngleich ihm die Rolle als Garant des Friedensschlusses nicht ganz geheuer ist. Er lässt seinen Paris-Korrespondenten ausrichten, er halte die Vorschläge für interessant, obschon ich zu einem Teil die Projekte so wie vorgesehen nicht für durchführbar halte. Die mir persönlich zugewiesene Rolle erscheint mir reichlich fantasievoll und müsste der Wirklichkeit entsprechend reduziert werden, so Stinnes ganz bescheiden. Wie gesagt, er braucht Bedenkzeit. Denn während sein Paris-Korrespondent den Kontakt zu den Herren vom Auswärtigen Ausschuss hält, erwartet Stinnes den Besuch eines anderen Franzosen. Ein Mitglied der Reparationskommission hat sich bei ihm angesagt, Émile Aguinin. Hugo Stinnes will erst einmal hören, was der zu sagen hat. Und bevor Stinnes als Privatdiplomat tätig wird, muss er herausfinden, wer von all den selbsternannten Außenpolitikern in Paris überhaupt Prokura hat. Er selbst macht auch Meldung in Berlin. Schon des guten Tons wegen hält er das Kabinett auf dem Laufenden über all die Avancen, die man ihm macht. Schließlich will sich Hugo Stinnes nicht nachsagen lassen, er bewege sich im Niemandsland der internationalen Politik, wie das diese amerikanischen Journalisten in der Titelgeschichte des Time Magazine so frech formulierten. April 1923. Die Lage an Rhein und Ruhr spitzt sich zu. Wie Käthe Kollwitz einen Ausflug macht und ein Deutscher in Paris der Londoner Times ein Interview gibt. Wie Anita Berber im Berliner Hotel Esplanade alle Blicke auf sich lenkt, während der Hotelbesitzer Hugo Stinnes dort seine Geschäfte anbahnt und was Rudolf Havenstein über diese Geschäfte denkt. Im April 1923 tanzt Anita Berber in Berlin. Sie gibt die Astarte, die Kriegs- und Liebesgöttin des antiken Morgenlandes. Krieg und Liebe, das trifft die Gemütsverfassung von Anita Berber. Sie sieht verführerisch aus, sie trägt einen Paillettenumhang und auf dem Kopf eine eng anliegende Glitzerkappe, die mit wippenden Federn und Perlenschnüren verziert ist. Und wenn sie im Takt der Musik von Peter Tschaikowski dem Publikum entgegenschreitet, wenn sie langsam den Umhang über ihre Schultern gleiten lässt, sieht man, dass sie, außer Pailletten, Perlen und Schmuck, wenig am Leib trägt. Drei glitzernde Dreiecke bedecken ihre Brust und die Scham. Abgesehen davon ist sie nackt, denn auch die Astarte, die im antiken Syrien für Fruchtbarkeit sorgen sollte, war zumeist unbekleidet. Ob die Göttin dabei einen Smaragd in ihrem Nabel trug, wie Anita bei ihren Auftritten, lässt sich aufgrund des schlechten Zustands der alten Statuen nicht mehr zweifelsfrei feststellen. Aber für die Perlen, die sich in schimmernden Spiralen an ihren Oberarmen hochwinden, gibt es eine Entsprechung. Astarte war Himmels- und Liebesgöttin, Herrin über Tod und Wiedergeburt und über die Schlangen. So gleichen auch die Blicke, die Anita Berber unter ihren dichten Wimpern aussendet, denen einer Schlangenbeschwörerin. Die Zuschauer folgen ihren geschmeidigen Bewegungen wie gebannt. Sie halten den Atem an. Sie sind wie hypnotisiert. Sie werden erst aus ihrer Trance erwachen, wenn sie den Befehl dazu gibt. Anita Berber hat ihr Publikum fest in der Hand. Eine lange, tiefe Verbeugung, dann brandet der Applaus los. Und dabei geht es nicht nur um den Tanz. Es geht auch um Moral, beziehungsweise den Abschied von derselben. Es geht um Freiheit, vielleicht auch um Emanzipation, auf jeden Fall um Freizügigkeit. Sie lache mit ihrem Auftritt alle Männer aus, wird der Choreograf Josef Jentschik in einer Studie schreiben, die er 1930 über die Tänzerin verfasst. Vor allem die Dummen, die sie übereinstimmend und monopolhaft zu ihrer Geliebten erklärten. Sie lachte auch über die Frauen, die meinten, Anita sei eine begeisterte Anhängerin des Kultes von Lesbos. Sie war nichts und gehörte niemandem. Sie gehörte sich selbst. Doch Anita Berbers Einfluss reicht weit über die Bühne hinaus. Verderbte Bürgermädchen kopierten die Berber. Jede bessere Kokotte wollte möglichst genau wie sie aussehen, schreibt Klaus Mann über sie. Der älteste Sohn des Dichters Thomas Mann, der sich später selbst als Schriftsteller betätigen wird, läuft Anita Berber 18-jährig in Berlin über den Weg und blickt in eine Künstlerwelt, die so ganz anders ist als der Villenhaushalt, in dem er groß wurde. Entfesselte Bohème statt gediegener Großbürgerlichkeit. Mann tanzte Foxtrott, Chemie, Tango, Mann tanzte Hunger und Hysterie, Angst und Gier, Panik und Entsetzen. Anita Berber, das Gesicht zur grellen Maske erstarrt, unter dem schaurigen Gelock der purpurnen Coiffure, tanzte den Coitus. Ein geschlagenes, verarmtes, demoralisiertes Volk sucht Vergessen im Tanz. Weniger milde urteilt der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig. Er hält es für totale Zügellosigkeit, was er 1923 in der deutschen Hauptstadt beobachtet. Berlin verwandelte sich in das Babel der Welt. Eine Art von Irrsinn ergriff im Sturz aller Werte gerade die bürgerlichen, in ihrer Ordnung bisher unerschütterlichen Kreise. Aber das Widerlichste an dieser pathetischen Erotik war ihre grauenhafte Unechtheit. Doch das alles hat auch ganz reale Ursachen. Viele junge Männer sind im Krieg geblieben, das schmälert die Aussicht der jungen Frauen, einen Ehemann zu finden. Und was die Hoffnung auf eine Eheschließung fast genauso beeinträchtigt, ist die Inflation. Eigentlich ist es üblich, dass ein Mädchen erst dann heiratet, wenn ihre Familie das Geld für die Mitgift parat hat. In manchen Familien wird vom Zeitpunkt der Geburt an Geld für diesen Zweck beiseite gelegt, doch gerade macht die Inflation alle Ersparnisse zunichte. Wozu also sich selbst aufsparen? Keuschheit zahlt sich nicht mehr aus. Schon gar nicht für Anita Berber. Ihr leicht bekleideter Auftritt als Astarte katapultiert sie in Berlin ganz nach oben. Schließlich findet er nicht irgendwo in einem verrauchten Künstlerlokal oder einem experimentellen Tanztheater statt, sondern zwischen Sandstein, Stuck und dicken Teppichen im Grand Hotel Esplanade. Das Esplanade ist das Hotel, in dem der Kaiser einst Herrenabende und Hofbälle abzuhalten pflegte. Auf seinen Wunsch hin wurde das Hotel 1908 überhaupt erst errichtet, und zwar mit Hilfe der Fürsten Christian Kraft zu Hohenlohe-Öhringen, Max Egon zu Fürstenberg und Guido Henkel von Donnersmarck. Von Blaublütern für Blaublüter. Dass Wilhelm II. Nach dem Debakel des Ersten Weltkriegs nicht mehr zum Skatspielen ins Esplanade einkehrt, tut dem Nimbus des Hotels keinen Abbruch. Selbst die schwere Zerstörung im Zweiten Weltkrieg schafft dies nicht. Denn nur der Kaisersaal und ein paar Nebengelasse werden die Bomben der Alliierten überstehen. Doch allein der Name und die Erinnerung an die alte Größe in den 1920er Jahren reicht, um den ersten Modenschauen der Nachkriegszeit Glamour zu verleihen. Und den Misswahlen, die die Berliner in den 1950ern in der Not überdachten, von Nesseln umwucherten Ruine abhalten, mitten im Niemandsland zwischen Ost und West. In den 70ern dann dient der Saal als Kulisse für den Film Cabaret, der versucht, das Berlin kurz vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten noch einmal auferstehen zu lassen, mit Liza Minnelli in der Rolle der Sally Bowles, die ihr den Oscar als beste Hauptdarstellerin beschert. Come here, the music play. Life is a cabaret. In den 80ern wird Wim Wenders dort Teile seines Films Himmel über Berlin drehen. Im Kaisersaal trifft die Hauptfigur, der Engel Damiel, gespielt von Bruno Ganz, eine junge Trapezkünstlerin, verliebt sich und entsagt für sie der Unsterblichkeit. Auch dieser Film schreibt Filmgeschichte. Nach dem Fall der Mauer kauft der japanische Sony-Konzern das Grundstück, lässt die Ruine auf ein Luftkissen setzen und sie um 75 Meter verschieben. Bei der Renovierung wird unter vielen Farbschichten das Wandbild Wilhelm II. Wieder zum Vorschein kommen. Und um den alten Kaiser lässt Stararchitekt Helmut Jahn einen hypermodernen Kino- und Kommerzpalast in die Höhe wachsen, das Sony Center am Potsdamer Platz. Aber das alles passiert erst viel später. Im Jahr 1923 gehört das Hotel Esplanade noch Hugo Stinnes. Hugo Stinnes ist im Grunde seines Herzens ein häuslicher Mensch. Einer, dem es, wie wir wissen, körperliche Beschwerden verursacht, immer unterwegs zu sein und ständig auswärts zu essen. Die Geschäfte bringen das zwar oft mit sich, aber so findet Stinnes, wenn er schon in einem Hotel übernachten muss, dann wenigstens in einem eigenen. Im Esplanade zum Beispiel. Gerade jetzt logiert er dort oft. Hat er den aufsehenerregenden Auftritt der Berber miterlebt? Vermutlich nicht. Mag sich die Welt da unten im Saal amüsieren, je mehr, desto besser fürs Geschäft, aber bei Stinnes in Etage 3 wird stramm gearbeitet. Er hat fast das ganze Stockwerk für sich reserviert. Eine Suite nutzt er als Büro, in der zweiten wohnt er, in der dritten bringt er die Sekretärinnen unter, die jeweils mit ihm reisen, und eine vierte steht für seine Gäste bereit. Einmal hatte er einen amerikanischen Journalisten zu Besuch von der Saturday Evening Post aus Philadelphia und hat es hinterher schwer bereut. Denn prompt schrieb der Reporter, Stinnes sei eine menschgewordene Registrierkasse, die ununterbrochen arbeitet. Und Dutzende Zeitungen in Amerika und England haben es nachgedruckt. Bei Licht besehen hatte der Mann ja vielleicht gar nicht so Unrecht. Gerade jetzt wieder arbeitet Stinnes rund um die Uhr. Und seit das Geld jeden Tag an Wert verliert, rechnet er auch immer zu. Und verhandelt. Mit den Banken zum Beispiel. Denn in Zeiten der Geldentwertung investiert man am besten auf Kredit. Bis der fällig ist, hat man ein Vielfaches verdient, weil die Preise gestiegen sind. So zahlen sich die Schulden fast von selbst zurück. Eigenes Geld darf man ebenfalls auf keinen Fall bar herumliegen lassen. Ein kluger Geschäftsmann wie er ist daher immer auf der Suche nach Kaufgelegenheiten. Wann immer Geld in die Kasse kommt, wird es so schnell wie möglich investiert. In Kohleminen, Kraftwerke, Maschinenfabriken, Schiffswerften, Wälder, Ackerflächen, Häuser und Hotels. Am Esplanade schätzt Stinnes vor allem die Küche. Immer wenn er in Berlin zu tun hat, isst er dort Rindfleisch mit Meerrettich, wenn er in einer seiner Redaktionen nach dem Rechten sieht etwa, oder wenn er seiner Partei einen Besuch abstattet. Gerade ist er bei Gustav Stresemann, dem Vorsitzenden der DVP, gewesen, um ihm zu sagen, was er von der Wirtschaftspolitik der Regierung hält. Nichts. Und dabei ist die DVP doch Teil der Regierung. Wenn man den Wechselkurs der Mark stärkt, mag das die Importe verbilligen, aber für die Exporte ist es Gift. Die deutschen Waren sind bei diesem Wechselkurs fürs Ausland zu teuer. Und Stinnes ist nicht mehr konkurrenzfähig. Stresemann hat sich das angehört. Aber es ist nichts passiert. Bei solchen Gelegenheiten braucht Stinnes dringend ein Stück Rinderbrust. Oder auch, wenn er im Reichswirtschaftsrat zu tun hat. Der Reichswirtschaftsrat ist eine Art runder Tisch, an dem Arbeiter und Fabrikanten zusammensitzen, um über Politik zu reden. Eigentlich hat Stinnes für solche Debattierkreise keine Zeit. Ein notwendiges Übel, eingeführt als Zugeständnis ans Proletariat, in der Zeit direkt nach dem Krieg, als die Arbeiterräte das Ruder übernehmen wollten. Eigentlich, so der Plan damals, sollte aus dem Rat ein Wirtschaftsparlament mit legislativen Vollmachten werden, aber für echte Politik ist so ein 300-Mann-Gremium, viele davon Arbeiter, also Laien, dann doch zu schwerfällig. Und so hat man den hochfliegenden Plänen der Linken in der Praxis ein wenig die Flügel gestutzt. Manchmal findet Stinnes die Treffen aber auch ganz nützlich, weil man dort den Arbeitern die Perspektive der Arbeitgeber vermitteln kann. Von Angesicht zu Angesicht kommen manche Botschaften einfach besser an. Schon Ende vergangenen Jahres hat er die Herren Arbeiter mit der Idee vertraut gemacht, dass, falls die Franzosen ernst machten mit den Reparationen, nicht nur das Kapital, sondern auch die Arbeiterschaft Opfer bringen müsse. Die Arbeitszeitverkürzung, die sie nach dem Krieg erstritten, könne man zwar dem Grundsatz nach beibehalten, hat er im Reichswirtschaftsrat gesagt, aber 8-Stunden-Tag hin oder her, für 10 bis 15 Jahre müsse trotzdem mehr gearbeitet werden. Menschenskinder, man kann keinen Krieg verlieren und 2 Stunden weniger arbeiten wollen. Das geht nicht, hat er den Klassenkämpfern gesagt. Ihr müsst arbeiten und noch einmal arbeiten und immer wieder arbeiten. Die anderen Unternehmer sehen das übrigens genau wie er. Die Gewerkschafter aber waren darüber einigermaßen entrüstet, sprachen von Wortbruch, warfen ihm vor, er wolle den Pakt brechen, den er selbst mit dem Gewerkschaftschef Karl Legien geschlossen habe. Mutmaßten gar, das Stinnes-Legien-Abkommen sei von Anfang an nur ein Trick gewesen, um die Arbeiterschaft ruhig zu stellen, damals im November 1918, als die Zeichen in Deutschland auf Revolution standen. Glücklicherweise tagt der Reichswirtschaftsrat nur einen Steinwurf vom Esplanat entfernt. So kann sich Stinnes nach dem langen Gerede zumindest ein Stück Rinderbrust gönnen. Manchmal trinkt er dort abends auch ein Gläschen mit Leuten, mit denen er tagsüber ein dickes Brett gebohrt hat. Nie im Leben wird er vergessen, wie er im Juni 1922 mit Walter Rathenau in der Bar saß, in der Nacht, die, wie sich später herausstellte, die letzte in Rathenaus Leben sein sollte. Den ganzen Tag über war es um die Kohle gegangen. Die war ja wegen der Reparationslieferungen an die Franzosen schon damals so knapp, dass man begann, englische Kohle zu importieren, um den Bedarf in Deutschland noch decken zu können. Kostet natürlich Devisen sowas. Weshalb die Bürokraten in Berlin es sich doch tatsächlich einfallen ließen, die Einfuhr zu beschränken und er, Stinnes, an diesem Tag stundenlang im Kabinett antichambrieren musste, um das wieder rückgängig zu machen. Unfassbar. Wegen der Devisensache die Stilllegung der deutschen Hochöfen zu riskieren. Am Ende hat er den Wirtschaftsminister und Sozialdemokraten Robert Schmidt dann aber doch überzeugen können. Rathenau, damals gerade ein paar Monate Außenminister, war zum Glück auf seiner Seite. Als AEG-Erbe verstand er ja genug von Wirtschaft, um zu wissen, was auf dem Spiel stand. Sie arbeiteten in dieser Sache Hand in Hand. Ein ganzer Tag im Dienst der Kohle. Es war schon weit nach Mitternacht, als ihn Rathenau zum Hotel begleitete. Sie genehmigten sich dann noch einen Absacker. Keine Selbstverständlichkeit, denn er und Rathenau hatten in den Jahren zuvor auch immer wieder sehr gegensätzliche Positionen vertreten. Dass Rathenau nach dem Krieg in der Sozialisierungskommission mitwirkte, hat Stinnes ihm wirklich übel genommen. Es war ihm völlig unverständlich, wie Rathenau als Unternehmer ernsthaft über die Vergesellschaftung von Unternehmen nachdenken konnte. Umgekehrt hat Rathenau ihm nie den Streit bei der Konferenz von Spa im Juli 1920 verziehen. Dabei hatte er, Stinnes, sich ja keinesfalls um die Teilnahme an diesem Treffen mit den Siegermächten gerissen. Man hatte ihn, den Mann der Wirtschaft, unbedingt dabei haben wollen. Aber als er dann sagte, was der ökonomische Sachverstand gebot, nämlich dass Deutschland unmöglich so viel Kohle liefern konnte, wie die Franzosen forderten, war es den Beteiligten auch wieder nicht recht. Walter Rathenau, der auch zugegen war, warf ihm sogar vor, er wolle mit seinen Reden eine Ruhrbesetzung provozieren, um seine Besitztümer vor dem Bolschewismus zu bewahren. Rathenau trat den Franzosen gegenüber nachgiebiger auf und brachte die Mehrheit der Delegation hinter sich, weshalb sich die Deutschen am Ende tatsächlich brav den Alliierten fügten. Stinnes war stinksauer. Er bekam einen richtigen Wutanfall. Schuld an all dem war Rathenau mit seinem übertriebenen Hang zur Diplomatie. Der hat ja in seiner Jugend schon von einer Karriere im Auswärtigen Amt geträumt. Oft haben er und Rathenau darüber gestritten, ob ein Unternehmer ein Ministeramt annehmen sollte, auch an jenem Abend noch. Rathenau pflegte dann lachend zu entgegnen, einer müsse die politische Arbeit schließlich tun. Stinnes hielt auch nicht damit hinter dem Berg, dass es Rathenau seiner Meinung nach an der nötigen Bürgerlichkeit fehlte. »Lieber Rathenau«, hat er ihm immer wieder gesagt, »um einen Mann aus Ihnen zu machen, so wie es Ihre politische Stellung fordern würde, müssten Sie eigentlich einen Haushalt haben, wofür Sie arbeiten, und müssten Sie auch noch auf andere Art als aus ästhetischem und ethischem Interesse sich für etwas anderes interessieren.« Dass Rathenau mit Mitte 50 noch unverheiratet war und für seine Reichtümer keinen anderen Erben vorgesehen hatte als seine Heimatstadt Berlin, das wollte einem Familienmenschen wie Stinnes nicht in den Kopf. Ich habe ihm geraten, jetzt noch eine Witwe mit 6 Kindern zu heiraten, während ich hinzufügte, dass es ihm, um selbst 6 Kinder zu bekommen, an praktischer Vitalität mangelte, so Stinnes. Diese Ratschläge hat Walter Rathenau nicht beherzigt. Abgesehen davon sind die beiden sich aber einig in jener Nacht im Hotel Esplanade. Bis 4 Uhr zechen sie. Am nächsten Morgen, es ist ein Samstag, bricht Walter Rathenau gegen 11 Uhr von seinem Haus im Grunewald ins Außenministerium auf. Er fährt einen Wagen aus eigener Produktion. Ein Auto mit Elektroantrieb, das die AEG seit einigen Jahren südöstlich von Berlin herstellt. Das Werk in Oberschöneweide, das den patriotischen Namen Nationale Automobilgesellschaft trägt, kommt kaum nach mit der Produktion. Die Luxuskarossen sind zwar etwas störanfällig und ziemlich teuer, was aber für ausländische Kunden umso weniger eine Rolle spielt, je schwächer die deutsche Mark notiert. Am Morgen des 24. Juni 1922 sind ein paar Wolken am Himmel, aber so wenige, dass Rathenaus Chauffeur das Verdeck des Cabriolets geöffnet hat. Sie sind noch nicht weit gekommen in ihrem schnittigen E-Auto, da werden sie von einem anderen Cabrio überholt. Darin sitzen 3 junge Männer. Einer lenkt, ein zweiter feuert mit einer Maschinenpistole, und der dritte wirft eine Handgranate in das Auto des Außenministers. Wenige Minuten später ist Walter Rathenau tot. Wie sich später herausstellt, stammen die Attentäter aus dem ultrakonservativen Umfeld des Marineoffiziers Hermann Erhard, der 1920 schon zu den Hauptakteuren des Kapp-Putsches gehörte. Sie versuchten damals den Staatsstreich, um nach der Novemberrevolution von 1918 ein für alle Mal mit den linken Umtrieben aufzuräumen. Ein Generalstreik brachte den Putsch nach wenigen Tagen zum Scheitern. Danach wird die sogenannte Marinebrigade Erhard aufgelöst. Doch die Sympathisanten haben sich erneut zusammengetan, diesmal unter dem Namen Organisation Konsul. Sie hassen alles, was nicht in ihr Weltbild passt, und ein homosexueller jüdischer Außenminister, der den Alliierten Zugeständnisse macht, ist für Radikale, die an eine jüdische Weltverschwörung glauben, als Zielscheibe geradezu perfekt. Dass der Jude Rathenau als deutscher Patriot im Krieg die Rohstoffversorgung des Militärs organisiert hatte und sich am Ende lange nicht mit dem Waffenstillstand anfreunden konnte, das übersahen sie in ihrem Eifer. Und ebenso entging ihnen, dass der Außenminister, den sie als Erfüllungspolitiker beschimpften, gerade im Begriff war, gegen die Alliierten aufzubegehren, als sie ihn ermordeten. Von den 3 Tätern wird einer bei der Verfolgung erschossen, ein zweiter erschießt sich selbst, dem dritten, er war allerdings nur der Fahrer des Autos, wird schließlich der Prozess gemacht. Kurz vorher hat die Organisation Konsul einen Anschlag auf den Sozialdemokraten Philipp Scheidemann versucht. Und auch der Mord an Matthias Erzberger von der Zentrumspartei geht auf ihr Konto. Beim Attentat auf den Außenminister aber kommt plötzlich Angst auf. Als Rathenau tot in seinem Wagen liegt, macht sich Panik breit. Auch an den Märkten. Der Kurs der Mark fällt. Die Preise steigen, schneller als im Krieg. Nach diesem Attentat schreckt auch die Politik auf und erlässt in aller Eile ein Republikschutzgesetz, das es ermöglicht, verfassungsfeindliche Organisationen zu verbieten. Die Radikalen gewinnen aber trotzdem an Einfluss. »Unser deutsches Vaterland geht schweren Zeiten entgegen«, schreibt Stinnes wenige Tage nach Rathenaus Tod in einem Brief an den Bankier Max Warburg. Am 13. April 1923 erscheint in der Londoner Times ein Interview, das die Diplomaten in Berlin und Paris für den Rest des Jahres in Atem halten wird. Ein Deutscher hat das Interview gegeben, in Paris. Es geht darum, ob das Rheinland Teil Deutschlands bleiben oder, wie in dem Gespräch mit der Times vorgeschlagen, eine unabhängige rheinische Republik werden solle. Ein Protektorat Frankreichs. Die Regierung in Paris solle sich endlich äußern, ob sie die Unabhängigkeitsbestrebungen unterstütze, fordert der Deutsche. Die Rheinische Republik werde in diesem Fall ihren Anteil an den Reparationen übernehmen, so verspricht er, und alle Forderungen mit überraschender Schnelligkeit bezahlen. In der deutschen Botschaft in London wird das Interview noch am Erscheinungstag übersetzt und nach Berlin gekabelt. Im Auswärtigen Amt ist man außer sich. Da stellt einer die deutsche Außengrenze zur Disposition. Auf dem Zenit der Ruhrkrise und nur wenige Tage bevor Deutschland wieder mit den Besatzungsmächten im Rheinland um Reparationen ringen muss. Der selbsternannte Außenpolitiker heißt Hans Adam Dorten. Er ist kein Unbekannter. Er hat 1919 schon einmal versucht, eine rheinische Republik auszurufen und sich eine Klage wegen Hochverrats eingehandelt. Dorten ist einer jener Rheinländer, die sich nie damit abfinden konnten, dass ihre katholische Heimat seit 1815 von protestantischen Preußen regiert wird. Sentimental blicken sie zurück auf die Zeit vor dem Wiener Kongress. Und die Soldaten, die Napoleon einst ins Rheinland schickte, wollen ihnen im Rückblick fast wie Freunde erscheinen, die preußischen Beamten dagegen wie Besatzer. Es gibt tatsächlich viele preußische Beamte im Rheinland. Laut einer Statistik aus dem Jahr 1922 stammen rund 47% der Staatsdiener aus Altpreußen, bei der Polizei sogar 54%. Man muss sich also anstrengen, wenn man als Rheinländer im rheinischen Staatsdienst was werden will. Es spricht für den in Bonn geborenen Dorten, dass er trotzdem einen schnellen Aufstieg hinlegt. Jurastudium in Heidelberg, München und Bonn, Promotion in Leipzig, dazu diverse Auslandsaufenthalte. Der Lebenslauf zeigt einen weltläufigen Menschen, der was vorhat im Leben. Mindestens ebenso ehrgeizig wie der drahtige Mann mit dem Monokel ist seine Gattin Johanna. Unter seinen Kollegen gilt die fast 10 Jahre ältere, wohlhabende Witwe eines Bauunternehmers sogar als treibende Kraft hinter Dortens Aktivitäten. Und so beginnt er seine juristische Laufbahn zwar in der Provinz, arbeitet sich aber schnell hoch zur Staatsanwaltschaft in Düsseldorf. Eine weitere Beförderung ist ihm in Aussicht gestellt. Er soll Staatsanwalt in Berlin werden. Doch erst kommt der Krieg dazwischen, dann die Politik. Im November 1918, als die Arbeiter- und Soldatenräte in Berlin das Ruder übernehmen und Dorten fürchten muss, dass seine Heimat bald nicht mehr von Protestanten, sondern schlimmer noch von gottlosen Bolschewiken regiert wird, da habe er es für seine heilige Pflicht gehalten, die Gesundung Deutschlands durch Schaffung eines Friedensstaates am Rhein herbeizuführen, wird er später erzählen. Er ist nicht der Einzige, der sich Sorgen macht. Auch Abgeordnete und Bürgermeister der katholischen Zentrumspartei treffen sich am Tag der Novemberrevolution beim Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer, um zu beratschlagen, wie mit der Sache umzugehen sei. Und die Industrie an Rhein und Ruhr hegt ähnliche Überlegungen, wie Dorten bei einer Herrenrunde im Düsseldorfer Industrieclub erfährt. Aus seiner Zeit am Amtsgericht pflegt er noch beste Kontakte in die Stadt. Nach dem verlorenen Krieg werde das linke Rheinufer den Franzosen und das rechte Rheinufer den Kommunisten zum Opfer fallen, unken die Ruhrbarone. Die einzige Rettung sei ein Rheinstaat, der, angenehmer Nebeneffekt, die deutsche Industrieregion mit der französischen auf der anderen Seite des Flusses vereine. Und so nimmt Hans Adam Dorten, inzwischen Anwalt in Wiesbaden, von den Ruhrbaronen gleich 2 Mandate mit. Erstens soll er die Kölner Zentrumspolitiker auf Industriekurs bringen und zweitens den Kontakt zu den Besatzungsmächten aufnehmen. Der 2. Auftrag ist der einfachere, denn im Rheingau hat ein französischer General Einzug gehalten, der versucht, die Menschen für Frankreich zu gewinnen. General Charles Mongin residiert im Mainzer Deutschordenshaus, wo auch Napoleon schon logierte, und mischt sich an Markttagen gern unters Volk und lässt eine zweisprachige Zeitung herausgeben. Sie heißt Le Rhin, der Rhein. Dass er sich direkt nach seiner Ankunft eine kleine Kapelle bauen lässt, wo er morgens die Messe besucht, ist ebenfalls geeignet, die Herzen rheinischer Katholiken zu wärmen. Und wie durch Zufall ist ein Reporter zugegen, um über den Kirchgang zu berichten. Natürlich ist auch Dorten ganz von dem Franzosen eingenommen. Schwieriger gestaltet sich der Kontakt zu den Kölner Zentrumsleuten. Die möchten zwar vom ungeliebten Preußen unabhängig werden, aber Teil des Deutschen Reiches bleiben. Separat im Reich. Den Herren der Industrie dagegen schwebt die große Lösung vor, separat vom Reich. Auch wenn sie damit aus taktischen Gründen noch hinterm Berg halten, stellen sie sich eher ein Rheinland vor, das sich grenz- und zollfrei mit der Industrieregion auf der anderen Rheinseite zusammentun möge. Später wird Dorten es so darstellen, als habe der Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer eng mit ihm zusammengearbeitet, es aber im letzten Moment mit der Angst zu tun bekommen. Der kölnische Klüngel hatte die rheinische Freiheit eingesagt. Dabei ist Dorten für Adenauer vermutlich nur ein kleines Licht. Dorten sucht nun Unterstützung bei den Franzosen und die bei ihm. Denn inzwischen gibt es den Vertrag von Versailles. Und Frankreich hat seinen Wunsch nach einem rheinischen Pufferstaat als Bollwerk an der deutsch-französischen Grenze nicht darin verankern können. Umso besser, wenn die Deutschen mit Dortens Hilfe selbst einen solchen Pufferstaat schaffen könnten. Am 1. Juni 1919 hat Hans Adam Dorten in Wiesbaden die Rheinische Republik ausgerufen. Die Wiesbadener waren nicht begeistert. Dortens Freundschaft mit dem französischen General macht ihn verdächtig. Am Tag nach dem Putsch stehen in Wiesbaden alle Straßenbahnen still, alle Fabriken stellen die Arbeit ein und alle Läden bleiben geschlossen. Generalstreik in Wiesbaden. Schon wenige Tage später wird in Berlin der Haftbefehl gegen Hans Adam Dorten ausgestellt. Der ehemalige Staatsanwalt gilt nun als Hochverräter. Nur im besetzten Gebiet kann Dorten noch vor einer Verhaftung sicher sein. Mit einem französischen Pass reist er nun durchs Rheinland, um weiter für seine Sache zu werben. Sein Freund, General Mongin, beschützt ihn. Doch jetzt, da der Friedensvertrag besiegelt ist, entwickelt sich Charles Mongin mit seinem Werben für den Pufferstaat auch mehr und mehr zur diplomatischen Belastung. Man beordert ihn nach Frankreich zurück und schickt einen anderen General. Und Dorten? Der hat dem Separatismus seine Karriere geopfert. An einen Posten in einem Berliner Gericht ist nun nicht mehr zu denken. Dorten kann nicht einmal mehr privat nach Berlin, ohne eine Verhaftung zu riskieren. Selbst im Rheinland wird es jetzt einsam um ihn, ohne seinen französischen Freund. Doch als die Franzosen 1923 im Ruhrgebiet einmarschieren, sieht Dorten seine Chance gekommen. Eine unabhängige Republik könnte die Lösung sein, hofft er. Die Lösung aller Probleme, inklusive seiner eigenen. Käthe Kollwitz liegt nach ihrer Gallenoperation 4,5 Wochen lang im Krankenhaus am Urban. Ihr Sohn Hans kommt fast jeden Tag zu Besuch. Und auch ihr Mann schaut regelmäßig vorbei, allerdings immer erst abends, wenn er mit seinen Patienten in der Praxis fertig ist. Als sie endlich nach Hause darf, ist Käthe Kollwitz noch ziemlich schwach. Ob sie schon davon gehört hat, dass in diesen Tagen ein Schiff mit russischem Korn in Bremen angekommen ist und eine Gewerkschaftsdelegation, die die Gabe ins gebeutelte Ruhrgebiet bringen soll? Es hätte sie sicher gefreut. Ein paar Tage vorher wurde auch schon eine Ladung ukrainischen Weizenmehls in Hamburg angelandet. Die Lebensmittel sind ein Dankeschön für die Spenden, die deutsche Arbeiter 2 Jahre zuvor in die Sowjetunion geschickt hatten, als dort aufgrund einer Missernte und der Misswirtschaft eine große Hungersnot herrschte. Käthe Kollwitz zeichnete damals das Plakat für den Spendenaufruf. Einen ausgezehrten Mann, der zu stürzen droht, aber von vielen starken Händen aufgefangen wird. Helft Russland. Willi Münzenberg, ein kreativer Jungkommunist, hatte einige Prominente um Unterstützung gebeten. Albert Einstein, Georges Gross, Käthe Kollwitz und viele andere. Es war die erste Aktion der Internationalen Arbeiterhilfe. Viele Züge rollten daraufhin mit Getreide und Maschinen nach Russland. Und nun also kommt Hilfe zurück. Aus Russland für Deutsche in Not. Willi Münzenberg hat schon jemand an die Küste geschickt, um die Spenden in Empfang zu nehmen. Er will die Sache propagandistisch verwerten. Willi Münzenberg ist ziemlich umtriebig. Von Lenin persönlich betraut, begann er 1921 mit dem Sammeln von Nahrungsmitteln, um Pakete an hungrige Russen zu verteilen, mit Mehl, Büchsenmilch, Fett und Hülsenfrüchten. Und inzwischen unterhält Münzenbergs Arbeiterhilfe eigene Kinderheime in Russland und hat auch Produktionsbetriebe übernommen. Sogar eine Großfischerei in Wolgograd mit 18.000 Leuten. Um das Spendenrad in Schwung zu halten und um die kommunistische Botschaft weiter zu verbreiten, hat er in Deutschland eine eigene Zeitung gegründet. Die Arbeiter Illustrierte Zeitung wird mit einer Auflage von über 400.000 Exemplaren ein wichtiges Propagandaorgan für die Kommunisten im Deutschen Reich. Und es kommen noch weitere Zeitungen und Filmgesellschaften dazu. Man muss sich Willi Münzenberg ein bisschen wie Hugo Stinnes vorstellen, nur eben ist er kein Konservativer, sondern ein Kommunist. Und etwas charismatischer. Ein gut gewachsener Mann von 33 Jahren, mit hoher Stirn und dunkelblonden Haaren. Einer, der die Sprache der Menschen spricht. Einer, der mit Künstlern kann. So hat Münzenberg auch Käthe Kollwitz für die Aktion der Kommunisten gewonnen. Käthe Kollwitz, die aus einer Familie von Sozialdemokraten stammt und der es bei allem Sehnen nach dem Sozialismus vor einem gewaltsamen Umsturz graut, die von sich sagt, eigentlich bin ich nämlich gar nicht revolutionär, sondern evolutionär, wie sie im Oktober 1920 ihrem Tagebuch anvertraut und die sich für zu alt hält, um auf die Barrikaden zu gehen. Doch nicht mal ein Jahr später bringt Willi Münzenberg sie dazu, ihre Meinung zu ändern. Arbeite mit den Kommunisten mit gegen den fürchterlichen Hunger in Russland. Bin dadurch wieder ins Politische hineingezogen, ganz gegen meinen Willen. Hab ein Plakat gemacht. Es ist gut. Gott sei Dank. Und weil das Plakat so gut ist und Willi Münzenberg so umtriebig, weltweit lässt er Jungkommunisten mit Plakaten und Kleistereimern ausrücken, kommt tatsächlich allerhand Geld zusammen. Die amerikanischen Spender werden gar bis ins Jahr 1923 hineinspenden, obwohl da die Missernte an der Wolga schon überwunden ist und die Russen nun ihrerseits Schiffe nach Deutschland schicken. Wüsste Käthe Kollwitz von dem russischen Korn, das gerade im Ruhrgebiet eintrifft, würde sie sich sicher freuen. Aber sie kommt wenig zum Zeitunglesen in diesen Apriltagen. Kaum hat man sie aus dem Krankenhaus entlassen, fährt ihr Mann mit ihr zu Freunden nach Neuruppin. Arbeiten soll sie mit der frischen Narbe auf dem Bauch nämlich nicht. Sie braucht Licht und Luft zur Genesung, sagt ihr Mann, der auch ihr Hausarzt ist. Und Licht und Luft hat sie in Neuruppin jede Menge. So ganz reizend empfangen und aufgenommen. Die Sonne scheint, alles drängt in Knospen, die Amseln singen, nichts vom Berliner Lärm, Ruhe, Ruhe, Ruhe zum wirklichen Ausruhen, notiert sie am 18. April 1923 in ihr Tagebuch. Rudolf Havenstein, der Reichsbankchef mit den untadeligen Anzügen, kämpft einen schweren Kampf. Er kämpft gegen den Ruhrbaron mit den grubentauglichen Anzügen Hugo Stinnes. Aber das weiß Havenstein zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Er denkt, er kämpfe nur gegen die Franzosen. Es geht um den Wechselkurs, also um das Austauschverhältnis der Mark zum britischen Pfund oder zum amerikanischen Dollar. Zu Beginn des Krieges zahlt man gut 4 Mark für einen Dollar. Bei Kriegsende schon fast das Vierfache. Der Streit um die Reparationen danach schwächt die Mark beständig weiter und im Januar 1923, nachdem die Franzosen einmarschieren und sich an den Märkten die Panik breitmacht, steigt der Dollar sage und schreibe auf 49.000 Mark. Seit Anfang Februar nun lässt Rudolf Havenstein Dollar aus den Beständen der Reichsbank verkaufen, um die Märkte zu beruhigen und den Wechselkurs der Mark positiv zu beeinflussen. Eigentlich ist es widersinnig, sich gegen die Marktkräfte zu stemmen, das weiß Havenstein. Seit dem Krieg hat er sich gewehrt, seine knappen Reserven für so etwas einzusetzen. Doch jetzt kann er sich der patriotischen Pflicht nicht entziehen. Die Ruhrindustrie braucht seine Hilfe in diesen Zeiten der Bedrohung. Er muss das Unmögliche möglich machen. Nur für kurze Zeit. Nur so lange, bis die Franzosen die Sinnlosigkeit ihres Tuns einsehen. Er muss die Industrie stützen, denn die ist von Rohstoffimporten abhängig. Sie muss Eisenerz einführen, auch Erdöl und seit neuestem sogar Kohle. Havenstein stemmt sich gegen den Kursverfall. Und obwohl er die Wirtschaft insgesamt knapp hält, versorgt er die gebeutelte Industrie mit reichlich Krediten. Im Interesse des wirtschaftlichen Durchhaltens, heißt es im Protokoll der Reichsbank, müssten im besetzten und unbesetzten Gebiet alle legitimen Kredite möglichst befriedigt werden, um Arbeitslosigkeit und Produktionsstörung zu verhindern. Havenstein tut der Wirtschaft einen Gefallen, denkt er. Und er setzt auch umgekehrt auf ihre Unterstützung. 50 Millionen Dollar will er haben. Von allen Deutschen mit Dollarbesitz und vor allem von den Unternehmen, die Devisen verdienen. Anfang März hat er eine Dollaranleihe aufgelegt. Alle, die Waren ins Ausland exportieren, sollen ihre Einnahmen bei ihm anlegen. Diese Devisen will er verwenden, um die Mark zu stützen. Havenstein legt sich ins Zeug wie einst bei den Kriegsanleihen. Durch tägliche Mitteilungen an die Presse versucht er, das Interesse zu schüren. Er fährt auch wieder durch die Lande, um für die Anleihe zu werben. Er gibt alles, wie damals im Krieg, aber diesmal ohne Erfolg. Ich habe und mit mir sehr viele durchaus nicht mit besonderem Optimismus behaftete Männer erwartet, dass allermindestens die Hälfte der aufgelegten Anleihe gezeichnet werden würde, wird ein zutiefst enttäuschter Havenstein später konstatieren. Stattdessen wurde nur ein Viertel gezeichnet. Zwar hat es Havenstein erneut geschafft, die Kleinanleger auf seine Seite zu bringen, 150.000 von ihnen zeichnen Papiere für 10 oder 20 Dollar, aber das reicht nicht, denn die Großinvestoren ziehen nicht mit. Besondere Hoffnung hatte man in Berlin auf Hugo Stinnes gesetzt. Der Finanzminister persönlich hat Stinnes um seine Hilfe gebeten. Die bevorstehende Zeichnung auf die Dollarschatzanweisungen gibt mir Veranlassung, mich mit der sehr ergebenen Bitte an Sie zu wenden, dieser Anleihe Ihre besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Bildet doch diese Anleihe einen Bestandteil jener Maßnahmen, die es in ihrer Gesamtheit dem deutschen Volke ermöglichen sollen, in schwerster Stunde gegenüber fremder Willkür sein Recht und seine Freiheit zu behaupten, schreibt Andreas Hermes am 7. März 1923, kurz vor Beginn der Zeichnungsfrist an Stinnes. Doch Stinnes ist gegen Interventionen, besonders gegen diese Intervention. Er profitiert ja von der schwachen Mark. Ich habe gegen die Art der Devisenpolitik und gegen die Dollaranleihe so außerordentliche Bedenken, dass das Äußerste, was von mir erwartet werden kann, im Interesse der Aufrechterhaltung der Einheitsfront nach Westen ist, dass ich nicht in der Öffentlichkeit gegen die Maßnahme auftrete, antwortet er dem Finanzminister. Dies kostet mich schon eine erhebliche Überwindung, da ich nicht gewohnt bin, in so schwerwiegenden Angelegenheiten mit meiner Meinung zurückzuhalten, so Stinnes. In Berlin ist man wenig amüsiert. Und es soll noch schlimmer kommen. Wenig später machen Gerüchte die Runde, Stinnes kaufe am Devisenmarkt Fremdwährung. Das wäre unerhört. Hieße es doch, dass Stinnes die Reichsbank nicht nur nicht unterstützt, sondern dass er sogar gegen sie arbeitet, indem er Devisen kauft, während die Reichsbank gerade alles daran setzt, Fremdwährung zu verkaufen, um die Mark zu stärken. Der Reichsbankpräsident ist außer sich. Hat er nicht alles getan für sein Land, für die Industrie, für Hugo Stinnes? Stinnes gehört zu den Hauptprofiteuren der Kredite der Reichsbank. Havenstein hat ihn für einen Freund gehalten, für jemanden, der seine politischen Werte teilt. Wie sonst ließe es sich erklären, dass Stinnes vor nicht mal 2 Jahren ein Schiff nach ihm, Rudolf Havenstein, hat benennen lassen, ein nagelneues Handelsschiff, bester deutscher Stahl, 7.964 Bruttoregistertonnen. Am 11. Mai 1921 lief der Dampfer Havenstein vom Stapel. Das kann ja nur seiner Verdienste fürs Vaterland wegen geschehen sein, wie bei den 3 anderen Schiffen dieser Gewichtsklasse, die Stinnes Hindenburg, Ludendorff und Tirpitz taufen ließ. Allesamt verdiente Patrioten. Nun gut, ein Schiff hat der Unternehmer auch nach einem Mann benannt, der nicht ganz in diese Reihe passt, es sei denn, man würde es als Dienst am Vaterland bezeichnen, dem Land den Sozialismus zu ersparen. Karlegin heißt das Schiff, nach dem Gewerkschaftschef, der Stinnes half, Arbeit und Kapital zu versöhnen, damals 1918, als der Kaiser gehen musste und sich deutschlandweit Arbeiter- und Soldatenräte formierten. Sie forderten die Vergesellschaftung des Kapitals. Stinnes bot Arbeitszeitverkürzung und die Anerkennung der Gewerkschaften. Die Monarchie war nicht zu retten, aber wenigstens das Privateigentum. Gottlob. Legin, der Gewerkschafter, ist ihm dabei nützlich gewesen. Ein Helfer. Aber doch kein Held. Nun gut, die Legin ist auch etwas kleiner, nur 5.708 Bruttoregistertonnen. Oder war er, Havenstein, vielleicht auch nur ein nützlicher Helfer? Doch zum Grübeln hat er eigentlich keine Zeit. Seine Arbeit erfordert seine ganze Aufmerksamkeit. Er kämpft mit voller Kraft, wenngleich mit viel zu wenig Munition. Der Kurs, den er im Februar mühsam gezügelt hat, von über 40.000 Mark auf gut 20.000 Mark für den Dollar, dieser Wechselkurs ist ihm nun wieder entglitten. Am 17. April 1923 liegt er bei 25.000 Mark, allen Anstrengungen zum Trotz. Am 18. April 1923 gibt Havenstein auf. Die Reserven sind erschöpft. Und als er tags darauf dem Kabinett seine Niederlage eingesteht, empfiehlt der Zentralbankchef dringend, die Einfuhr zu drosseln, um den Kurs der Mark nicht weiter zu schwächen. Die Drosselung muss sich besonders auf Getreide und Kohle beziehen, rät Havenstein. Im April 1923 zahlt man 474 Mark für 1 Kilo Schwarzbrot. Mai 1923. Mütter, Messen und Moneten. Wie die Floristen in Deutschland den Muttertag einführen, wie Käthe Kollwitz um die Enkel, Rudolf Havenstein ums Geld und Konrad Adenauer um die Stadt Köln kämpft. Konrad Adenauer, der Kölner Oberbürgermeister, hat seit dem Krieg nichts unversucht gelassen, um den Hunger aus seiner Stadt zu vertreiben. Er tut alles, um seine Leute in Lohn und Brot zu bringen. Er will die Stadt wieder attraktiv machen. Seit der Antike wurde in Köln Handel getrieben. Die Römer haben den ersten Hafen gebaut. Schon im Mittelalter fanden hier Messen und Märkte statt. So wurde Köln zu einer der 10 größten Städte des Deutschen Reiches. Doch seit Deutschland den Krieg verloren hat, ist das Rheinland von Alliierten besetzt und vom Reich quasi abgeschnitten. Adenauer will sich damit nicht abfinden. Er plant einen neuen Hafen im Norden der Stadt und eine Messe. Direkt gegenüber von Dom und Hauptbahnhof soll sie stehen, nur auf der anderen, bisher eher unbeliebten Rheinseite, im Volksmund Schälsig genannt. Es war nicht ganz einfach, dafür Geld locker zu machen. Im Stadtrat haben sie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Noch ein Großprojekt. Schließlich lässt Adenauer schon die halbe Stadt umgraben, um die alten Festungsanlagen, die laut Versailler Vertrag verschwinden müssen, in einen Grüngürtel zu verwandeln. Eine Parklandschaft soll die Stadt mit Wäldchen, Seen und Sportstätten durchziehen, damit die Kölner Kinder Sonne und Sauerstoff bekommen. Für Adenauer mit seinen 8 Kindern und 2 Ehefrauen ist Familie Privatsache. Und ebenso die Frage, wie man diese Familie heil durchs Leben bekommt. Der Staat müsse nur den Rahmen schaffen, findet er. Unter Rahmen versteht er, in einer Zeit hoher Mütter- und Säuglingssterblichkeit, neben einer florierenden Wirtschaft, auch die begrünte Landschaft. Adenauer selbst hat, es ist noch gar nicht lange her, seine erste Frau verloren und ein kleines Söhnchen. Er ist Katholik und Pragmatiker. Er setzt auf Beten, Bäume und Bolzplätze. Und um den Grundbesitzern und Bauern, eigentlich seine Stammwähler, die Flächen rund um die alten Festungsanlagen abzutrotzen, sucht er das Bündnis mit den Sozialdemokraten. Er will diese Flächen enteignen. All das ist natürlich nicht ganz billig. Und so eine Messe schon gar nicht. Schließlich soll sie ja Eindruck machen. Es sind vor allem die Sozialdemokraten im Stadtrat, die bei solchen Großprojekten stets Bedenken haben, aber dann konnte er sie doch überzeugen. Schließlich hat er sich das alles nur ausgedacht, um Kölner in Lohn und Brot zu bringen. Inzwischen sind also in der Domstadt tausende Arbeitslose damit beschäftigt, Erde zu bewegen. Dass Konrad Adenauer den Finanzdezernenten auf seiner Seite hat, mag geholfen haben. Willi Sud ist nicht nur Adenauers Kämmerer, sondern auch sein Schwager. Der finanziert all die Bauarbeiten per Anleihe. Und dann sind da noch die britischen Alliierten. Die hatten am geplanten Messestandort Stallungen für ihre Pferde untergebracht. Auch dieses Hindernis hat Adenauer aus dem Weg geräumt, denn die Messe ist in der Krise sein wichtigstes Projekt. Von ihr erhofft er sich die stärksten Impulse für die Wirtschaft. Im Juni 1922 hat der Kölner Oberbürgermeister den Grundstein für das Großprojekt gelegt. In Köln nennen sie den Messebau jetzt Adenauers Pferdestelle. Und tatsächlich muss er ständig ins Geschirr. Denn wegen der Inflation kommt es immer wieder zu Streiks und Lieferengpässen. Oberbürgermeister Adenauer schaltet sich persönlich ein. Er telefoniert, um den Zementnachschub zu sichern. Er leiht bei der Reichsbahn Kippwaggons aus, um den Kies heranzutransportieren. Und als die Schalhölzer ausgehen, lässt er welche aus städtischem Bestand schicken. Von außen sieht alles nach wie vor nach Baustelle aus, denn die Fassade ist noch unverputzt, aber alle Mauern sind hochgezogen, alle Dächer abgedichtet, alle Fenster verglast und alle Fußböden verlegt. Die Eröffnung war für den 5. Mai 1923 geplant. Dann sollten die ersten Besucher von Stand zu Stand eilen, um Waren und Preise zu vergleichen. Dennoch ist an Messe nicht zu denken. Denn die Ruhrbesetzung blockiert den Waren- und Personenverkehr. Und die Inflation macht jede Preiskalkulation zunichte. Deshalb muss die Kölner Frühjahrsmesse auf den Herbst verschoben werden. Die Flüche des Katholiken Konrad Adenauer sind nicht überliefert. Während es an Rhein und Ruhr immer ungemütlicher wird, versucht man es in Berlin mit Diplomatie. Allerdings vergeblich. Am 2. Mai 1923 bietet Deutschland an, Reparationen von insgesamt 30 Milliarden Goldmark zu bezahlen. Die Franzosen und Belgier finden das Angebot ungenügend. England versucht zu vermitteln, will aber ebenfalls Sicherheiten sehen. Damit haben die Alliierten den Schwachpunkt des Angebots erkannt. Zwar ist in der deutschen Reparationsnote die Rede davon, dass es notwendig sei, die Lasten auf die Wirtschaft zu verteilen, doch wer am Ende für all das bürgen soll, darüber schweigt sich das Papier aus. Reichskanzler Wilhelm Kuno wendet sich persönlich an den Reichsverband der deutschen Industrie und bittet um eine entsprechende Erklärung. Doch die Industriellen lassen Kuno zappeln. Besonders Hugo Stinnes, ohne den nichts geht im Industrieverband. Stinnes lehnt jede Formulierung ab, die ihm das Auswärtige Amt vorschlägt. Am 15. Mai 1923 kommt Reichskanzler Kuno abends persönlich im Verband vorbei. Er kommt in der Rolle des Bittstellers. Er weiß, wenn er die Industrie nicht mit ins Boot holt, braucht er nicht weiter zu verhandeln. Stinnes erklärt sich nun doch zum Gespräch bereit. Er sieht die Chance, beim persönlichen Austausch die Dinge in seinem Sinne zu beeinflussen. Und weil er die Ergebnisse seines Treffens mit dem Reichskanzler hinterher haarklein, seinem Vertrauten, dem Chef der konzerneigenen Deutschen Allgemeinen Zeitung, Hans Humann, berichtet, wissen wir, wie schlau Stinnes im Mai 1923 vorgeht, um die Belastungen für die Wirtschaft gering zu halten. Er beginnt mit der Feststellung, dass der Versailler Vertrag sich ans Deutsche Reich richte und nicht an seine Bürger. weshalb man bei dessen Erfüllung logischerweise den Staatsbesitz, also die Betriebe der öffentlichen Hand, als die zunächst Haftenden in den Vordergrund stellen müsse. Geschicktes Erwartungsmanagement, das alle Aufmerksamkeit auf den Staat lenkt, die Erwartungen an die Wirtschaft senkt und es Stinnes auch noch ermöglicht, seine Lieblingsthemen anzusprechen, zum Beispiel die Privatisierung. Dass der Staat sich als Unternehmer betätigt, dass ihm sogar Wurst- und Margarinefabriken gehören, wie Stinnes es überspitzt formuliert, ist ihm nämlich schon lange ein Dorn im Auge. Er schlägt vor, Staatsunternehmen, wie etwa die Reichsbahn, von privaten Betriebsgesellschaften managen zu lassen. Die Betreiber könnten aus den Erträgen jedes Jahr eine Pacht zahlen, die dann für Reparationen zur Verfügung stünde. Jährlich 600 Millionen Goldmark, bei günstiger Entwicklung 1 Milliarde und mehr könne man so erwirtschaften, wird wenige Tage später im Angebot des Industrieverbandes stehen, das Stinnes Ideen in fast allen Punkten folgt. Die Privatwirtschaft könne allenfalls eine Zusatzgarantie von maximal 500 Millionen Goldmark übernehmen. Die Industrie wolle dazu 40% beisteuern, so heißt es in dem Schreiben. Den Rest sollen die anderen Branchen bestreiten. 200 Millionen Goldmark von der Industrie? Damit würden Deutschlands Großkonzerne gerade mal 1/3 der Summe beisteuern, die Stinnes Staatsunternehmen wie der Reichsbahn zugedacht hat. Aber Hugo Stinnes stellt es als große Leistung dar. Eine Leistung, die der Industrie überhaupt nur zuzumuten ist, wenn auch die Arbeiterschaft Opfer bringt. Die Arbeiter sollen, auch das ein Herzensthema von Stinnes, beim 8-Stunden-Tag zeitlich begrenzt Ausnahmen machen. Und beim persönlichen Gespräch im Industrieverband gibt er dem Reichskanzler obendrein noch Tipps für den Umgang mit den Alliierten auf den Weg. Der solle nur die materielle Seite der Reparationsfrage behandeln und das politische Moment möglichst umgehen. Wilhelm Kuno handelt tatsächlich danach, aber die Tipps erweisen sich als wenig hilfreich. Die Franzosen lassen die deutsche Regierung erneut auflaufen. Denn natürlich wollen sie auch über Politik sprechen. Allerdings erst dann, wenn Deutschland den passiven Widerstand beendet hat. Am 13. Mai 1923 wird in Deutschland zum ersten Mal der Muttertag gefeiert. Die Idee kommt aus Amerika und sie geht um die Welt. In Deutschland wird der Muttertag mitten in der Hyperinflation eingeführt, und zwar vom Verband der deutschen Blumengeschäftsinhaber. Der will den gebeutelten Floristen Einnahmen verschaffen. Ist doch in Todesanzeigen nun häufig die Bitte zu lesen, den teuren Verstorbenen lieber mit Geld statt mit Kranzspenden die letzte Ehre zu erweisen, da sonst die Kosten der Bestattung nicht aufzubringen seien. Die Blumenhändler lassen Plakate drucken. Ehret die Mutter. Alle sollen ihre Schaufenster damit schmücken. Schwer zu sagen, ob die Kinder daraufhin tatsächlich Blumen kaufen oder ob sie die Vergissmeinnicht und tränenden Herzen für ihren Muttertagsstrauß nicht doch eher im Nachbargarten pflücken. Jedoch ist der Tag, den wenig später auch die Nationalsozialisten für ihre Zwecke zu nutzen wissen, ab 1923 eine feste Größe in deutschen Kalendern. Auch Käthe Kollwitz denkt in diesem Jahr oft übers Muttersein nach, denn die KPD gibt ein Plakat zum Thema Abtreibung bei ihr in Auftrag. So lange schon kämpfen die Frauen in Deutschland um dieses Recht, aber es tut sich nichts. Käthe Kollwitz ist auf ihrer Seite, obwohl oder vielleicht gerade weil sie Kinder liebt. Familienglück ist ein Luxus, den man sich leisten können muss, findet sie. Frauen zur Mutterschaft zu zwingen, die ihre Kinder nicht ernähren können, erscheint ihr schlicht unmenschlich. Und ihr Mann sieht das ganz genau wie sie. Als Arzt kämpft er um jede mangelernährte Schwangere, um jedes einzelne Kinderleben. Aber politisch, er ist Mitglied der SPD, kämpft auch er für das Recht zur Abtreibung. Allerdings sind die Sozialdemokraten wankelmütig bei diesem Thema, weshalb sich Karl Kollwitz nicht nur Freunde gemacht hat, als er Anfang 1921 in Vorwärts eine Lanze für die Unterbrechung der Schwangerschaft brach. Wie so oft überlassen die Sozialdemokraten die kontroversesten Themen den Kommunisten. Das ärgert Käthe Kollwitz und deshalb wird sie die KPD unterstützen. Sie muss nicht lange darüber nachdenken, wie das Plakat aussehen soll. Sie hat die ausgemergelten Gesichter der Mütter ja täglich vor Augen. Das Einjährige auf dem Arm, das Zweijährige an der Hand und schon beginnt das nächste Kind ihren Leib zu wölben. Es gibt noch etwas anderes, was Käthe Kollwitz über Mutterschaft nachdenken lässt. Etwas Persönliches. Ihre Schwiegertochter ist wieder schwanger. Und Ottilie, genannt Otti, Künstlerin wie sie selbst, kämpft mit der Mutterrolle. Schon mit der ersten Schwangerschaft 2 Jahre zuvor hat sie gehadert, war zur Abtreibung entschlossen, hatte schon einen Termin dafür. Damals schien es allerdings weniger die werdende Mutter, sondern der Kindsvater zu sein, der sich überfordert fühlte. Hans, ihr Sohn, hat sich für die Abtreibung ausgesprochen. Hans will es, weil er sich nicht für reif genug hält, schreibt die bekümmerte Mutter da in ihr Tagebuch. Er zweifelt wohl, ob die Liebe stark genug sei. Außerdem kommt wohl auch der Druck dazu, dass er pekuniär noch nicht unabhängig ist. Und was ist mit der werdenden Mutter? Kind oder Kunst? Käthe Kollwitz kennt den Konflikt nur zu gut. Und doch will es ihr nicht in den Kopf, dass Otti morgen in die Klinik ginge, sich ihr Kind abnehmen zu lassen, wie sie ihrem Tagebuch anvertraut. Abwechselnd reden sie und ihr Mann auf das junge Paar ein, sichern ihnen Unterstützung zu und schaffen es am Ende auch, die beiden zu überzeugen. Als dann knapp 9 Monate später ein kleiner Junge auf die Welt kommt, ist Käthe Kollwitz überglücklich. Umso mehr, als dieses Kind auf den Namen Peter getauft wird. Es ist ihr, als wäre ihr toter Sohn wieder lebendig. Als die Schwiegertochter aber ein zweites Mal schwanger wird, ist sie von der Abtreibung nicht abzuhalten. Schicksalsergeben hütet die Großmutter derweil den Enkelsohn. Inzwischen spricht der kleine Peter die ersten Worte. Er kann Großmutter sagen, wie sie stolz im Tagebuch vermerkt. Und dann ist Otti wieder schwanger. Diesmal ein Wunschkind, versichert ihr Sohn. Auch Otti ist zuversichtlich, aber auch noch runder und ruhebedürftiger und in der Überforderung dann oft reizbar. Was sie mir neulich von Peterchen erzählte, lässt vielleicht darauf schließen, dass sie doch noch sehr heftig zu ihm ist. Peter macht sich am Tag nass, was er sonst nicht mehr tut, fängt bitterlich an zu weinen. Aus dem Weinen wird Gebrüll. Zu gleicher Zeit bringt er brüllend all seine Kunststücke heraus, Backe-Backe-Kuchen, Popeye, Ringelreihe. Mir scheint das als so eine Art Beschwörung zum Ablenken der Strafe oder des harten Scheltens. Ein gutes Jahr haben Hans, Otti und der kleine Peter bei ihnen gewohnt. Die Großmutter konnte den Kleinen unter ihre Fittiche nehmen. Inzwischen hat die junge Familie aber eine eigene Bleibe. Käthe Kollwitz sorgt sich um den Kleinen, aber auch um die schwangere Schwiegertochter und ihren Sohn Hans. Wird er es schaffen, die wachsende Familie zu ernähren? Zum Glück hat er endlich eine Stelle gefunden im Gesundheitsamt. Nicht ideal für einen, der Mediziner geworden ist, um Menschenleben zu retten, aber er will sich wohl auch nicht nachsagen lassen, von Ottis Mitgift zu leben. Familienglück ist ein Luxus, den man sich leisten können muss. Sie selbst hat nun einen Untermieter aufgenommen. In dem frei gewordenen Zimmer ihres Sohnes wohnt nun der Sohn einer Studienfreundin. Er heißt Heinz, genannt Heinzonello, macht eine Banklehre in Berlin und zahlt 8.000 Mark pro Monat in die Haushaltskasse. Im Oktober, als er einzog, schien das eine großzügige Kalkulation zu sein. Aber es wird mit jedem Monat schwerer, damit auszukommen. Im Mai 1923 kostet ein Laib Schwarzbrot 482,50 Mark. Zum Glück hat sie im Herbst noch eine große Menge Kartoffeln eingelagert, in dem Zimmer, in dem Heinzonello schläft. Von Wand zu Wand hat sie den ganzen Fußboden mit Kartoffeln ausgelegt. Dem Logiergast blieb nur ein schmaler Pfad, um von der Tür zu seinem Bett zu gelangen. Inzwischen ist der Pfad im Gästezimmer allerdings breiter geworden. Sie muss die schwindenden Vorräte dringend wieder auffüllen. Bald kommt die neue Kartoffelernte. Wer weiß, wie lange die Schlange sein wird. Aber im Grunde darf sie sich nicht beklagen. Karl hat die Praxis und sie die Professur. Und ihre Kunst findet Kunden. Auch einige Museen sind unter den Interessenten. Allerdings haben die inzwischen oft Probleme, das zu bezahlen, was ihre Galerie an Preisen aufruft. Jetzt, in den Zeiten der Inflation. Selbst das Dresdner Kupferstichkabinett muss in letzter Zeit oft passen. Vor einigen Monaten hat sie dem Museum die 7 Blätter der Kriegsfolge für 10.000 Mark überlassen, statt der 35.000, die ihr Galerist Emil Richter dafür fordert. Nun wissen Sie ja aber, lieber Herr Geheimrat Leers, dass mir vor allem daran liegt, gut im Kabinett vertreten zu sein. Kann das Kabinett nicht so viel zahlen, so bin ich ganz zufrieden mit weniger. Es gibt reiche Leute genug, die mir hohe Preise zahlen müssen, schreibt sie nach Dresden. Mit reichen Leuten meint sie vermutlich vermögende Privatsammler wie Heinrich Stennes. Heinrich ist der ältere Bruder des Ruhrbarons, der, dem Hugo Stennes einst die Braut weggeschnappt hat. Aufgrund seiner schwachen Gesundheit ist der Erstgeborene der Familie Stennes nicht ins Familienunternehmen eingestiegen, wie es ihm eigentlich zustand. Und er hat sich auch nicht selbstständig gemacht wie Hugo, der agile kleinere Bruder. Stattdessen studiert Heinrich Stennes Jura und bringt es immerhin bis zum preußischen Regierungsrat, bevor er sich, wieder der Gesundheit wegen, aus dem Staatsdienst zurückzieht. Die Einkünfte aus dem großväterlichen Unternehmen erlauben ihm, sein Leben der Kunst zu widmen. Er sammelt Werke von Ludwig Richter, Max Slevogt, Lovis Corinth, Emil Nolde und von Käthe Kollwitz. Er nimmt nur das Beste und er zahlt großzügig. Sammlern wie ihm verkauft Käthe Kollwitz nichts an der Galerie vorbei. Der Direktor des Dresdner Kupferstichkabinetts dagegen baut fest auf die Vorzugsbehandlung, als er sich im Mai 1923 an Käthe Kollwitz wendet. Gerade ist ein Buch über Käthe Kollwitz erschienen. Griffelkunst und Weltanschauung hat der Kunsthistoriker Ludwig Kämmerer seine Werkschau genannt. Auf dem Titel ein Selbstbildnis von Käthe Kollwitz, das der Museumsdirektor gerne haben möchte. Doch wie es scheint, kann sich das Kupferstichkabinett weder Buch noch Bild leisten. Zumindest nicht zum offiziellen Preis. Wir haben dieser Tage das neue Werk von Kämmerer über sie erhalten, das wir leider wahrscheinlich auch nicht kaufen können, weil uns jetzt alle Mittel zur Anschaffung fehlen. Sehr gern hätte ich aber wenigstens das kleine Holzschnitt-Selbstbildnis gehabt, das als Titelbild darin enthalten ist. Wenn Sie mir noch einen Abzug davon verschaffen könnten, denn mit Richter will ich in dieser wie in anderen Angelegenheiten nichts zu tun haben, so schreibt ihr der Leiter des Kupferstichkabinetts am 22. Mai 1923. Käthe Kollwitz findet auch in diesem Fall eine Lösung für ihren Stammkunden. Damit in seinem Anschaffungsetat genug Geld bleibt, um ihr das Bild abzukaufen, schenkt sie ihm eins ihrer persönlichen Exemplare des Buches. Er nennt es eine kostbare Gabe. Zu Recht, denn im Laden würde der Band, inflationsbedingt, nicht weniger als 231.000 Mark kosten. Was für ein Preis! Was für Zeiten! Dazu kommt die Angst um die Schwiegertochter, die, wie sich inzwischen herausgestellt hat, Zwillinge erwartet. Mehrlingsgeburten sind im Jahr 1923 noch eine riskante Angelegenheit, weshalb Ottilie sich so vor der Niederkunft fürchtet, dass die Angst sie bis in den Schlaf verfolgt. Offenbar scheint die Schwiegertochter fest mit einem schlechten Ausgang zu rechnen. Einmal träumte sie, sie säße in einem roten Kleid vor einem Marienbild und hätte in jedem Arm ein Kind. Und tatsächlich wird es eine schwere Geburt. In den frühen Morgenstunden des 29. Mai 1923 hat Ottilie Zwillinge bekommen. Zwei Mädchen. Sie heißen Jördis und Jutta. Die Geburt kam allzu plötzlich. Nachdem die beiden Kinder draußen waren, setzte starke Blutung ein. Ottiliens Leben war gefährdet, schreibt Käthe Kollwitz. Käthe Kollwitz, selbst noch nicht vollständig von ihrer OP genesen, setzt sich umgehend in die Bahn. Sie fährt von ihrer Wohnung im Norden Berlins ganz in den Süden der Stadt, nach Lichtenrade, wo die junge Familie lebt. Nachdem sie die erste Nacht bei der Schwiegertochter gewacht hat, ist sie einigermaßen beruhigt. Ottilie sieht schon wieder wohler aus, notiert sie. Beide Kinderchen lagen ihr im Arm. Eines rechts, eines links. Die Kinder wiegen jedes reichlich 6 Pfund und haben wohlgeformte, niedliche Köpfchen. Käthe Kollwitz wird in den nächsten Jahren noch oft nach Lichtenrade fahren, um die Enkel zu hüten, sie zu zeichnen und ihre Fortschritte in ihrem Tagebuch festzuhalten. Und Jutta, die im Mai 1923 geborene Enkeltochter, wird Jahrzehnte später all die Tagebücher sichten, abtippen und als Buch herausgeben. Vieles, was die Nachwelt über Käthe Kollwitz weiß, verdankt sie ihrer Enkelin. Rudolf Havenstein wird nie verstehen, wieso die Menschen den Mai zum Wonnemonat verklären. Für den Reichsbankchef, ein Mann der Zahlen und Paragraphen, ist der Mai einfach nur Monat Nummer 5. Und bei Lichte besehen findet er diesen so trist wie die 4 davor. Von Wonne keine Spur. Ständig die Sorge um die Außenstellen an Rhein und Ruhr. Immer wieder tauchen alliierte Soldaten in den Reichsbankfilialen auf, um Geld zu beschlagnahmen. Sie haben nicht verhindern können, dass Havenstein die besetzte Zone mit Geld versorgt. Aber im Mai hat es wichtige Filialen im besetzten Westen getroffen, nämlich Essen und Koblenz. Auch die Geldtransporte sind nicht mehr sicher, obwohl Havenstein seine Leute nur noch nachts und in unauffälligen Fahrzeugen losschickt. Die Gegenseite hat den Trick leider längst bemerkt. Schlimmer noch, sie tarnt sich nun selbst. Die Essener Filiale etwa wurde von 5 Franzosen in Zivil heimgesucht. Als diese dann die Pistolen zückten, versuchten die Bankbeamten zwar noch schnell ihren Tresor zu verriegeln, doch da hatten sich die Eindringlinge schon über den Kassentisch geschwungen. 52 Milliarden Mark haben sie beschlagnahmt. 52 Milliarden Mark! Am 26. Mai ist das geschehen, genau zum ersten Jahrestag der Unabhängigkeit der Reichsbank. So viel zum Thema Autonomie. Und dabei waren es doch ausgerechnet die Alliierten, die sich für die Eigenständigkeit stark gemacht hatten. Rudolf Havenstein erinnert sich noch an die guten Wünsche, die ihm der Chef der Bank of England damals mit auf den Weg gab. Er, Havenstein, möge die Unabhängigkeit nutzen, um der Geldentwertung ein für alle Mal ein Ende zu setzen, beschwor ihn Montague Norman. Machen Sie es sich zur Regel, allen volkswirtschaftlichen Torheiten zu widersprechen und jede inflationäre Maßnahme abzulehnen, um die Ihre Regierung Sie bittet. Dabei hatte er dem Londoner Kollegen da schon in aller Höflichkeit zu erklären versucht, dass er bereits vor Inkrafttreten des Autonomiegesetzes stets autonome Entscheidungen traf. Tatsächlich hat die Reichsbank ihre Politik immer nach eigenen Überzeugungen gestaltet, hat er ihm wenige Wochen zuvor geschrieben. Nie hat er den Weisungen der Politik gehorchen müssen. Doch natürlich gibt es Zeiten, in denen die ökonomischen Grundsätze hinter den politischen zurückzustehen haben. Im Krieg ist man ja nicht nur Notenbankpräsident, da ist man auch Patriot. Nicht, dass er das Problem der Geldentwertung kleinreden wollte, keinesfalls. Sie ist eine schwere Bürde, eine tägliche Bedrohung für das gesamte Reich, im Krieg und jetzt erst recht. Egal ob Kaufmann oder Kunde, Hersteller oder Hausfrau, alle müssen ständig kalkulieren und je nach Stand der Mark ihre Existenz neu justieren. Wagt man es, den Wechselkurs auch nur kurz aus den Augen zu verlieren, kann man sich in misslichsten Situationen wiederfinden. Selbst als Notenbankpräsident ist man dagegen nicht gefeit. Nie wird Havenstein vergessen, wie er einmal unterwegs von einem Sturz der Mark überrascht wurde. Auf einer Dienstreise war das, um genau zu sein, auf dem Rückweg von einem Treffen mit besagtem britischen Notenbankkollegen. Leider war Havensteins Reisekasse nicht im Mindesten eingerichtet auf Kursverluste, wie sie die deutsche Währung in diesen Tagen erlitt, und so fehlte ihm doch tatsächlich das Geld, um die Heimfahrt zu bezahlen. Hätte ihm nicht ein freundlicher Basler Schalterbeamter ausgeholfen, er hätte es gar nicht zurück nach Berlin geschafft. Ende 1922 muss das gewesen sein, auf jeden Fall nach Inkrafttreten des Autonomiegesetzes, denn der britische Kollege drängte ihn wieder einmal, die Notenpresse anzuhalten. Und vor der Rohbesetzung, denn sonst hätte er, Havenstein, dieses Ansinnen natürlich rundweg ablehnen müssen. Soll er die Landsleute im Ruhrgebiet verhungern lassen? Natürlich muss er sie mit Geld versorgen, in diesen Zeiten nationaler Bewährung, auch wenn die Notenpresse dann ein paar Umdrehungen mehr tut. Wenn die Engländer das hätten verhindern wollen, hätten sie den Einmarsch ins Ruhrgebiet verhindern sollen oder schon bei den Friedensverhandlungen auf Milde drängen. In der englischen Delegation gab es ja durchaus kluge Köpfe, die das Unheil vorhersahen. John Maynard Keynes etwa, der Ökonom, der im Auftrag des britischen Finanzministeriums an den Versailler Verhandlungen teilnahm. Keynes hat von Anfang an davor gewarnt, das Deutsche Reich mit Reparationen zu überfordern, hat darauf hingewiesen, dass eine starke deutsche Volkswirtschaft vonnöten sei für den Wiederaufbau Europas und auch als Absatzmarkt für Amerika unverzichtbar. Wenn wir bewusst auf die Verarmung Mitteleuropas hinarbeiten, dann wird, das wage ich vorherzusagen, die Rache nicht auf sich warten lassen, warnte er. Hat alles nichts genützt. Keynes zog sich deshalb aus den Verhandlungen zurück. Das Ergebnis sieht man. Für einen Dollar zahlt man fast 48.000 Mark. Importe sind unerschwinglich geworden. Und der Reichskanzler drängt erneut auf Stützung der deutschen Währung. Havenstein ist strikt dagegen, seine knappen Reserven für eine Intervention einzusetzen. Das hat er der Regierung schon bei der ersten Stützaktion im Februar gesagt. Solange die Reparationsfrage nicht politisch gelöst sei, sei die Währung nicht zu stabilisieren. Er weigerte sich zu intervenieren, doch auf diese Weigerung hin hatten damals der Reichskanzler und der Finanzminister mit ihrem Rücktritt gedroht. Hätte ein Notenbankpräsident, Unabhängigkeit hin oder her, ein solches Machtvakuum riskieren können? In Zeiten äußerer Bedrohung? Die Bedrohung ist seither nicht geringer geworden. Die Reserven der Reichsbank sind es dagegen schon. Havenstein beschließt, der Sache nicht kampflos zuzustimmen. Er fordert, dass die Industrie ihn mit ihren Devisen unterstützt. Reichlich Devisen, diesmal. Der Reichskanzler soll die Unternehmer für die neue Dollaranleihe gewinnen. Schließlich ist Wilhelm Kuno ein Mann der Wirtschaft. Bevor er Kanzler wurde, war er Chef der Hamburger Schifffahrtslinie Hapag. Er soll seine Kontakte nutzen. Alle Großkonzerne sollen sich beteiligen, auch Ruhrbaron Hugo Stinnes, der beim letzten Mal keinen Dollar rausrückte. Stinnes hat die erste Aktion boykottiert, wenn nicht gar unterminiert. Devisenkäufe, während Havenstein alles verkaufte, was er an Devisen besaß, um die Mark zu stützen. Der Reichsbankpräsident hat eine Riesenwut im Bauch. Und offenbar auch einige Reichstagsabgeordnete. Im Mai 1923 wird ein Untersuchungsausschuss einberufen, der der Sache auf den Grund gehen soll. Stinnes hat zwar behauptet, dass von ihm an den Tagen des Marktsturzes keine Devisen gekauft worden sind, und auch das Stinnesblatt, die Deutsche Allgemeine Zeitung, hat das verbreitet, aber keiner glaubt ihm. Schließlich macht jede Schwächung der Mark seine Produkte billiger und stärkt seine Position am Weltmarkt. Und Stinnes finanziert alles auf Kredit. Er weiß, in der Inflation zahlen sich die Schulden wie von selbst zurück. Alle leiden unter der Geldentwertung, aber Stinnes profitiert. Und daher traut man ihm auch alles zu. Der Untersuchungsausschuss befragt Havenstein und vier führende Reichsbankbeamten, ein Staatssekretär, sechs Bankiers und vier Direktoren von Stinnes. Stinnes selbst erscheint nicht. 17-mal wird der Ausschuss zusammentreten, dann werden die Ermittler die Waffen strecken. Denn es stellt sich heraus, dass Stinnes tatsächlich nicht zu denen gehört, die privat harte Währung hamsterten. Zwar hat der Konzern im April bei den Hausbanken 93.000 Pfund geordert, doch geschah das auf Wunsch eines Kunden. Ein Stammkunde, der von Stinnes britische Kohle bezog und in Pfund bezahlen musste, der dringend Kohlen brauchte, aber klamm an Devisen war. Der Kunde war die Reichsbahn. Und Stinnes war nur der Kohlenmann, der für seinen Kunden in die Bresche sprang. Unter diesen Umständen kann der Firma Stinnes aus dem Versuch, die 93.000 Pfund für die Eisenbahn zu kaufen, ein Vorwurf nicht gemacht werden. Mit diesem Satz stellt der Untersuchungsausschuss seine Ermittlungen ein. Rudolf Havenstein ist schockiert. Die Reichsbahn hat die Arbeit der Reichsbank zunichte gemacht. Und keiner hat es bemerkt. Sollte er sich je auf weitere Interventionen einlassen, das schwört er sich, wird der Devisenmarkt aufs Schärfste kontrolliert. Juni 1923. Letzte Reserven. Warum Käthe Kollwitz ein altes Plakat wiederverwendet, weshalb Anita Berber einen Neustart als Tänzerin versucht und wie Hugo Stinnes seinen letzten großen Coup plant. Später wird keiner mehr sagen können, wie lange die Ehe Bestand hatte, die Anita Berber auf dem Höhepunkt ihrer Tanzkarriere schloss. Aber alle werden sich einig sein, dass der Mann, den sie Anfang 1923 geheiratet hat, ein Missgriff war. Ihre Freunde begreifen nicht, warum ein Männerschwarm wie sie sich an einen Mann verschenkt, der eigentlich Männer bevorzugt, an einen, der für seine Auftritte mehr Augen-Make-up benutzt als Anita. Ihre Fans können nicht glauben, dass die Berber mit ihrer fast überirdischen Aura einen erwählt, der aus der Unterwelt zu kommen scheint, einen, der mit Diebstahl und Drogen mehr Schlagzeilen macht als mit seinen Auftritten. Sie finden Sebastian Droste unter Niveau, künstlerisch wie menschlich. In den Tänzen, die von Droste komponiert und entworfen wurden, tauchte die charakteristische Peitsche dieses femininen Despoten und Schlaumeiers auf, der in Anita nie die Ehefrau sehen konnte und noch weniger die souveräne Künstlerin. Wird etwa Josef Jentschik schreiben, der tschechische Choreograf, der zu Anita Berbers größten Bewunderern gehört, seit er sie in Wien zum ersten Mal hat tanzen sehen. Regelmäßig besucht er ihre Vorstellungen und später wird er eine Würdigung ihres Werkes schreiben. Vielleicht ist er auch ein bisschen verliebt. Anitas Tanz- und Ehepartner jedenfalls kommt bei ihm nur als Snob, Dompteur und Betrüger vor. Auch Leo Lania ist kritisch. Lania ist Journalist und Zeitgenosse. Er ist um die 25, als er der fast gleichaltrigen Anita Berber über den Weg läuft. Die beiden schlagen sich in Berlin-Mitte die ein oder andere Nacht um die Ohren. Später wird er aus seinen Erinnerungen ein Buch machen. Er weiß, dass seine unternehmungslustige Freundin ein großer Fan der Fahrradrennen im Sportpalast ist. Und so beschreibt er erst ausführlich einen Abend beim Sechstagerennen im Herbst 1923. Der Dollar steigt, die Franzosen marschieren, die Fahrer rasen. Anita steht an der Brüstung des ersten Ranges. Ihr roter Haarschopf leuchtet wie ein Fanal. Hier, jetzt hat sie zum ersten Mal den Hintergrund, den sie braucht. In der Orgie des Fiebers und Irrsinns der Inflation enthüllt sich die Fratze der Zeit nackter als je bisher. Mit dieser Erkenntnis lässt er sie spät nachts in ihre Suite im Hotel Esplanade zurückkehren, wo sie ihren Ehemann im Drogenkoma vorfindet. Als sie die Tür zu ihrem Salon öffnet, gewahrt man im fahlen Licht des ersten Dämmerscheins in der Mitte des Zimmers eine Gestalt lang ausgestreckt auf dem Boden. Kokain, sagt Dr. K. Und kaum hat der Arzt den Gatten ins Leben zurückgeholt, wird dieser Anita ausrauben und verlassen, so schreibt Leo Lania. Und nun war er plötzlich verschwunden. Und mit ihm der Schmuck, alle kostbaren Ringe, Perlen, Armbänder Anitas. Während Anita voller Wut die Einrichtung ihres Zimmers demolierte, spazierte dieser auf dem Verdeck der Karlsruhe, frisch rasiert und sehr elegant, zufrieden mit sich und dem schönen Wetter, mit dem Komfort des Schiffes, seiner gefüllten Brieftasche und dem Plan, in New York ein neues Leben zu beginnen. Sicher hat es seinen Grund, dass Leo Lania, der Jahrzehnte später als Ghostwriter für Willy Brandts Autobiografie fungieren wird, sein Berberbuch nicht Biografie nennt, sondern biografischen Roman. Dem Autor geht es darum, Anita ein Denkmal zu setzen. Mit den Details ist er eher großzügig. In Wirklichkeit nämlich gibt es 1923, anders als in anderen Jahren, gar kein Herbstrennen im Sportpalast. Und tatsächlich wird Anitas Gefährte auch nicht 1923, sondern erst ein Jahr später nach Übersee aufbrechen. In den Passagierlisten der Atlantiklinien findet man einen Willi Knobloch, der sich am 13. Mai 1924 in Hamburg einschifft. Willi Knobloch, das ist der bürgerliche Name des Künstlers Sebastian Droste. Er ist der Sohn einer wohlhabenden Hamburger Textilfabrikantenfamilie. Bei der Sache mit dem Schmuck ist der Roman möglicherweise näher an der Realität. Zumindest ist der drogensüchtige Fabrikantensohn vorher mehrfach mit Diebstählen auffällig geworden. Er schreckt offenbar auch vor dem Eigentum enger Freunde nicht zurück. Noch kurz vor seiner Abfahrt wird sich Droste vor Gericht verantworten müssen, weil er dem Freund eines Freundes eine goldene Uhr gestohlen hat, aus Eifersucht, wie die Berliner Volkszeitung genüsslich ausbreitet. Der Bericht über das, was als Beziehungstat dargestellt wird, fällt fast doppelt so lang aus wie der, den die Zeitung wenig später Drostes Tanzauftritt im Berliner Blüthnersaal widmet. Und Lob wird darin allein Anita Berber zuteil. Den meisten Beifall erntete sie mit einem karikaturistischen Jazz. Das liegt ihr am meisten. Dass sie technisch viel gelernt hat, muss anerkannt werden. Ihr Partner Sebastian Droste kann viel weniger. Er wäre um ein Haar ausgezischt worden. Das Duo hat seine beste Zeit hinter sich. Sebastian weiß das. Und Anita weiß das. Anita ist diejenige, die die Konsequenzen zieht. Im Sommer 1923 gründet sie ein Tanzensemble. Ohne Droste. Die Berber-Truppe ist eine reine Frauenangelegenheit. Nackte Frauen. Es wird etwas dauern, bis Sebastian Droste nachzieht. Seine Pläne sind ja auch nicht ganz so schnell umzusetzen. Er will nach Amerika und da ganz groß rauskommen. Tatsächlich wird er zunächst im New Yorker Hotel Waldorf Astoria auftreten und wenig später in der berühmten Carnegie Hall. Ein toller Start. Er wird sich dort Baron Droste nennen. Und die Tänze des Lasters, des Grauens und der Ekstase kommen nun unter dem Titel Vices, Horrors, Ecstasies auf die Bühne. Doch während das Programm in Wien und Berlin wochenlang für Schlagzeilen sorgte, nehmen die New Yorker Rezensenten nur kurz Notiz davon und bald bleiben die Engagements aus. Ob die Amerikaner keinen Ausdruckstanz mögen? Oder keine nackte Haut? Oder liegt es vielleicht daran, dass den diversen Tanzpartnerinnen, mit denen Droste nun experimentiert, das gewisse Etwas fehlt? Dass sie es allesamt nicht mit Anita Berber aufnehmen kann? Doch auch Anita tut sich schwer ohne Droste. Wenn sie mit ihren Tänzerinnen in der Weißen Maus auftritt, ist ihnen zwar Aufmerksamkeit sicher, die Männer kommen in Scharen, um 12 zarte Mädchenbeine tanzen zu sehen und natürlich die Berber. Es sind Honoratioren aus der Provinz, die hier ihr Vermögen verjubeln und Herren der Berliner Unterwelt, die mit ihren Huren einkehren oder Amerikaner, die denken, dass ihnen für ein paar Dollar halb Berlin gehört, was angesichts der Wechselkursentwicklung auch fast der Wahrheit entspricht. Aber ist dieses Publikum an Tanzkunst interessiert oder doch eher an den Tänzerinnen? In dem Nachtlokal in der Nähe der Friedrichstraße bleiben die Gäste unerkannt. Sie tragen schwarze Masken über den Augen. Die Weiße Maus ist ein Ort der Libertinage, doch die Freizügigkeit hat Grenzen. Ein Mädchen der Gruppe von Anita Berber war gewöhnlich zu haben, nur Anita Berber selbst war nicht zu kaufen. Und sie zeigte das, schreibt der Journalist Fred Hildenbrandt, der dort verkehrte. Die Chefin der Truppe dagegen reagiert sehr ungehalten, wenn einer der Herren Stielaugen macht. Dann zieht sie dem Betreffenden auch schon mal eine Sektflasche über den Schädel. »Sie glotzen nur auf unsere Schleier, ob sie nicht darunter etwas sehen können, die Schweine«, beklagt sie sich bei Hildenbrandt, dem Kulturchef des Berliner Tageblatts. Die Kritiken werden immer unfreundlicher. »Die Presse übertreibt und lügt«, sagt Anita Berber. »Später werden sie selbst herausfinden, dass ich eine Künstlerin bin und keine Perverse.« Mein Partner Sebastian übersetzte für mich griechische und lateinische Texte, die sagen, dass es keine Sünde ist, den nackten Körper zu zeigen, denn der Körper ist ein Geschenk Gottes, versucht sie sich zu verteidigen. Mit wenig Erfolg. Sebastian Droste hat aus Anita, dem Nacktfilmsternchen, eine Künstlerin gemacht. Er hat ihre Nacktheit intellektuell überhöht. Ohne ihn ist Anita wieder einfach nur nackt. Im Juni 1923 bekommt Käthe Kollwitz Besuch von einem Freund, Theodor Plivier, Schriftsteller und politischer Weggenosse. Der Mann ist am Boden zerstört, denn er hat sein Töchterchen verloren. Plivier war eben hier, verändert, mager, blass, mit großem Bart. Er sagte mir, dass seine Victoria, die Tora, dieses entzückende, liebliche Kind gestorben sei. 2,5 Jahre alt. Käthe Kollwitz notiert den Namen der kleinen Toten ins Tagebuch, wie sie in dieser Zeit viele Namen notiert. Ihr Tagebuch ist voll davon. Alle paar Wochen stirbt in ihrem Bekanntenkreis ein Kind, das in besseren Zeiten hätte weiterleben können. Masern, TBC, allgemeine Entkräftung. Sie nimmt Anteil. Sie versucht zu trösten, wo kein Trost möglich ist. Keiner weiß das besser als sie. Sie kennt ja den Schmerz und alle Versuche, ihn zu betäuben. Und so erkennt sie sich wohl auch wieder in der Art, wie der Vater auf den Verlust reagiert. Er stürzt sich in die politische Arbeit. Er will durchs Land ziehen und gegen das Elend anschreien, Geld sammeln, zusammen mit ein paar Gesinnungsgenossen, weltliche Wanderprediger, die man später Inflationsheilige nennen wird. Auf ihre Hilfe kann er zählen. Vor einem Jahr war er schon mal unterwegs, damals um Geld für die hungernden Russen zu sammeln. Eine ähnliche Aktion wie die von Willy Münzenberg und seiner Arbeiterhilfe, nur in der Barfüßer-Variante. Doch natürlich hat sie damals auch für Plivier ein Plakat gemacht. Es zeigt eine ausgemergelte Frau, deren Kind zum Skelett abgemagert in ihrem Schoß ruht. Jetzt eilt die Sache. Plivier will schon Anfang Juli aufbrechen. Daher kommen Käthe Kollwitz und er überein, das alte Plakat ein zweites Mal zu verwenden. Diesmal gegen den Hunger in Deutschland. Höchste Zeit, dass einer was tut. Sie hat lange darauf gewartet, dass was passiert. Seltsame Zeit. Wie im Mittelalter zu Beginn der Bauernkriege, schreibt sie, als ihr Freund mit einem Rucksack und Wanderstab loszieht. Eigentlich müssten längst andere aktiv werden. Die Regierung, die Gewerkschaften oder die Kommunisten. Einer wie Willy Münzenberg müsste sich der Sache annehmen. Im ganz großen Stil. Das Thema treibt sie um, seit man sie 1920 bat, eine Sammlung für Österreich zu unterstützen. Eine Aktion, die dann doch abgesagt wurde. Ich hatte ein Plakat für die hungernden Wiener Kinder gezeichnet, schreibt sie damals bekümmert in ihr Tagebuch. Die Hilfsaktion für Wien darf nicht eingeleitet werden, weil wir selbst vor der Hungersnot stehen. Inzwischen hat Österreich die Inflation überwunden und in Deutschland kostet der Laib Schwarzbrot 1.428 Mark. Überall um sie herum ist das Elend mit Händen zu greifen. Wie lange sollen die Kinder noch hungern? Wie viele von ihnen müssen noch sterben? Käthe Kollwitz will, dass endlich was passiert. Kurt Tucholsky arbeitet nun schon seit über 3 Monaten in der Bank. Er hat alles gelernt, was ein Banklehrling lernen muss. Kurse berechnen, Coupons schneiden, Wechsel bearbeiten und Kunden bei Laune halten. Einmal, die Schalterhalle ist voll mit Menschen, die ihre Papiermillionen in wertbeständige Devisen tauschen wollen, da entdeckt Tucholsky einen Schulfreund in der Menge. »Willst du ein Viertelpfund Dollars haben? Geschnitten oder im Ganzen?« begrüßt er den Klassenkameraden winkend. Auch sonst hat Tucholsky immer einen Scherz parat. Keiner soll denken, dass er sich langweile im Kontor. Tut er natürlich doch. Zumindest bekommt man den Eindruck, wenn man liest, was Tucholsky am 28. Juni 1923 für die Weltbühne schreibt. Die Weltbühne bezahlt ihre Autoren seit neuestem in Devisen, weshalb der Bankbeamte Tucholsky nun gelegentlich doch wieder zur Feder greift. Neulich habe ich einen Hund gesehen. Der ging ins Geschäft. Er wackelte die Leipziger Straße zu Berlin herunter. Ganz ernsthaft ging er da und sah nicht links noch rechts und beroch nichts. Und etwas anderes tat er schon gar nicht. Er ging zweifellos ins Geschäft. »Arbeit soll vergnügen machen. Ihnen pickt er wohl.« Der Hund sprang nicht. Man hüpft nicht auf den Straßen. Und das verlockende, niedrig hängende patriotische Plakat? Der Hund ließ es außer Acht. Er ging ins Geschäft. Der Herausgeber der Weltbühne ist hoch erfreut über den Text seines langjährigen Starschreibers. Die Botschaft stimmt ihn hoffnungsfroh. Der Hund kann doch kein anderer sein als der Autor selbst, der seinem Frust darüber Ausdruck verleiht, in sein unweit der Leipziger Straße gelegenes Bankkontor gehen zu müssen, statt in die Tasten zu hauen und Patrioten anzupinkeln. Siegfried Jakobsohn versucht daraufhin, erneut Tucholsky zurückzugewinnen. Am liebsten will er ihn gleich als Redakteur verpflichten und nicht nur als Autor. Er werde auf jede Gehaltsforderung eingehen, verspricht der Herausgeber der Weltbühne. Also fassel, was es kostet, und fang am 1. Oktober an. Aber Tucholsky traut der Sache nicht. Im Bankhaus Bett Simon und Co. wird sein Lohn täglich an die Inflation angepasst. Wie soll ein kleiner Verlag das schaffen? Tucholsky braucht Stabilität. Seine Liebe zu Mari ist wieder voll entflammt und die Ehe mit Else zerbrochen. Gerade ist er aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Seit 22. Juni 1923 wohnt Kurt Tucholsky möbliert. Unordnung gibt es in seinem Leben genug. Da bleibt er doch lieber in der Bank. Im Juni geht Hugo Stinnes seinen Geschäften nach. Wichtigen Geschäften. Es geht um Öl. Die ersten Schritte hatte er schon im Krieg unternommen. 1917 war das, als die deutschen Truppen sich anschickten, Rumänien zu besiegen. Rumänien ist zu dieser Zeit der viertgrößte Ölexporteur der Welt. Deutsche Banken waren damals schon aktiv dort, aber auch Investoren aus England und Amerika. Im Krieg wandte sich Rumänien dann der Entente zu. Die Deutschen marschierten ein, siegten und waren völlig euphorisch. Für kurze Zeit gelingt es ihnen, die Misserfolge ihres Heeres anderswo zu vergessen. Die Ölfelder Rumäniens sind ihnen sicher, glaubten sie. Auch Hugo Stinnes glaubte das. Deswegen schlug er ein, als neue Investoren gesucht wurden. Stinnes denkt groß, aber er denkt auch in Alternativen. Schon damals im Krieg, seit Februar 1917, befindet sich Deutschland im uneingeschränkten U-Boot-Krieg. Seit April kreuzen amerikanische Truppentransporter den Atlantik. Die Stimmung wendet sich gegen Deutschland. Deshalb entwickelt Stinnes noch einen Plan B. Während sich der deutsche Kaiser 1917 vor den rumänischen Ölfeldern ablichten lässt, kauft Stinnes Anteile an der Arriebeck'schen Montanwerke AG in Halle. Die Braunkohlefelder dort sind weit weniger photogen als nickende Ölpumpen. Und die Schwelereien, die alles rund um Halle in beißende Schwaden hüllen, sind eines kaiserlichen Besuches sogar gänzlich unwürdig. Doch genau dieser stinkenden Fabriken wegen hat Stinnes sich hier eingekauft. In ihren Röhrenlabyrinthen verwandelt sich Kohle in Benzin. Kohleverflüssigung. In Zeiten schwindender Devisen und steigenden Kraftstoffverbrauchs ist das ein Zauberwort. Denn inzwischen wird der Krieg nicht mehr nur mit Kanonen geführt. Das Reich braucht auch Schiffe und U-Boote und die brauchen Treibstoff. Krupp in Essen, ein Montankonzern wie der von Stinnes, baut immer mehr Kanonen, Schiffe und U-Boote und nichts anderes mehr. Krupp hat sich ganz und gar dem Krieg verschrieben. Stinnes dagegen handelt mit allem, was im Krieg gebraucht wird. Kohle, Stahl, Maschinen und jetzt eben auch mit Schmieröl, Diesel und Benzin. Auch er verdient gut am Krieg. Aber Stinnes hat keine Investition getätigt, die sich nicht auch im Frieden auszahlen würde. Das unterscheidet Stinnes von Krupp. Stinnes hat immer einen Plan B. Deshalb ist der Krupp-Konzern nach dem Krieg gewaltig geschrumpft und Stinnes ist obenauf. Inzwischen wird überall Öl gebraucht. Moderne Frachtschiffe werden nicht mehr mit Kohle, sondern mit Marinediesel angetrieben. Und auf den Straßen sieht man immer mehr Autos. Autos sind der letzte Schrei. Stinnes weiß das, denn er ist von Autonarren umgeben. Seine Schwägerin Nora hat das Fieber in die Familie gebracht. Sie hat 1911 den englischen Rennfahrer Robert Dunlop geheiratet und fährt selbst wie der Teufel. Auch seine Frau Claire ist vom Fieber erfasst. Am schlimmsten aber hat es seine Tochter Claire Nore erwischt. Vor ein paar Jahren haben sie das Kind für eine Weile zu Nora nach Wiesbaden geschickt. Sie sollte sich Charme und Esprit von der weltgewandten Tante abschauen. Mit Erfolg. Klerenore trägt nun auch Bubikopf und Röcke, die kurz unterm Knie enden. Am wohlsten allerdings fühlt sich die 22-Jährige in Hosen und ihrem ledernen Autofahrer-Outfit. Und sie fährt besser als jeder Chauffeur. Wenn Stinnes die Tochter mit nach Berlin nimmt, sie fungiert als seine Privatsekretärin, dann lässt er sie gern mal ans Steuer. Weniger gern sieht er es, wenn sie dort mit Nora um die Wette fährt. Nora lebt inzwischen in Berlin. Ihr Mann, der Rennfahrer, ist jetzt im Automobilgeschäft tätig. Stinnes hat ihn zum Direktor der Dinos-Werke gemacht, einer Charlottenburger Autofabrik, die er 1922 gekauft hat. Zum technischen Direktor wohlgemerkt, denn von Geld versteht der Schwager nichts. Die Villa im Grunewald, die Nora mit ihrer Familie bewohnt, hat Stinnes ihr geschenkt. Ebenso wie die Heimburg, ein altehrwürdiges Gemäuer zwischen Mainz und Koblenz, das er direkt nach ihrer Eheschließung für sie erwarb. Stinnes hegt eine Schwäche für die Schwägerin. Wenn sie sagt, Hugo, jetzt gehen wir ins Theater und du vergisst deine Geschäfte, dann lässt er auch mal alle Fünfe gerade sein. Sie ist die Einzige, die ihn von der Arbeit ablenken kann. Und natürlich hat sie auch ihn mit der Autofahrerei angesteckt. Vor 2 Jahren haben die beiden sogar einen Unfall gebaut. Nora und ihr kleiner Sohn bleiben zum Glück unverletzt, aber er, Stinnes, muss sich hinterher mit 9 Stichen nähen lassen und das Bett hüten. Sogar die Presse hat berichtet, auch wenn er sich bemüht hat, die Sache, so gut es ging, herunterzuspielen. Schließlich ist er ein verheirateter Mann. Er würde auch nie zugeben, dass sein Engagement für die Berliner AWUS etwas mit der hübschen Schwägerin zu tun hat. Das war eine Investition, eine rein wirtschaftliche Entscheidung. Dass da auch Autorennen stattfinden, geschenkt. In Wirklichkeit ist die AWUS eine Automobilverkehrs- und Übungsstrecke, wie der Name schon sagt. Das Automobil ist die Zukunft. Da kann es nicht angehen, dass man in der Hauptstadt eine Teststrecke plant und sie dann nicht fertig baut. Nun gut, es war Krieg. Aber auch in den Jahren danach tat sich in Berlin lange nichts. So lange, bis Hugo Stinnes Bauarbeiter schickte, um die AWUS fertig teeren zu lassen. 1921 wurde sie dann eingeweiht. Die erste Straße exklusiv für Autos auf dem gesamten europäischen Kontinent. Auch in schlechten Zeiten muss man an die Zukunft denken. Gerade dann. Deshalb ist Stinnes heilfroh, dass er schon im Krieg in Kraftstoffe investiert hat. Zugegeben, aus dem Engagement in Rumänien ist nichts geworden, aber sein Einstieg in die heimische Produktion hat er nicht bereut. Ganz im Gegenteil, jede einzelne Mark, die er in Halle investiert hat, hat sich ausgezahlt. Importe werden ja immer schwieriger, seit die deutsche Währung im freien Fall ist und man sich jede Einfuhr einzeln genehmigen lassen muss. Benzin aus heimischer Produktion ist gerade bares Gold wert. In den vergangenen Monaten hat Stinnes seinen Anteil an dem Unternehmen peu à peu zur Mehrheit ausgebaut. Er hat ja auch noch Patente, Raffinerien und Ölspeicher eingebracht. Seit Juni 1923 nennt sich die Firma Hugo Stinnes Riebeck Montan und Ölwerke AG. Aber Stinnes wäre nicht Stinnes, wenn er es dabei bewenden ließe. Denn irgendwann wird Deutschland wieder hartes Geld haben. Darauf muss man sich einstellen. Noch in diesem Jahr wird er seinen Sohn Hugo Junior über den großen Teich schicken, um in den USA über Öl zu verhandeln. Man muss in Alternativen denken. Juli 1923. Vertrauensverlust. Wie Käthe Kollwitz klar wird, dass ihr Mann eine andere liebt, wie sich Hans Adam Dorten eine Abfuhr in Paris holt, Rudolf Havenstein einen weiteren Kampf um die Mark verliert und Anita Berber vergeblich auf eine neue Rolle wartet. Anfang Juli 1923 lässt der Inhaber einer Maklerfirma am Rande von Los Angeles hölzerne Buchstaben aufstellen. Die Buchstaben sind gewaltig, 14 Meter hoch. So gewaltig wie der Vorsatz, den der Mann gefasst hat. Er will Land vermarkten, auf dem bisher nur der Stechpalmenwald gedeiht, der dem Landstrich seinen Namen gegeben hat, Hollywood. Landwirtschaftlich ist die Steinwüste nicht zu nutzen. Trinkwasser gibt es dort erst seit der Eingemeindung durch Los Angeles im Jahr 1910. Im gleichen Jahr ist allerdings eine Schauspielertruppe aus New York in die Gegend gekommen, um den Film in Old California zu drehen. Daher hofft der Makler auf zahlungskräftige Kunden aus der Filmindustrie. Er hat den richtigen Riecher, denn New York, bis dato die unangefochtene Kulturhauptstadt Amerikas, wird für die wachsende Filmbranche zu eng. Und weil sich herumspricht, wie gut sich das Klima Kaliforniens für Außenaufnahmen eignet, wandern mehr und mehr Filmleute an die Westküste ab. Bald boomt Hollywood. Und überall sonst leidet die Filmindustrie, in New York ebenso wie in Europa. Dies bekommt auch Anita Berber zu spüren. Auch sie leidet. Denn das Jahr 1923, das triumphal begann, hat ihr keine weitere Rolle gebracht. Keine einzige. Der neue Akrobatenfilm etwa, der im übernächsten Jahr in die Kinos kommen wird, ist nur ein Neuschnitt alter Aufnahmen aus »Die vom Zirkus« machen die Produzenten »Die Zirkusdiva«. Und ihr Auftritt als Astarte aus den Tänzen des Lasters wird auch zweitverwertet. In den Irrlichtern der Tiefe geht es zwar eigentlich um ein Grubenunglück und die tanzende Göttin dient nur als Garnitur, aber angesichts der desolaten Auftragslage sagt sie nicht nein. Und nun sorgt auch dieser Film wieder für Aufregung. Im böhmischen Eger wird eine Strohpuppe durch die Stadt getragen und »Nieder mit der Metze Berber« geschrien. Der Verband zur Bekämpfung der Körpergier wollte die Vorführungen sogar verbieten lassen. Die Zeitungen in Berlin und anderswo werden gar nicht müde, darüber zu berichten. Der Protest der Prüden ist die beste Werbung für die Art von Filmen, die sie macht. Das hat Anita Berber früh gelernt. Und bisher haben ihr solche Schlagzeilen auch immer neue Aufträge beschert. Diesmal nicht. Keine Rolle weit und breit. Ob die Inflation schuld ist? Das Leben wird immer teurer. Ein Kilo Schwarzbrot kostet jetzt 3.465 Mark. Aber die Menschen müssen sich auch ablenken vom täglichen Elend. Und egal ob Kudamm oder Friedrichstraße, überall Schlangen. Tagsüber stehen die Leute nach Waren an und wenn dann abends noch Geld übrig ist, wird es im Kino verjubelt. Am nächsten Tag ist es sowieso nichts mehr wert. Bei all dem geht es dem deutschen Film noch besser als dem in Österreich oder anderswo in Europa, weil Deutschland die UFA hat und die UFA den Regisseur Fritz Lang. Sein Dr. Mabuse war ein Riesenerfolg, auch international. Und Lang hat es auch jetzt wieder geschafft. Er dreht ein großes Opus über die Nibelungen. Es ist das aufwendigste Projekt der jungen deutschen Filmgeschichte. In Babelsberg wird die Stadt Worms samt Burg und Dom nachgebaut. Für die Winterszenen wartet man sogar so lange, bis tatsächlich Schnee gefallen ist. Und Siegfried ringt mit einem Drachen, der echtes Feuer speit. 1924 soll das Ganze in die Kinos kommen, als Zweiteiler. Wie gerne wäre Anita Berber dabei. Bei Dr. Mabuse hat sie sich gegrämt, nur die Tanzszenen dubeln zu dürfen und darauf gehofft, dass Lang ihr beim nächsten Mal mehr zutraut. Leider wurde sie nun aber gar nicht gefragt. Seit den Tänzen des Lasters hat sie keinen Film mehr gedreht. Sie habe das Laster einfach zu authentisch gemimt, lästern ihre Kollegen. Sie tuscheln über die Flasche Cognac in ihrer Garderobe und über die Kokainspritze, die sie in der Handtasche bei sich trägt. Anita Berber geht das Gerede auf die Nerven. Sie ist eine Künstlerin. Haben diese Krämerseelen das nicht verstanden? Sie lebt, was sie tanzt. Und umgekehrt. Nur deshalb wurden Tänze wie Kokain und Morphium zum Erfolg. Wenn sie nur wüsste, wie sie daran anknüpfen könnte. Sie genehmigt sich erstmal einen Cognac. Hans Adam Dorten ist nun seit 3 Monaten in Paris. Er hat die Kastanienalleen blühen sehen, er hat die Erdbeeren gekostet, die hier viel kleiner und süßer sind als in Deutschland, die Glycinien haben erst die Mauern am Montmartre blau gefärbt und bald darauf auf den Trottoirs ein blassblaues Blütenmeer hinterlassen. Wunderschön. Aber er ist ja nicht zum Vergnügen in Paris, sondern im Dienste der Rheinischen Republik. Im April hat er dem Korrespondenten der Londoner Times ein Interview gegeben, um Frankreichs Unterstützung für die rheinischen Separatisten zu gewinnen. Seither wartet er auf eine Reaktion. Wird ihn jemand aus der Regierung empfangen? Vielleicht gar der Ministerpräsident selbst? Oder wird man ihn wieder hinhalten, wie bei früheren Besuchen? Er hat seinen Freund Charmant Jean wieder getroffen. Sie haben über alte Zeiten gesprochen, als der General noch in Wiesbaden stationiert war und sie zusammen die Rheinische Republik ausriefen. Die Sache scheiterte, aber da sind sich die beiden sicher nur am schlechten Timing. Damals, im Sommer 1919, als der Versailler Vertrag just unterzeichnet war und alle nach vorne schauen wollten, da hatte der Separatismus einfach schlechte Chancen. Seit aber das Reich mit den Reparationen im Rückstand ist, stehen die Zeichen besser für eine Abtrennung. Dortens Pariser Freund Mangin macht ihn mit allen wichtigen Leuten bekannt. Es passiert nur nichts. Als er die Hoffnung fast schon aufgegeben hat, meldet sich das Außenministerium bei Hans Adam Dorten. Die Botschaft ist allerdings enttäuschend. Die rheinische Sache sei eine innere Angelegenheit Deutschlands, bescheidet man ihm. Die Rheinländer müssten ihre Freiheit selbst erringen. Dorten überlegt hin und her. Es ist unerträglich heiß geworden. Alle, die in Paris etwas zu sagen haben, sind in ihre Sommerhäuser ans Meer geflohen. Hier kann er nichts mehr ausrichten und zu Hause wird er dringend gebraucht. Während er in Paris versucht hat, diplomatische Allianzen zu schmieden, scheinen im Rheinland die Revoluzer Oberwasser zu bekommen. Einige seiner Mitstreiter scheinen sich profilieren zu wollen. Besonders Josef Smets aus Köln nutzt seine Abwesenheit und der aus Bayern zugewanderte Josef Friedrich Mattes. Eigentlich hat Dorten die zwei Herren, alle beide überzeugte Sozis, dazu ausersehen, die Arbeiterschaft für seine Sache zu gewinnen. Sie sollten die Gefolgschaft der Rheinlandbewegung über den katholisch-bürgerlichen Kern hinaus erweitern. Doch nun agitieren die beiden auf eigene Faust. Er weiß nicht, wer ihm mehr Sorgen bereitet. Der Journalist Mattes, der als Redakteur einer sozialdemokratischen Zeitung zu Hause in Aschaffenburg so viel verbrannte Erde hinterließ, dass er nicht nur aus der SPD ausgeschlossen wurde, sondern auch noch eine Beleidigungsklage am Hals hat. Um der Haft zu entgehen, ist er ins besetzte Gebiet geflohen. Er hat sich den Franzosen als Schreiber angedient und den Separatismus für sich entdeckt. So weit, so nützlich. Doch wer hat Mattes erlaubt, in Düsseldorf seinen eigenen Unabhängigkeitsbund zu gründen? Und dann ist da noch Smets, der als Mitglied des Kölner Arbeiter- und Soldatenrates schon direkt nach dem Krieg versucht hat, eine Revolution anzuzetteln. Und jetzt scheint er in die Tat umsetzen zu wollen, was ihm damals verwehrt blieb. Anfang Mai haben seine Leute in Trier die Statue von Kaiser Wilhelm I. vom Sockel gestürzt. Kurz darauf haben sie unter Einsatz von Schusswaffen das Trierer Elektrizitätswerk gestürmt und den Werksleiter verjagt. Höchste Zeit, Josef Smets wieder an die Kandare zu nehmen, denkt sich Dorten. Sonst wird die Rheinische Republik ein Arbeiter- und Bauernstaat. Als Dorten nach Deutschland zurückkehrt, muss er feststellen, dass die Radikalisierung sogar noch weiter fortgeschritten ist, als er gedacht hat. Er muss nun selbst lautere Töne anschlagen, um sich Gehör zu verschaffen. Am 29. Juli 1923 hält Hans Adam Dorten eine glutvolle Rede in der Koblenzer Festhalle. Als hier Kunst und Wissenschaft schon in höchster Blüte stand, da war in Berlin noch ein elender, modernder Spreesumpf. Und dieser Sumpf verpestet heute ganz Deutschland. Weil er weiß, dass seine Gegenspieler längst aufs Ganze gehen und offen die Loslösung von Deutschland postulieren, fordert auch Dorten nun, endlich vor aller Welt die rheinische Freiheit zu verlangen. Noch am selben Tag schließt sich Dorten mit den Smets-Leuten zusammen. Eine erdrückende Umarmung. Wie sich herausstellt, ist Smets zu geschwächt, um sich ihrer zu erwehren. Smets war im Frühjahr Opfer eines Attentats geworden. Ein rechtsradikaler Nationalist, er wird sich später der Organisation Konsul anschließen, hatte ihm in Köln aufgelauert und ihn kaltblütig niedergeschossen. Josef Smets wird sich davon nicht erholen. Er hat nur noch wenige Monate zu leben. Käthe Kollwitz trägt einen Kummer mit sich herum. Seit Wochen schon. Es geht um Karl, ihren Mann. Er hat sich in eine andere Frau verliebt. Sie war wie betäubt, als er es ihr sagte. Es war an jenem Tag, an dem ihr Freund Theodor Plivier sie besuchte, um ihr vom Tod seiner kleinen Tochter zu berichten, als er verkündete, von nun an gegen Elend und Hunger zu kämpfen. Diese Art von Kummer war ihr vertraut. Seit dem Tod ihres Sohnes hatte er sich tief in ihr eingegraben. Die Nachricht des Freundes öffnete eine Tür in ihrem Kopf. Die schwarzen Gedanken dahinter hatten nur darauf gewartet, sich ihrer wieder zu bemächtigen. 14 Sätze schreibt sie an jenem Abend in ihr Tagebuch über das tote Kind, zum anderen Kummer dagegen nur einen einzigen Satz. Gespräch mit Karl über Else steht da nur. Sie weiß nicht, was sie darüber denken soll. Bis heute nicht. Wann mag es wohl passiert sein? Vielleicht, als sie mit der Gallengeschichte im Krankenhaus lag? Er kam immer erst abends spät in die Klinik, sehr spät. Ob er in der Praxis wirklich so viel zu tun hatte? Oder erst danach, als sie nach der OP nach Hause zurückkehrte und sich selbst wehleidig vorkam, weil sie für jeden Handgriff Hilfe brauchte? Oder doch schon früher? Als sie am Anfang des Jahres so mit sich selbst beschäftigt war, als sie versuchte, die Düsternis des Winters mit Arbeit zu vertreiben? Sie zermartert sich das Hirn. Ihr Geliebter, der Vater ihrer Kinder, ihr Gefährte in guten wie in schlechten Zeiten, ihr schärfster Kritiker und treuester Freund seit über 30 Jahren. Er hat Gefühle für eine andere Frau. Karl, der aufopfernde Arzt, angesehen bei allen Patienten, hat sich kurz vor seinem 60. Geburtstag verliebt. In Else, seine junge Sprechstundenhelferin. Verliebt? Kurz danach haben sie seinen Geburtstag gefeiert. Erst im Familienkreis mit 60 Lichtern und bunten Blumen auf dem Tisch, dann noch bei Freunden in der Gartenlaube. Es war schön und lustig, schreibt sie in ihr Tagebuch. Und dann, ganz am Ende der Schilderung aller Feierlichkeiten, noch ein Wort: Else. Sie weiß nicht, was sie tun soll. Sie weiß nicht einmal, was sie denken soll. Sie bemüht sich, die Sache positiv zu sehen. Der Gedanke der Möglichkeit seines Verlustes schmerzt mich. Er erscheint mir wieder so liebenswert wie in den besten Zeiten, schreibt sie, nachdem sie das Wissen 3 Wochen mit sich herumgetragen hat. Sie versucht, den Schmerz umzudeuten, zur Schutzimpfung gegen die Gleichgültigkeit, die sich in einer langen Ehe einschleichen kann. Sinn hat das Ganze, was wir jetzt durchleben, doch nur, wenn es auf eine höhere Stufe führt. Aber es gelingt ihr nicht. Wie sehr klein, peinlich und zwackend sind meine eifersüchtigen Gefühle, urteilt sie über sich selbst. Ich, alte Frau, werde so sehr geplagt von längst überwunden geglaubter Eifersucht. Eifersucht ist ein scheußliches, brennendes, einengendes, niederziehendes und demütigendes Gefühl. Sie war immer eine unabhängige Frau, immer. Die Prophezeiung ihres Vaters nach der Hochzeit würde sie Kunst und Freiheit aufgeben, hat sie seit langem widerlegt. Als sie schon Mutter war, reiste sie noch zu Studien nach Paris, 1901 und 1904. Da waren ihre Jungs noch Schulkinder. Wenige Jahre später, 1907, wanderte sie allein mit einer Freundin durch Italien, ohne Mann, damals eine Ungeheuerlichkeit. Und ja, auch sie hat sich mal in einen anderen verliebt. 1909 war das, in Hugo Heller aus Wien, den Witwer einer Freundin. In Hugo, den Buchhändler und Konzertveranstalter, diesen kunstsinnigen Mann, mit dem sie so vieles verband. Die Zeitungen berichteten gerade jüngst viel über ihn, nun ja, nicht direkt über ihn, sondern über die Nackttänzerin, die er nach Wien geholt hatte. Hugo Heller war es, der Anita Berber das Engagement am Konzerthaus verschaffte, um das es dann so großen Ärger gab, weil die Berber ja noch woanders tanzte. Ach ja, Hugo und die Frauen. »Liebste Freundin, wie sehne ich mich nach Ihnen«, hatte er damals geschrieben und sie gern in Wien gehabt. Es ist nichts geworden aus ihr und Hugo Heller. Sie hat die Sache beendet. Aus schlechtem Gewissen der verstorbenen Freundin gegenüber und auch ihrer eigenen Familie wegen. Sie ist bei ihrem Mann geblieben, obwohl der bereit war, sie gehen zu lassen und ihr sogar ein Gedicht dazu geschrieben hat. An den Zugvogel hat er es genannt. Ich bleibe und sehne mich. Du aber fliege. Das waren die letzten Zeilen. Er hätte ihrer um ihres Glückes willen entsagt. Ihr guter Mann. Und jetzt ist plötzlich alles ganz anders. Er hat versucht, sie zu beruhigen, hat gesagt, dass das Ganze ja nur in seinem Kopf stattfände, dass es nur ein schönes Gefühl sei, das ihn erfülle und belebe und nicht erwidert werde. Noch nicht. Karl sagt, ich müsste doch eigentlich froh sein, denn sein gesteigertes erotisches Gefühl kommt doch auch mir zugute. Er hat recht, schreibt sie. Aber dann merkt sie, dass ihr Herz dieser Logik nicht folgen will. Eine Liebelei als Aphrodisiakum? Bei allem guten Willen. Sie fühlt sich hundeelend. Meine körperlichen Beschwerden, die unzähligen Abhaltungen, mein schweres Einstellen zu der neuen Aufgabe, die aus Karls Stellung zu Else erwächst, alles und alles zusammen hat zur Folge, dass ich künstlerisch wie tot bin. Künstlerisch tot. Sie geht dann doch an die Arbeit. Sie arbeitet sogar ziemlich manisch. So macht sie in kurzer Zeit gleich zwei Plakate fertig. Eines gegen den Abtreibungsparagraphen und ein weiteres gegen den Krieg. Beide sind einigermaßen gut geworden, schreibt sie danach erleichtert. Ein Plakat gegen den Krieg? Mitte 1923? Viele Jahrzehnte später wird sich ein amerikanischer Historiker über Dokumente aus diesem Jahr beugen. Er schreibt an einer Biografie des Kommunisten Willy Münzenberg. Er wird alte Plakate anschauen und die Briefe lesen, die im Sommer 1923 zwischen Berlin und Moskau hin und her geschickt werden und sich wundern, was in den Köpfen der Linken vor sich geht. Die deutsche Volkswirtschaft bricht zusammen, die Hyperinflation dezimiert die Ersparnisse von Millionen Deutschen und alles, was die Vordenker der Internationalen Arbeiterhilfe im Sommer 1923 umtreibt, ist die Angst um die Existenz der Sowjetunion aufgrund einer weitgehend eingebildeten militärischen Bedrohung, staunt Sean McMeekin, der Geschichtsprofessor aus Amerika. Er hätte auch fragen können, warum malt Käthe Kollwitz Plakate für Frieden und Frauenrechte, statt endlich Skizzen zu machen für das hungernde Kind, das das Symbolbild der Hyperinflation werden wird? Der Grund ist in Russland zu suchen. Münzenberg, der Chef der Internationalen Arbeiterhilfe, hat sich dort total übernommen. Mit dem Fischereibetrieb an der Wolga etwa, mit dem er das russische Volk ernähren wollte. Er hat neue Hallen bauen lassen und neue Fangschiffe. Eins davon trägt sogar seinen Namen und er hat ausländisches Gerät gekauft. Mit Buchführung mag Willy Münzenberg sich bei all dem nicht aufhalten. Lieber kauft er noch eine Klinik und Wohnungen in Moskau. Und irgendwann sind die Kredite aufgebraucht, die er unter Verweis auf künftige Spenden bei russischen Banken aufgenommen hat. Nun bezichtigt man ihn der Misswirtschaft und wirft ihm Großmannssucht vor, wegen des Wolgaschiffs Willy Münzenberg und wegen der Beteiligung am Moskauer Hotel Lux, die inzwischen auch zu seinem Portfolio gehört. Die Partei hat eine Kommission eingesetzt, um seine Geschäfte zu prüfen. Nach Wochen der Ungewissheit liegt inzwischen das Ergebnis vor. Es ist vernichtend. Deshalb reist Münzenberg nach Moskau. Er muss sich gegen die Vorwürfe verteidigen. Die Sache ist umso gefährlicher, als sein langjähriger Förderer Lenin die Hand nicht mehr über ihn halten kann. Wladimir Ilitsch Lenin hat im Mai den dritten Schlaganfall erlitten. Und die Machtkämpfe um die Nachfolge sind in vollem Gange. Willy Münzenberg fürchtet um seine politische Existenz. Deswegen ist er dringend auf der Suche nach einem neuen Thema, eines, mit dem er in der Partei Punkte sammeln kann. Eine Solidaritätsaktion zugunsten der hungrigen deutschen Arbeiter wäre so ein Thema. Und nebenbei auch eine gute Werbung für die kommunistische Sache. Aber Münzenberg hat in diesem Sommer so viel Zeit in Moskau zugebracht, dass er die Probleme in der Heimat etwas aus den Augen verloren hat. Und in Moskau haben sie sowieso andere Sorgen. Dort sieht man, mitten im Frieden, Russland militärisch bedroht. Die Partei hat den Kampf gegen den Krieg ausgerufen. Da könne er sich nützlich machen, hat man ihm bedeutet. Und so kommt es, dass Willy Münzenberg nach Berlin zurückkehrt, wo alle gegen den Hunger kämpfen und eine Friedenskampagne startet. Und dafür sorgt, dass Käthe Kollwitz ein Plakat gegen den Krieg entwirft.